dem Emil habe ich ein sehr, sehr langes Lied, das er auswendig lernen musste und immer nur irgendwie zwei Zeilen sich merken konnte, dem habe ich das komplette Lied so eingetrichtert. Wow. Also das war... Aber wie kommt es, dass du deine Kinder etwas lehrst, was du selber nicht befolgst? Ja, mein Kopf ist einfach schon zu... Das hat mal bei dir funktioniert. Nee, das habe ich viel zu spät erst gelernt, dass das geht. Schon vorbei. Da war es schon vorbei. Und bei den Kindern habe ich noch Hoffnung. Aber andersrum, ich finde ja auch, dass so Skills wie auswendig lernen etwas ist, was du in der Schule leider echt oft brauchst. Und was im Alltag, zumindest in meinem Job, gar nicht so einen großen Raum einnimmt. Ja. Ich mir denke, ich kann mir die Sachen notieren oder muss er auch einfach nicht auswendig reproduzieren sofort. Aber es würde auch oft nicht schaden. Dokumentieren wäre tatsächlich. Es würde auch oft nicht schaden. Ja, das mache ich ja manchmal und dann vergesse ich, wo ich es dokumentiert habe und unter welchem Suchbegriff ich es wiederfinde. Das ist auch der Grund, warum ich es liebe, Impro-Theater zu spielen und klassisches Theater für mich einfach immer eine absurde Arbeit war, weil die Texte sich auswendig reinzuprügeln, hat bei mir Stunden überschritten. Und man kann trotzdem jedes Mal das Gleiche erzählen, weil das merkt ja keiner. Also wenn eine super Rookie-Frage, was Schauspielerei angeht, ist es nicht komplett normal, dass es Stunden um Stunden dauert? Nee, also andersrum. Die Frage ist halt, wie viele Stunden um Stunden? Also ich weiß, dauert Stunden um Stunden, ist wieder zu vergessen. Dass ich für meine Oscar Wilde Hauptrolle... Also für meine Oscar-Rolle? Nein. Nee, da habe ich mir meinen kompletten Text, und zwar nur meinen Part und die Stichworte, die dazu kommen, auf CD aufgesprochen. Das waren irgendwie 1,5 Stunden, das waren 2 CDs. Und ich habe das, ich glaube, 3 Monate lang jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit und zurück gehört. Das ist total witzig, dass du das sagst. Ich habe nämlich neulich einen wunderschönen japanischen Film angeschaut, der heißt Drive My Car. Mhm. Und da macht quasi der Protagonist ist Regisseur. Ja. Und der macht das genauso. Nur, dass er es auf Kassette aufgenommen hat und das quasi immer, der wird chauffiert quasi zu einem Festival, wo er vorsteht. Oder wo er ja Regisseur ist auf dem Türsteher, Festival. Türsteher meinst du? Nein. Und da hört er das auch. Das ist dem sein Ding, dass er quasi sich selber halt den Text von dem Theaterstück immer wieder vorspielt. Und er braucht ihn, damit er den Leuten die Einsätze gibt? Oder warum braucht der Regisseur die Texte so auswendig? Das ist eine gute Frage, die ich dir jetzt auswendig nicht beantworten kann. Aber Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen mal wieder zusammen und fragen sich Fragen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Diesmal war die Reihenfolge definitiv anders, diesmal habe ich aufgepasst. Ich versuche es immer ein bisschen zu variieren. Aha. Also kannst du es dir doch merken. Ja, das Einzige, ich nehme mich natürlich nicht selber als erstes oder zweites. Ja, das macht's. So viele Varianten gibt es dann auch nicht. Oder einfacher, ich überlege gerade. Ich konnte mich gar nicht entscheiden. Fast einfacher. Ich habe den Maurice Flitcroft-Film angeschaut. Hat er dir gefallen? Er ist tatsächlich, ich glaube, der Jürgen hat es ja damals gesagt, dass, ja, ganz nett. Ja. So letztendlich belanglos. Das habe ich gesagt, so. Das klingt gar nicht nach mir. Ja, aber kann ich, glaube ich, auch unterschreiben. Ja. Man stirbt jetzt nicht, wenn man ihn sieht, aber man lebt auch gut, wenn man ihn nicht gesehen hat. So. Aber jetzt ein bisschen mit dem, ich sag mal, Abgekulte von uns, von ihm, macht er dann noch ein bisschen mehr Spaß, oder? Also tatsächlich glaube ich, dass man dann eher enttäuscht ist, weil ich habe das Gefühl, dass in unserer Folge noch so viel mehr Fleisch an diesem Charakter dran ist, so dass er halt irgendwie vom Kran runterschießt und wie verrückt das ist, dass er sich dann als verschiedene Leute also noch ausgibt und der so. Der offizielle Kanon ist also zuerst den Film gucken und dann die Podcast-Episode hören. Nee, erst die Podcast-Episode. Das ist eine gute Frage. Was, den Film sehen und dann nochmal den Podcast hören. Ich bin bei Philipp. Ja. Aber es ist schon lange nicht mehr unsere beliebteste Folge. Tatsächlich ist die 37, die Sinovi und die Flotte der Verdammten ist. Wobei ich neulich eine Mail bekommen habe, die das Gegenteil behauptet. Aber du kannst nicht gegen Statistiken angehen. Doch. Ja. Okay, mit anekdotischer Evidenz. Wir haben im Vorfeld ausgemacht, dass wir heute mal nicht unsere Handys benutzen. Danke, dass du sagst. Ja. Ich schaue gerade auf mein Handy, weil ich ganz explizit. Deswegen habe ich auch mein iPad vor mir. Wollte beim Daniel. Der hat mir nämlich einen Daniel Link geschickt. Der ging ja bloß in den ganzen Spam Link unter. Und zwar von Bandcamp. Dass ich das doch erleben darf. Nee, und der hat mir nämlich so ein musikalisches Mash-up-Musikstück geschenkt. können ja bei Bandcamp Leuten Musik schenken. Den Fingerzeig habe ich nicht verstanden. Und hey, wenn ich, Philipp fertig ist, habe ich das fand ich ganz großartig und amüsant. Und den zweiten Punkt, den Dominik schon vorhin etwas offline angesprochen hat, ist, es ist auch dieses Jahr wieder das Podstock vom 21.07. bis 23.07.2023. Das ist so ein Community-Event, wo viele Podcastende hinkommen. So ein bisschen Do-it-yourself und Zelten bzw. Jugendherberge oder auch Hotel in der Nähe. Do-it-yourself im Zelt. Was einem gefällt. Ja, auch das, aber auch das, die Sache an sich ist Do-it-yourself. Also wer mag, kann natürlich gerne sich erstmal das Ganze angucken. Kannst auch anderen machen. Aber ist Sex eine große Sache auf dem Podcast? Cool, wenn Leute aktiv Dinge tun. In meinem Zelt warst du es nicht das letzte Mal. Okay. Du hattest gar kein Zelt. Stimmt. Du hast aber den Bus gepennt. Aber Philipp, ich wollte gerade sagen, aber Jürgen fährt nicht mit das Mal, sondern ja, ich werde wahrscheinlich vor Ort. Zu Gange ist ja noch zu definieren. Die Frage ist, ob es das besser oder schlechter macht, dass ich nicht mitfahre. Es schadet auf jeden Fall. Stimmt. Es schadet auf jeden Fall auch nicht. Nein, es ist schade auf jeden Fall. Die haben wir im vergangenen Monat bereits diesen fantastischen Einspieler eingespielt, den wir zugetragen bekommen haben. Welchen? Na, mit dem Mann mit der schönen Stimme. Du meinst, der mir zum Geburtstag beglückwünscht hat? Oh, fuck. Und ich glaube, was wir auch nicht gemacht haben, wir haben auch nicht quasi, wir haben das Intro auf Niederbayerisch auch gekriegt in der Zwischenzeit. Das habe ich euch, glaube ich, niemals gegeben. Das ist richtig. Bert, mea culpa. In der nächsten Folge kommt. Der Dominik jetzt gerade mit sich ringt, ob er zum Handy greifen soll. Aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, was er derjenige, also ja, das Intro auf Niederbayerisch, auch falls ihr Lust habt, uns das Intro in eurer Landessprache einzusprechen. Heimat von Friedel Fesel. Dann aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Aber wisst ihr nicht, was ich meine? Da hat uns doch neulich jemand über die Website was eingesprochen. Ja. Haben wir das schon eingespielt? Nein, das nicht. Waren Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Ach, ich wiederhole mich. Oh, okay, alles klar, dann ist das gar nicht für die Runde. Wann hattest du den Geburtstag? Neulich. Dominik, wann hast du den Geburtstag? Bald. Ich habe am 6. August Geburtstag. Das müssten aufmerksame Hörerinnen und Hörer müssten das wissen. Ich verweise auf eine der ersten, wer bin ich, Episoden? Der ersten 10? Mit Hiroshima. Warst du unter den ersten 10? Ja. Aber ich glaube schon. Jetzt muss ich mal selber nachschauen. Wann nehmen wir das nächste Mal auf? Ja, schon wieder das Telefon in der Hand. Heute ist ja der 11. April. Haha, voll insidermäßig. Wann nehmen wir das nächste Mal auf? In ungefähr 4 Wochen. Ja. 5, wenn ich Glück habe. Oh, wir nehmen am 16. auf. April? Das Mai. Das wär blöd. Ja, das geht. Ja, das heißt, dann habe ich schon Geburtstag gehabt. Ich werde Geburtstag gehabt haben. Ja, ich werde am 11. Mai 1983 geboren worden sein gewesen bin. Das heißt, ich werde 40 demnächst. Was macht das mit dir, Philipp Weißmann? Ja, man reflektiert so ein bisschen, denkt sich, was muss man noch machen, bevor man 40 ist und hat bei sich gar nichts Scheiß drauf. Man reflektiert, wie so ein Spiegel. Ja, wie so ein Spiegel. Geburtstag ist aber ein gutes Stichwort, denn mir ist tatsächlich ein bisschen, wir sind sehr früh seit der letzten, es ist sehr wenig Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme gefühlt, denn da war ein Geburtstag dazwischen und Ostern und das hat mich doch alles etwas gestresst. Deswegen wird es heute ein bisschen bunter und kürzer als sonst. Es geht um die Grundfarben. So. Blau wurde im Jahre. So ähnlich. Das habe ich neulich ein Video dazu angeschaut, dass der Gedanke, dass der Himmel blau ist, dass das ein Konzept der Neuzeit ist, dass es tatsächlich altertümliche Schriften gibt, wo die Menschen noch beschreiben, dass der Himmel schön grün ist. Ja, und dass Wellen grau sein. Wellen grau? Mhm. Die Wasserwellen? Ja. Ah, okay. Ja, gut, das sehe ich aber noch eher so. Aber das fand ich total beeindruckend. Ja, dadurch, dass die Farbe blau außer im Himmel, in der Natur wahnsinnig wenig vorkommt, außer natürlich so als Wassermasse, ist sie wohl nicht so wichtig und kulturell ist auch Blau ja ein extrem seltenes und daher auch teures Färbemittel gewesen. Deswegen ist auch so blaue Töpfer waren und sowas waren ganze Zeit lang enorm edel und super teuer. Und ich habe auch irgendwie schon mehrere Berichte darüber gelesen und da stellt man sich auch so ein bisschen so ein, wann ist man überhaupt in der Lage, Blau als Blau zu benennen. Wann ist denn Blau ein Blau? Naja, weil brauchst du erst den Namen oder musst du erst die Farbe sehen und was bedingt was? Entschuldigung, ich bin kurz eingenickt. 11. Mai, Geburtstag, 40 Jahre. Ich bin kurz eingenickt. Ja, ich wollte mich eigentlich noch bei ein paar Leuten bedanken, die Post geschickt haben. Also, und Sprachnachrichten. Digitale Post, Sprachnachrichten, Glückwünsche. Wir haben eine schöne Mail zum Thema Karl Stübner bekommen mit ein paar Fotos aus dem Karl Stübner Museum und der Bergfeste oder was war das, was er eingenommen hat? Irgend so eine Burg. Habe ich die euch eigentlich gezeigt, die Fotos? Wir tun jetzt so, als hätte ich sie hier und würde sie euch zeigen. Oh, was für interessante und schöne Fotos. Danke, ich zeige sie euch dann nach dieser Aufnahme. Ich habe noch eine schöne Mail bekommen, die mir angeboten hat zu erklären, was es mit den Zwangsarbeitern damals im Zweiten Weltkrieg, also wie ich mir das vorstellen muss, und auch woher die Angst vor Ukrainern kam. Ich nehme dieses Angebot an. Ja, ich habe gesagt, ich würde das auch gerne annehmen, dieses Angebot, und dann kam aber nichts mehr bisher. Oh, okay. Von daher, stay tuned. Und dann habe ich mir hier noch aufgeschrieben, dass mir ein Satz von Dominik sehr nachgehalten hat. Ich paraphrasiere, Herr Schmidt, mich kann nichts mehr schocken. Und jetzt willst du quasi mir heute das Gegenteil beweisen? Jetzt gucken wir mal. So von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen? Ja, also ich fühle mich schon ein bisschen getriggert von solchen Aussagen. Also wie sehr, ich überlege gerade, ich habe gerade total den Flashback an irgendeine TV-Sendung oder irgendeinen Film, wo jemand quasi versucht, einem anderen irgendwie Angst einzumachen und dann so, das ist schon furchtbar, gell, das ist furchtbar. Und die Person quasi komplett das ignoriert. Das war wahrscheinlich auch bei den Simpsons und es als nichtig abtut. Ah, fuck, das ist, mir fällt's nicht ein. Aber das ist in dem Kontext sehr witzig, wie der andere verzweifelt versucht, den anderen zu schockieren. Also ich kenne nur die Erzählung von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, aber in der Version von Janosch, wo er dann irgendwie, der muss halt in so einem Spukhaus übernachten oder so ein Schloss. Mhm. Und da kommen halt Nachtsiegspenster und kegeln dann mit den Gebeinen und der kegelt aber halt mit, weil ja. Hey, kegeln ist super. Und die machen halt irgendwie Radau und er ist halt sicher, eher wegnervt. Sicher, dass das nicht das Spukschloss im Spessart ist? Nee. Vor dem hatte ich echt Angst als Kind vor diesem Film. Ja, aber Sekunde, ich bin gleich fertig. Und dann übernachtet er halt da nochmal und beim dritten Mal übernachten, weil du musst halt da dreimal anscheinend übernachten. Dann sagt er, ja, das ist so ein Scheiß, immer irgendwie, wenn wir kurz bevor wir fertig werden mit dem Kegeln, hört ihm die Spuk, hört das immer auf. Yeah. Und er bleibt jetzt da, ich will jetzt meine Partie zu Ende spielen. Und die Erzählung geht halt weiter, und da ist er heute noch und kegelt. Und sozusagen, dass er irgendwie da das Schloss kriegen kann und die Prinzessin und so, ist ihm egal, er will da jetzt kegeln. Okay, wobei kegeln jetzt nicht gerade hier Stephen King Horror ist so. Aber ich meine, der kegelt ja mit Gebeinen und so, und das ist ja schon alles gruselig. Ist ja kindergruselig. Kindergruselig. Ja. Beim Spukschloss im Spessart haben sie auch gekegelt mit ihren Köpfen, aber. Das ist ein Gespenster. Boah, das fand ich so gruselig. Es gibt in den USA. Es war ja eine Komödie, aber ich fand das mega gruselig. In diesem Internet ging es rum, dass angeblich irgendjemand ein Billboard aufgestellt hat und so zwei Szenen aus dem König. Einen aus Bambi, wo die Mama stirbt, so. Mhm. Und einen aus dem König der Löwen, wo der Papa stirbt, so. Und dann gerade wie halt jeweils Bambi und Simba halt trauern, so. Und da im Leichnam sind, so. Und dann steht drunter, es war ihnen schon immer scheißegal, werden sie Bestatter. Das finde ich Weltklasse. War das in Österreich? Das glaubt man auf Englisch, aber ist es a real thing? Nee, um mal Werbung für unsere Achterrasse zu machen, es wurde dann da auch so eine Kampagne von einem Bestatter durchgereicht mit ganz vielen so Wänden, wo es ähnlich, also da ging es jetzt nicht um König der Löwen oder Bambi, da ging es um andere Dinge, aber es war sehr makaber und wie ich finde, lustig. Witzig. Aber es gibt ja auch diese Fake-Bestattungsinstitut, die dann mit diesen Fake-Bestattung? Die dich gar nicht wirklich bestatten? Die haben doch so ganz makabere Werbung irgendwie Fake-Werbung in der U-Bahn geschaltet, dass treten Sie näher. Dass bei dem Plakat jenseits der Gleise groß stand, treten Sie doch näher. Okay, makaber. Aber das ist halt kein echtes Bestattungsinstitut. Okay. Ich möchte heute Dominik schocken. Ja. Geil. Und ich möchte mit einem Bild beginnen. Wir schließen dich jetzt an Strom an. Zeigst du mir irgendwie von hier verstümmelten toten Kindern oder was? Das ist voll unfair. Nein, ich zeig dir ein Gemälde aus dem Jahr, Moment, muss ich gucken, 1655. Dürfen wir das benutzen als Kapitelmarkenbild? Ja, das ist Public Domain. Dann seht ihr das schon. Was seht ihr auf diesem Bild? Ein Mann, der unauffällig gekleidet ist für die damalige Zeit, der eine Art Ei in der Hand hält. Ja. Möchtest du etwas ergänzen, Philipp? Ja, das ist Karel van der Soin, beziehungsweise Jan de Dood. Du sollst nicht den Bildnamen lesen, sondern du sollst sagen, was du auf diesem Bild siehst. Ja. Na, es ist ein Mann, er hat was Eiförmiges in der Hand, also so ein altes Gemälde, er hat einen Schal um den Hals und in der Hand, das könnte entweder etwas sein, was so austernmäßig aussieht oder irgendwas zum Schreiben, ich weiß es nicht. Ich gebe den Tipp, der Mann heißt Jan. Ja, Jan de Tod. Gemalt hat es Carrel. Ja. Ja, vor allem das Lustige ist, dass man das alles an der URL oben ablesen kann von dem Bild. Dann siehst du vielleicht auch, wo ich es her habe und dass es gemeinfrei vielleicht sein könnte, ja, von Wikipedia Commons. Okay, das ist ein Typ mit dem Namen Jan de Dood und was er in der Hand hält, ist ein Blasenstein. Oh, könnt ihr jetzt schon lachen? Ich weiß, wo die Reise hingeht. Ja. Man erzählt sich, dieser Schmied wäre der erste Mensch, der erfolgreich eine Lithotomie an sich selbst vorgenommen hat. Was ist eine Lithotomie, Dominik? Wahrscheinlich den Namen eines Blasensteins. Naja, das ist der Name für die Entfernung eines Blasensteins. Für den chirurgischen Eingriff. Jürgen, ich vermute, du kommst doch drauf, was Leute alles gemacht haben, um Blasenstein und Co. loszuwerden. Weiß ich nicht. Sowas wie Massen an Seife essen? Na, das nicht. Aber ich habe eine kurze Geschichte der Blasensteinbehandlung. Bitte ergänzen Sie, wann immer Sie, möchten. Bevor du jetzt fortführst, und ich freue mich schon sehr auf die Fortführung, aber es geht ja jetzt darum, also wir vergleichen jetzt im Vergleich zum Holocaust. So, also wenn du mich schocken möchtest. Jetzt guck mal halt mal. Weil, also egal wie schlimm Blasenstein. Sind, aber es kann ja nicht schlimmer sein als der Holocaust. Aber stopp mal andersrum. Du hast in der Folge. Es geht hier nicht um absolut. Nee, es geht nur um subjektiv. Persönlich Empfundenes, genau. Weil ich wollte gerade sagen, du hast in dieser Folge, wo irgendwie so viel Leute, so viel schlimmes Leid verfährt, sagst du da so, naja, mich kann nichts mehr schocken. Dagegen in der Karl Tänzler, wo niemand mehr gestorben ist, sondern naja, halt dann. Da noch Dinge passiert sind, das hat sich viel mehr angerissen. Oder geekelt oder wie auch immer. Ja, genau. Das eine ist ja Ekel. Ja. Also ich finde, das sind ja elementar andere. Ich nehm jede Reaktion, Ich wollte gerade sagen, Jürgen zitiert sie immer wieder, er möchte Reaktionen hervorrufen. Ja. Okay, alles klar. Hit me, baby, one more time. Der älteste bekannte Blasenstein wurde in einer Mumie gefunden. Also ich bin amüsiert. Das ist auch schon mal ein guter Anfang. Ist ein guter Anfang. Wer hätte es gedacht? Er wurde in einer Mumie gefunden. Mhm. Eingewickelt irgendwann zwischen 3000 bis 5000 vor Christus. Zeugnisse der ersten Behandlungen von Blasensteinen stammen aus dem alten Indien, etwa 800 vor Christus. Mhm. Müssen wir erklären, was ein Blasenstein ist? Müssen wir erklären, was das alte Indien ist? Ich habe es auch gerade gedacht. Was ist denn das alte Indien? Nein, halt das von früher. Okay, alles klar. Also sprechen wir auch vom alten Deutschland, sagen wir mal, alten das, Amerika. So. Vor dem Internet. Okay, alles klar. Wow. Jetzt kommen hier die Internet-Interbös. Aber das sagt man doch so. Ja. Wenn man so ein Imperialist ist, weiße Mann kam und aufgeräumt hat. Ja, aber es gab ja auch, bevor hier der alte weiße Mann kam, beziehungsweise bevor die Engländer kamen und so, gab es ja auch nochmal mehrere Gruppierungen in Indien, die sich gegenseitig behagt haben und dann auch welche, die da so Feldzüge betrieben haben. Ja, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Also das war, bevor der weiße Mann kam und gesagt hat, mich schockt nichts mehr. Definitiv. Bin ich jetzt die Definition eines weißen Mannes? Okay, weit davor. Ja. 800. Jetzt brauchst du doch so einen weißen Tropenhelm und immer Tee trinken. Hm. Also die Therapie, die man damals so gemacht hat bei Blasensteinen, also nochmal, soll ich erklären, was ein Blasenstein ist? Ja, fang doch damit an, genau. So gut kann ich das, glaube ich, gar nicht, weil ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber das ist, wenn du deine Blase nicht vollständig entleerst oder da irgendwelche Fremdkörper aus irgendeinem Grund reingeraten, dann sediert das da und setzt sich Zeug ab und dann wird das quasi verhärtet das mit der Zeit und wird größer und wächst. Und irgendwann ist es ein Blasenstein. Blasenstein, ein Blasenstein. Oh. Also es ist mehr Reaktion als bei der letzten Folge, von daher bin ich schon mal ganz zufrieden mit mir. Also die Therapie damals gegen Blasensteine sieht vor, eine vegetarische Diät und Milchinjektionen durch den Urinaltrakt, also die Harnröhre. Ich liebe es, wie Dominik gerade einfach so richtig in den Augen dümmlich grinst. Man kann es nicht anders nennen. Einfach so entgeistert. Also diese Therapie, muss ich dazu sagen, die wird empfohlen, um den Patientinnen und Patienten eine schmerzhafte und meist tödliche Operation zu ersparen. Ja, noch schmerzhaftere, meinst du? Noch schmerzhafter. Weil, also hier so Milch durch den Pipi reinführen ist nicht so angenehm. Nicht so nett. Also für alle Frauen so. In ungefähr derselben, ihr könnt euch da schlecht reindenken, aber es ist schmerzhaft, glaube ich. In ungefähr derselben Ära gibt es in Ägypten eine andere Behandlungsvariante. Stellt euch mal so ein Holzblasrohr vor. So daumendick ungefähr. Da muss man schon ein bisschen schieben, damit es durch die Harnröhre bis in die Blase flutscht. Mhm. Derweil muss jemand mit dem Finger durch das Po-Loch den Blasenstein an der richtigen Stelle halten, sodass der Arzt, ich mach mal Anführungszeichen, sodass der Arzt dann den Stein durch das Blasrohr raussaugen kann. Ich habe hier stehen, any reaction, Dominik? Dominik hält sich einfach die Augen zum T-Shirt. Amüsiert. Wirklich, ja. Also ich bin entzückt, ob das Themenkomplex ist heute. Ich kann kaum erwarten, noch mehr Details über altertümliche Blasensteinbehandlung. Ah, okay, gut. So. Besser wird es dann bei den Römern, so um Christi Geburt rum. Die entwickeln eine Technik, die dann für fast 1600 Jahre mehr oder weniger unverändert verwendet werden wird. Kreuzigen. Das hilft gegen Blasensteine, glaub mir. Aber sie schreiben da nieder, es soll ein starker, intelligenter junger Mann zwei ölige Finger ins Rektum des Kranken stecken. Also sind nicht Punkt. Das reicht. Gar nicht? Nee. Und für mehrere Stunden dort belassen. Ja, aber auch so gar nicht. Hilft es dir irgendwie? Nee, macht aber Spaß. Das sind nicht meine Worte, ja. So den Stein in Richtung Blasenausgang zu manövrieren. Dann wird ein kleiner Schnitt gemacht an der linken Seite des Perineums. Was ist Perineum? Das ist der Damm. Ah ja, okay. Die richtige Frage ist, was ist der Damm? Das weiß ich. Das weißt du? Ja. Ah ja, du hast Kinder, ne? Ja. Ja, okay. Bei der Geburt erfährt man das, was der Damm ist? Weiß man das wirklich erst bei der Geburt? Also ich habe das erst bei der Geburt gelernt. Das weiß ich, dass ich dumm bin? Ja. Nee, blöd gesagt, ich habe jetzt gedacht, das ist super Allgemeinwissen, aber egal. Hätte schon gedacht, dass man das weiß, wenn man ein bisschen schlauer ist. Nein, das hat mit Schau nichts zu tun. Das war ganz Stopp, alles für Philipp erstaunlich harter Diss. Nee, der Damm. Nein, mir war das jetzt bloß nicht so bewusst. Andersrum. So dumm, aber es ist doch wie, ungebildet. Ich möchte diesen XKCD zitieren mit diesen, wie ist es, irgendwie 50.000 was, glaube ich, der auch sagt so, wenn jemand sagt so ein, was ist ein Nyan-Cat, dann nicht zu sagen, warum kennst du das nicht, das ist voll das lustige Video, bist du dumm, sondern zu sagen, boah, krass, wenn das alle Amerikaner wissen, der kommt ja aus dem amerikanischen Sprachraum. Ich glaube nicht, dass alle Amerikaner wissen, was ein Damm ist. Ja, aber Sekunde, wenn die sozusagen im Laufe ihres Lebens erfahren, was die Nyan-Cat ist, dann sind es ja pro Tag, ich glaube, dann waren es 50.000 und dann sagt er, komm mal mit, heute bist du einer von den glücklichen 50.000, die das heute erfahren. Und dementsprechend haben wir doch bestimmt jetzt viele Leute, die zuhören und nicht wissen, was das ist. Oder ich würde sogar sagen, wenn du, egal, draußen auf der Straße die Leute fragst, was ein Damm ist, wirst du 99% Antworten haben, die irgendwas mit Flüssen und Wasser zu tun haben. Ja, klar, würde ich jetzt auch sofort assoziieren damit zuerst. Aber wenn du sagst, du bist außer du bist halt zufällig ein Proktologen. Ja. Ich fühle mich hart gedisst, ich erkläre es aber trotzdem. Der Damm ist das Stückchen zwischen After und den primären äußeren Geschlechtsteilen. Mhm. Also da macht man dann einen Schnitt rein und aus diesem Schnitt holt man das Steinchen, ist nicht angenehm. Ich sag's, das ist. Steinchen dann raus. Jetzt ist aber bei den Römern ganz wichtig bei dieser Prozedur, laut Erfinder dieser Prozedur darf die nur im Frühling durchgeführt werden. Y por qué? Weiß ich nicht, aber ist halt so. Jürgen, mal so eine Frage, wie kamst du auf das Thema? Nur so? Da komme ich später noch drauf. Okay. Ich habe recherchiert, was Dominik triggern könnte. Na, es hat an einer anderen Stelle angefangen und habe ich gedacht, ui, das klingt aber interessant. Und dann bin ich mal wieder in so einen Strudel abgetaucht. Mhm. Aber, also, hast du Probleme mit deinen Blasensteinen? Nein. Okay. Das ist das, was mich tatsächlich verwundert, dass Blasensteine, das ist ja in der heutigen Zivilisation kein großes Ding mehr. Und ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Ich glaube, fand ich, dass das so wenig Leute haben. Ich glaube, dass tatsächlich Blasensteine die ungewöhnlichsten Steine sind, die man so haben kann. Aber Nierenstein ist mehr ein Ding, oder? Ich glaube schon. Gallensteine auch. Für Menschen, denen das nicht bewusst ist, aber es tut unvorstellbar weh. Right? Ja. Also vielleicht sollten wir auch nicht voraussetzen, dass jeder weiß, was ein Blasenstein ist so und wie sich das dann äußert. Aber es gibt einen Grund, warum dir jemand deinen Damm durchschneidet. Weil ich allgemein gebildet bin. Ach so, okay. Ja, das tut ziemlich weh und ganz vor allem auch beim Wasserlassen. Und das verschlimmert dann das Problem, weil man dann irgendwie nicht richtig Wasser lässt und dann bleibt was zurück und dann, also das ist so ein bisschen eine Spirale, würde ich fast behaupten. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass das heutzutage, da könnte mich echt einer aufklären, wenn das jemand weiß. Meine Theorie wäre, dass wir einfach eine bessere Versorgung haben mit sanitären Anlagen und dass deswegen die Leute einfach viel öfter mal einfach so pingeln gehen. Aber in den Zeiträumen, die du genannt hast, haben die halt einfach irgendwo hingeschifft. Also ja, schon, aber dass du dann so nachts noch aufstehen und so, das haben halt vielleicht viele dann wirklich nur im äußersten Notfall gemacht und dass sowas dann oft einmal schon der Anfang war. Oder dass einfach insgesamt nicht so sanitäre Verhältnisse, das kann natürlich auch sein, dass da von außen was reingekommen ist. Zum Beispiel. Es könnte auch einfach sein, dass es so ein Ding ist, was mit Antibiotika sich dann einfach komplett erschlagen hat, dass irgendwelche Entzündungen oder sowas. Müsstest du es ja heute trotzdem noch kriegen? Einfach das schon im Vorfeld sozusagen eindämmen. Ach so. Aber ich spekuliere natürlich. Das ist vielleicht ein Tabuthema auch. Also, vielleicht hattest du ja welche. Was wären die fünf Wörter bei Tabu, die man dann nicht sagen darf? Nierenstein, Geinstein, Kiesel. Rolling Stones. Na, aber Moment, darfst du doch eh nicht, weil Stein als Bestandteil vom Wort drin ist. Du bist wohl dumm oder was? Ja. Und ungebildet. Also. Das ist jetzt nicht nur schmerzhaft, egal zu welcher Jahreszeit, sondern hat auch oft lang anhaltende Folgen. Meistens irgendwas zwischen Inkontinenz, dauerhaft zerstörtem Darmausgang und tödlichem Infekt. Zerstörter Darmausgang ist auch ein geiler Name für die Band. Boah. Und ein Chili. Das war jetzt die erste Single, oder? Ja. Ist auf jeden Fall eine Punkband. Was ganz spannend ist, um das Jahr 400 nach Christus wird der Hippokratische Eid niedergeschrieben und in dem gibt es eine Passage, die da lautet: Auch werde ich den Blasenstein nicht operieren, sondern es denen überlassen, deren Gewerbe dies ist. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch, das steht im Hippokratischen Eid. Moment, stopp, wir haben ja in der letzten Folge ausgemacht, dass immer wenn du einen fantastischen Witz machst, dass ich Chapeau sage. Das war doch kein Witz. Naja, lass mich doch ausreden, du ungebildeter Tölpel. So, ich überlege jetzt gerade, wenn du quasi eine Spitzfindigkeit, eine derartige Köstlichkeit quasi darbietest, was ich dann sage, statt Chapeau. Wie fällt dir noch spontan? Hoho! Hoho! Hört! Nee, das hast du gesagt schon bei Chapeau, oder? Nee, bei mir wohl an. Aber hört, wäre das gut? Ich habe ein bisschen Sorge, wo das endet, aber eben I'll allow it. Das ist so ein typischer. Oder der klassische Simpsons-Potzblitz. Ach was. Ich überlege mal nochmal, aber. Toller Fact, bin ich wirklich sehr amüsiert. Danke dir. Finde ich auch, ich finde es auch. Ja. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Damit ist durch die Hintertür quasi Urologie das erste anerkannte medizinische Fachgebiet. Chapeau. Aber das ist doch gar nicht durch die Hintertür. Naja, also was das aber bedeutet ist, also dem Wald- und Wiesenheiler ist es sozusagen per Eid untersagt, so komplexe Operationen wie eine Lithotomie durchzuführen. Aber es ist schon bemerkenswert, dass ausgerechnet das herausgestellt wird. Ja, finde ich auch. So, aber du hast es nicht gekürzt, es ist nur ich hab's Blasenstein. Nein, aber es sind nicht irgendwie 30 andere Dinge noch genannt, sondern es ist explizit der Blasenstein erwähnt. Ich habe den nicht komplett gelesen, aber er hat eine Sonderstellung. Das erinnert mich das so ein bisschen richtig an diese Sache mit den, war das beim Grauen Star, dass man dann früher beim Auge noch so operiert hat und dass das dann extra Leute gemacht haben, die so über die Lande gereist sind und nur das gemacht haben. Ja, das kann schon sein. Und ich meine, wir haben ja auch schon über Chirurgen und so weiter geredet, ne? Also das ist ein anderes Handwerk als jetzt einer, der so heilt, der so Salben, Kräuter und so Kram macht. Ja. Das ist nicht unbedingt der gleiche. Also der Chirurg ist ein Handwerker und wenn du solche Eingriffe 1000 Mal machst, dann sind die Chancen tatsächlich höher, dass du es erfolgreich machst, als wie wenn jetzt der Hausarzt, wo das nur alle 1000 Patienten mal vorkommt, als wenn der jetzt anfängt, da mit dem Skalpell rumzumachen. Ja, das ist auch so ein typischer Job, wo du garantiert die Chicks ultra klar gemacht hast. Und was hast du für einen Beruf? So, ich bin professioneller Blasensteinentferner. Blasenstein, die haben tatsächlich einen Namen. Steinschneider heißen die später. Die machen. Freimaurer. Die Steinmetze. Die Steinmetze, ja, das sind die bei Simpsons. Im Mittelalter werden dann erstmals Werkzeuge verwendet, um, ich zitiere, Werkzeuge, durch die Prostata zu reißen. Also reißen mit 2 S, ne? Mhm. Nicht gemütlich schön ja, die langsam. Reißen jetzt ich. Nicht schön langsam gemütlich reißen, sondern klingt auch nicht angenehm. Nee, also mit wenig Feingefühl durch Harnröhre und Prostata ohne Rücksicht auf Verluste. Das klingt wie ein Reiseführer. Und auch eine Punkband. Dabei stellt sich logischerweise raus, manche Steine sind für diese Art von Eingriff einfach zu groß. Also haben die Menschen Anfang des 19. Jahrhunderts Instrumente entwickelt, um die Steine zu zerkleinern, bevor man sie rausholt. Und ich glaube, das ist doch auch was man heute noch macht, wenn man so Nieren oder Gallensteine oder ich weiß nicht bei welchen, aber dass man die von außen zertrümmert. Ja, heute nimmst du ja irgendwie Laser, die so fokussiert sind, dass du von außen da rankommst. Ist das nicht irgendwie Ultraschall oder so? Nee, ich habe tatsächlich von Lasern gelesen. Ah, okay. Vielleicht geht es auch mit Ultraschall, ich weiß es nicht. Aber du musst nicht aufschneiden und kannst von außen klein machen und dann gehen die auf natürlichem Wege ab, idealerweise. Ja, auch das ist, glaube ich, immer noch ordentlich schmerzhaft, aber besser als die Alternative. Ja, aber es war damals schon keine schlechte Idee, Anfang des 19. Jahrhunderts, denn das senkt die Patientensterblichkeit von 25% auf 2,4%. Wow, das ist meine Ansage. Deutlich weniger. Aber Sekunde, Sterblichkeit bei dem Eingriff? Ja. Oder überhaupt? Okay. Nein, die Sterblichkeit überhaupt liegt bei 100%. Das Ding. Ja, das aber Ding ist, jetzt an den Symptomen. Aber von dem Blasenstein an sich kann man ja nicht sterben, oder? Nee, weil das aber ja von dem Eingriff. Ja, aber es ist schon bemerkenswert, dass Menschen sich eine Operation unterworfen haben, die eine 25-prozentige Mortalitätsrate hatte. Ich würde aber das, zwei Dinge sagen. Auf Schmerzen verzichtest aber danach. Ich wollte gerade sagen, erstens Schmerz, zweitens, ich glaube schon, dass du da irgendwann auch versterben kannst, weil du halt irgendwann Infektionen kriegst. Und ich meine, wenn du irgendwann keinen Urin mehr lassen kannst. Naja, das mag ja alles sein, aber jetzt, also primär sind die Leute eher vom Eingriff als von dem Ding selber gestorben. So. Naja. Ja, wir können mal dieses Thema warum, können wir mal noch kurz pausieren und dann nochmal drüber reden. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt Situationen im Leben, da sagt man, ey, macht egal was, schneiden mich auf, tut mir irgendwas an. Hauptsache ist es anders als vorher. Zurück zu Jan. Vor dem Hintergrund all dessen, was ich euch gerade erzählt habe, finde ich eine selbst an sich durchgeführte Lithotomie irgendwann um 1650 herum schon ziemlich beeindruckend. Oder verzweifelt. Warum macht man sowas? Naja, unser Jan de Dood hat eine Vorgeschichte. Er wurde bereits zweimal von Steinschneidern behandelt. Und das muss eine so traumatisierende Erfahrung gewesen sein, dass er sich gedacht hat, nee, ganz ehrlich. Aber der gute Mann ist auch ein bisschen empfindlich, was das angeht. Weil, also nein, nicht was den Schmerz bei der Behandlung angeht, sondern wenn er schon, also empfindlich ist das falsche Wort, empfänglich. So. Er hatte jetzt schon zum dritten Mal einen Blasenstein und vor allen Dingen, wenn wir jetzt nochmal rekapitulieren, Philipp, wie groß der in seiner Hand ist. Alter Vater, ey, das ist ein Otzi, den er da hat. Das, was er da hatte, dieses eiförmige Ding, das fast Huhnei groß ist, war das ein Blasenstein? Ja. Das ist ja unvorstellbar. Was glaubst du, warum ich euch dieses Bild gezeigt habe? Ey, aber das Ding ist, also derlei Steine schmerzen ja schon, wenn die Fingernagel groß sind. So. Ja. Und das Teil, was du quasi hier gezeigt hast, ist gigantisch. Ist das jetzt passend zu Ostern? Wie kann der arme Mann das quasi überhaupt gehabt haben, weil ich meine, der musste nach den ersten beiden Blasensteinen, musste der auch schon super oft auf Pipi gegangen sein, so, wie du schon sagtest, man steht halt dann doch nachts auf. Ja, aber wäre halt die Frage, ob das immer wieder zertrümmert wurde, was da von. Jürgen, ich sag's, wie es ist, ich hänge an deinen Lippen, erzähl weiter. Oh mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Ja. Also, diese zwei Behandlungen, die der hatte, waren, glaube ich, sehr traumatisierend für ihn. So, dass er sich gedacht hat, nee, das mache ich beim dritten Mal, mache ich das lieber selbst. Aber jetzt muss ich doch nochmal einhaken an der Stelle. Haben die davor die Eingriffe zu Ende gebracht oder haben die gesagt, der ist zu groß, wir nennen wieder nein, zu, nein, geht nichts? Nein, alles raus. Zweimal raus und jetzt ist der dritte gekommen. Das ist ja das, was ich sage, der arme Mann hat auch irgendwie Pech, dass er schon wieder halt. Es ist, eigentlich wurden so die Rolling Stones erfunden. Nein. Nee. Er schickt, den Joke sage ich vorher schon, aber. Er schickt jetzt seine Frau auf den Fischmarkt und holt sich seinen Bruder zu Hilfe. Und sein Bruder ist der heimliche Held in dieser Geschichte. Vor allem, geh mal auf den Fischmarkt, damit sie es nicht mit erleben muss. Das hat nichts mit zu tun, was er vom Fischmarkt was braucht. Hol mir eine Makrele, ich möchte sie mir in den Aftershave schieben. Aber der Fischmarkt ist doch erst im nächsten Monat. Aber ist ja, also für die damalige Zeit ist er ein Romantiker, muss man fast sagen. Voll. Und vor allem holt er sich seinen Bruder, der ihm jetzt das Skrotum zur Seite weghalten muss, also den Hodensack, sodass Jan den sehr, sehr großen Blasenstein. Der ist so groß, tatsächlich, den kann man von außen so ein bisschen packen mit der linken Hand. Krass. Und mit der rechten schneidet er sich jetzt mit dem Ding, das er vorhin auf dem Gemälde in der anderen Hand hielt, das Werkzeug, mit dem schneidet er sich jetzt ins Perineum. Aber direkt die Frage, irgendwelche Art von Betäubung, Alkohol, irgendwas? Nichts, von dem ich wüsste. Nichts? Dann macht er Squats. Also so, ihr wisst, was Squats sind? So Froschhock-Bewegungen? Ja. Damit sich die Wunde weit genug öffnet. So Hocke? Ja. Damit sich die Wunde weit genug öffnet, damit der Stein da durchpasst. Dazu muss er zwei Finger in die Öffnung schieben, den Stein rauswurschteln und dabei irgendwie auch natürlich seine Blase aufreißen, weil da ist ja dieser Stein drin. Wie viel Blut verliert denn der dabei? Das ist, ich glaube, nicht so wahnsinnig viel, okay, glaube ich. Interessant. Der Stein plumpst zu Boden, 4 Unzen, 113 Gramm. Wow. Hühnereigröße. Ah, das ist aber wirklich clever gemacht. Naja, also können wir gleich mal noch drüber reden. Die Frage ist, wie geht's jetzt wieder zu? Können wir gleich mal noch drüber reden, ob das so sein kann oder nicht. Jetzt jedenfalls, wo dieser Stein draußen ist, ist er bereit, sich von einem Heiler helfen zu lassen. Den hat er aber auch nicht irgendwie vorher schon bereitstehen lassen, sondern er schickt jetzt seinen Bruder los. Ein sturer Mann. Mit jemand. Ja, vor allem liegst du da rum, blutest wie verrückt. Hast du da gerade eine Operation? Jetzt holst du mal einen Arzt. Genau, er lässt jetzt quasi jemanden kommen, der dann diese Wunde fachgerecht. Ja, der kommt Frau, dann am Montag. Frau shoppt dabei auf dem Fischmarkt. Ja. Hier, da noch ein Hering, da eine Makrele. Jan de Dood soll nach dieser Aktion noch mindestens 5 Jahre gelebt haben. Ist jetzt nicht so viel, ist auch nicht so alt, als auf dem Foto. Na ja, gut. Aber die Frage, was die Lebenserwartung war. Ich würde damit sagen, er ist nicht unmittelbar an den Folgen seines Eingriffs gestorben. Kann dir sein, dass ein Droschkenkutscher ankam und ihn überfahren hat? Die Niederländer sind beeindruckt von Jans Leistung und ja, er ist auch den Bundesverdienstorden. Er ist auch ein klein wenig stolz drauf. Er lässt sich diesen Blasenstein dann in Gold fassen, damit er ihn behalten und überall rumzeigen kann. Also so mit Gold überziehen. Okay, und so kommt es dann irgendwann auch zu diesem Gemälde, das heute im Pathologielabor. Also das ist ein goldüberzogener Blasenstein. In Leiden hängt. Ich wollte sagen, aus was ist denn eigentlich so ein Blasenstein? Naja, aus altem Pipi und Harnstoff. Leiden? So. Ja. Das ist total witzig, weil tatsächlich haben wir. Da hatte ich mal einen Blasenstein. Nein, tatsächlich habe ich. Ich arbeite für eine Softwarefirma. Und diese Softwarefirma hat eine Case Study mit einem Krankenhaus aus Leiden in den Niederlanden. Oh, dann frag doch mal, ob die ein Pathologielabor haben. Und tatsächlich ist es was, wo ich überlege, ob wir da mal hinfahren und eine Videocase Study machen. Dann nehme ich bei der Gelegenheit quasi hier. Also hier steht das Pathologie, ist schon dasselbe wahrscheinlich so. Pathologielabor der Universität in Leiden. Also ist es ein Universitätskrankenhaus? Ich werde das rausfinden für dich. Finde das mal bitte raus. Weißt du, was ich genial finde, wenn irgendein Hühnerhof dessen Bild als Logo nehmen würde? Und alle so, ja, tolle Eier. So, Moment. Also, wenn jemand einen Hühnerhof hat, das Bild ist Public Domain. Also, was ich sagen will, es gibt Zweifler an dieser Geschichte. Berechtigte Zweifel? Wie bitte? Berechtigt. Naja, ein Stück weit zumindest, denn also die gängige Theorie ist, dass das schon so weit richtig ist, dass er den Stein da rausgeholt hat. Aber die Größe? Aber dadurch, dass er schon zwei Eingriffe vorher hatte, kann es sein, dass durch eine der früheren Narben dieser Stein bereits aus der Blase ins subkutane Gewebe gelangt ist, also ins Gewebe unter der Haut. Und da hätte er ihn auf diese Weise tatsächlich relativ leicht so rausholen können, dass er ihn wirklich aus der Blase rausgefischt hat, die vorher unversehrt war. Das scheint den Medizinhistorikern doch etwas. Aber was für eine Konsistenz hat denn dieses Ding? Also das ist ja auch was ich mir gerade so frage. Steinig. Aber ist es wirklich hart? Es ist schon hart, klar. Okay, krass. Aber also ich glaube, dass das schon klimpert, wenn das in so eine medizinische Schale fällt. So. Aber ist das Ding irgendwo ausgestellt? Das ist eine gute Frage. Im Sommer bin ich wieder in den Niederlanden. Ob das Ei, das überlebt hat, das hat bestimmt irgendwer irgendwo in der Privatsammlung stehen, könnte ich mir vorstellen. Aber allein dieses Gemälde, dass das in einem Pathologielabor hängt, das finde ich so eine schöne Sache. Das ist wirklich herrlich. Ist das Original dort? Also, hängt es in dem Museum? Das war die letzte Information, die ich im Internet gefunden habe. Also, dass es in dem Pathologielabor in der Universität in Leiden hängt. Finde ich sehr schön. Es ist natürlich jetzt kein Fall, ne, um eine ganze Podcast-Episode zu füllen. Also habe ich mir überlegt, ja, vielleicht gibt es ja noch ähnliche Fälle von Leuten, die irgendwie was mit sich gemacht haben. Im Jahr 1676 wird der Chirurg James Younge zu einem ungewöhnlichen Notfall gerufen. Ein Mann blutet aus dem Genitalbereich. Die Untersuchung ergibt, der Patient hat sich mit der einen Hand seinen Penis und seinen Hodensack gegriffen und mit der anderen Hand ein scharfes Messer und dann, naja, schnipp, schnapp, alles ab. Und dummerweise hat der Mann jetzt schon sehr, sehr viel Blut verloren, bevor ihn überhaupt jemand findet. Oh. Und fragen kann, warum, zum Teufel. Und deswegen muss jetzt dieser Junge, dieser Arzt, der da ankommt, erstmal mit bloßen Händen versuchen, diese Blutung zu bremsen. Ja, derweil, er hat einen Assistent dabei, der kann derweil so einen Verband vorbereiten und ein paar Kräuter verabreichen, damit die Schmerzen etwas einiges bringen. In welchem Jahr sind wir? Das ist kurz nachher, 1676. Okay. Kurz nachdem hier das mit dem Ei. Mhm. Und es gelingt dem Chirurgen tatsächlich, den Mann zu retten, der schon nach einem Monat auch wieder gänzlich auf dem Damm ist. Jetzt fällt es mir auf, dass ich hier wieder einen Damm versteckt habe. Chapeau. Es war tatsächlich unbeabsichtigt. in, also eben, das ist jetzt eine sehr dürftige Geschichte, ich weiß. Ich wollte das nur erzählen, weil ich darüber reden wollte, dass sowas ganz, ganz oft passiert ist. Und in vielen Fällen waren solche Operationen an sich selbst, dass sich Männer vor allem selbst entmannen, das ist ganz oft ein Akt von Wahnsinn. Mhm. Ja, also, dass die irgendwie durchdrehen. Vermeintlich. Vermeintlich. Ja. Im vorliegenden Fall bezieht sich der Delinquent explizit auf eine Bibelstelle im Buch Matthias, in der sich Eunuchen sozusagen um Himmels Willen selbst zu Eunuchen machen. Was für mich das gleiche ist wie Akt des Wahnsinns. Und also ihr würdet euch echt wundern, wie viele überlieferte Akte von Selbstkastration es in der Geschichte gibt. Und ganz viel hat es oft auch mit enttäuschter Liebe zu tun. Aber es gibt auch so Fälle wie aus Norwich im Jahr 1678, da haben sich gleich zwei Männer entschlossen, sich selbst zu entmannen, weil sie das Gefühl hatten, dass sie niemals für Kinder würden sorgen können. Aber deswegen musst du ja nicht gleich den Piepmann entfernen. Naja, die wollten wirklich auf Nummer sicher gehen, dass da nichts passieren kann. Aber wie, also Achtung, ich bin ja dumm. Wie pinkelt man denn dann als Mann, wenn man keinen Schniedelwurz mehr hat? Ohne zu zielen. Aber ist da quasi der Rumpfortsatz dann quasi noch da? Das sieht ja auch, glaube ich, schlimm aus. Ich würde vermuten, dass du dann nicht mehr so ganz dicht bist. Und also ich glaube, dass sie das alle nicht zu Ende gedacht haben. Das mag durchaus sein. Aber was willst du machen, ne? wenn die Verhütung noch nicht erfunden ist? Ich kann da mal wieder das Lexikon der Geschmacklosigkeiten zitieren. Das sind nämlich, ich glaube auch so 10 Entmannungen. Also gibt's ganz oft. Echt viel. Ich habe noch einen Fall gefunden von einem, der einfach total verliebt war, aber keinen Hoch gekriegt hat. Und das hat ihn dann so erschüttert, dass er sich selber mit dem Messer irgendwie beschnitten hat. Und dann gibt's noch einen, der einfach sich den Penis abschneidet, um seine Frau zu ärgern, weil er sie beim Fremdgehen erwischt hat. Und er wirft ihn dann seiner Frau einfach ins Gesicht. Ja? Wie bescheuert. Also, ich meine, das ist so ein typischer Fall von, der hat's wirklich nicht zu Ende gedacht. Hier, wenn du schon meinen Bruder vögelst, dann hier aus. Dann wenigstens mit meinem dann Penis. Wenigstens mit meinem Penis. Nein, das war jetzt stumpf. Tut mir leid. Aber das ist wirklich. Also Dominik kriegt sich nicht mehr ein. Philipp schaut total fassungslos. Nö. Naja, das ist ja eine der bescheuertsten. Nein, fassungslos nicht ob der Geschichte, aber ob eine der Dominik's Reaktion. Gründe ever. So, keine Ahnung, meine Frau geht fremd, also schneide ich mir den Schwanz ab. Ja. Ja, aber Menschen machen halt wirklich richtig, richtig seltsame Dinge, wenn sie in Paniksituationen sind, in. Also, so viel dazu. Die Fälle will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Ja. Die sind jetzt meistens nicht so ergiebig. Aber vielleicht habt ihr das Muster jetzt erkannt. Es soll um Fälle in der Geschichte gehen, in denen sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen selbst, wie soll ich sagen, mit einem Skalpell meist behandelt haben. Mhm. Kommen wir noch an den Nordpol? An den Südpol, glaube ich. An den Südpol, ja. An den Nordpol, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Nord- oder Südpol ist. Ich habe es vergessen. Ich glaube, Antarktis. Ja. Das ist doch der Südpol, oder? Ist das der Nordpol? Nee, das ist der Südpol. Es müsste der Südpol sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es mir doch, das letzte Mal habe ich mir doch irgendwas, hatte ich eine Eselsbrücke, um mir das zu merken und nicht, das nicht immer zu verwechseln. Jetzt kann keiner nachgucken, weil wir Handyverbot erteilt haben. Scheiße. Ja, finde ich gut. 1920. Und das ist die Geschichte, die ich tatsächlich, über die ich in einem Podcast gestolpert bin und bei der meine Recherche begonnen hat. Und das ist auch eine sehr bekannte Geschichte. Also, das ist die von Werner Theodor Otto Fossmann. Der studiert in den 1920er Jahren in Deutschland Medizin. Der schneidet sich irgendwann den Namen ab, weil er zu viele hat. Nicht schlecht. Der schnappt jetzt erstmal von seinem Professor eine Fragestellung auf, die ihn nicht mehr loslässt. Mhm. Und die Frage ist, ist es möglich, das Herz durch Venen oder Arterien zu erreichen, ohne den Menschen aufschneiden zu müssen? 1920er Jahre, schon relativ fortschrittlich hier, so eine Frage, finde ich. Aber die Medizin ist einfach ja noch nicht so weit. Aber er denkt, das müsste doch eigentlich gehen. Und er sucht nach Informationen, die ihm bei der Beantwortung dieser Frage helfen könnten. Und tatsächlich stößt er auf einen Artikel aus dem Bereich Veterinärmedizin. Mhm. Da hat es ein Tierarzt offensichtlich geschafft, ein Pferdeherz über ein Blutgefäß am Hals des Tiers zu erreichen. Ein Blutgefäß? Über ein Blutgefäß. Das Pferde, wie kann man denn nachvollziehen, Pferdeherz, ob man es erreicht hat? Mit einem Röntgenapparat. Das gibt's da schon. Okay, klar. Das Pferdeherz über ein Blutgefäß. Mhm. Ja. Der haut da eine Kanüle rein quasi. Du hast jetzt so unglaublich gefragt. Ja. Okay. Aber der schiebt dann oben was rein und kann dann über Röntgenaufnahmen nachvollziehen, dass das quasi, ist. Alles klar. Ja. Er kommt zu dem Schluss, dass er einen Katheter verwenden könnte, um ein menschliches Herz über die cubital vein, also es ist ein Blutgefäß im Arm, mehr oder weniger, zu erreichen. Und er schnappt sich jetzt eine Leiche und verifiziert, dass das zumindest schon mal mechanisch irgendwie möglich wäre. Ja, wenn man jetzt nicht viel Wert drauf legt, dass das Leben ein lebendes Wesen ist und dass es lebend bleiben soll, so, dann ist jetzt das in der Theorie schon mal so gut. Erstmal mechanisch. Okay. Ja. Voller Vorfreude erzählt Forstmann nun seinem Professor Richard Schneider von dieser Entdeckung und der Idee, dass er das am lebenden Objekt testen möchte. Und ich weiß schon, wie es ausgeht. Ja, wie? Der Professor macht sich über ihn lustig, sagt, das klappt ja nie, und dann will er ihm beweisen, dass das funktioniert und zeigt es am eigenen Körper. Deine Schlussfolgerung ist richtig, aber die Prämisse nicht. Der Professor hat große Bedenken und möchte zum Schutz des Patienten, ein vernünftiger Mann übrigens, lieber darauf verzichten, dass Forstmann das ausprobiert. Und Forstmann entgegnet ihm, naja, also wenn ich am Patienten, kann ich das ja an mir selber vielleicht einfach testen. Und auch das möchte der Professor aber nicht unter seiner Aufsicht durchgehen lassen. Ich bin Fan vom Professor, wenn ich das mal sagen darf. Aber ein richtiger Mediziner mit einem Forscherdrang lässt sich von sowas natürlich nicht abhalten. Und er schmiedet jetzt heimlich Pläne und überredet dann eine OP-Krankenschwester, dass sie ihn dabei unterstützt, weil die verwaltet das OP-Material. Also ohne, dann gehen wir nachher noch zusammen auf den Fischmarkt. Ohne die läuft gar nichts. Und die ist tatsächlich ziemlich begeistert von der Idee. Mhm. So sehr, dass sie sich als Versuchsobjekt anbietet. Okay. Geradezu aufdrängt. Aber ist sie scharf auf ihn? Sie ist scharf auf seinen Katheter, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe komplett, was du. Nein, nicht ganz. Also legt Werner jetzt diese Dame auf den OP-Tisch, desinfiziert den Arm und spritzt ein lokales Anästhetikum. Jedoch nicht in ihren, sondern in seinen Arm. Er schafft es, den Katheter 30 Zentimeter in seine eigene Armvene zu stopfen, bevor die Frau merkt, dass er sie gelingt hat. Mhm. Aber weshalb linkt er sie? Weil sie sich nur zur Verfügung stellt, also weil sie ihm quasi nur verspricht zu helfen, wenn sie das Testobjekt sein darf. Und dann sagt er, ja, okay, alles klar, mach mal. Und dann bereitet er sie quasi vor und spritzt sich dann aber selber aber den Arm taub. Aber warum will er denn das nicht mit ihr machen? Naja, ist selber wenn du, Historie. Ja, aber wenn du halt sowas machst, wo du sagst, oh, da könnte jemand zu Schaden kommen, dass du lieber vielleicht dich selbst nimmst, statt jemand anderen mit reinzuziehen. Ja, das ist so der Unterschied zwischen dir und mir. Ich glaube, dass er einfach selber in die Geschichte eingehen will und du glaubst, dass er ihr nicht schaden will. So, was ist richtig? Irgendwo dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Dazwischen. Aber sie merkt jetzt natürlich, dass sie gelingt wurde. Ja, und, aber jetzt hier gar nicht katetert. Jetzt sind sie ja schon mittendrin und er kann sie tatsächlich überreden, dass sie trotzdem jetzt mit ihm da weitermacht. Und jetzt müssen sie aber erstmal mitsamt dem Katheter im Arm in den Röntgenkeller der Klinik laufen, damit sie sehen können, wie weit dieser Katheter drin ist. Aber das tut auch schon höllisch weh, oder wie ist das? Davon, stell mir jetzt nicht so schmerzhaft vor, wenn ist ich ehrlich bin. Aber er hat jetzt ein Schmerzmittel genommen. Ich glaube, aber das ist so lokal halt die Einstichstelle hauptsächlich. Ne? Du kannst jetzt nicht so vom Arm den ganzen Weg bis zum Herz. Aber da wäre jetzt die Frage für mich, wie viel Nerven hast du in dem Bereich? Also vermutlich ist das erträglich. Ich glaube, dass wenn die Betäubung weg ist, wird es halt schmerzhaft so. Wir schalten jetzt noch einen Gang höher, denn wenn die jetzt da unten zugange sind, trifft ein Kollege von Forstmann da zufällig ein und sieht, was hier los ist. Und der ist überhaupt nicht amused. Und er versucht jetzt, Forstmann den Katheter aus dem Arm zu ziehen. Oh nein, oh nein. Der ringt den Störenfried einfach nieder und fährt mit der Prozedur fort. Finde ich auch. Mit dem Katheter währenddessen drin. Mit dem Katheter im Arm. Uff. Finde ich relativ männlich. Warum männlich? Sei männlich, stelle ich mir sehr meine männlich Definition vor. Meine Definition von Männlichkeit. Du dumm und selbstverletzend. Ja, das ist sehr gut. Ist doch männlich. Okay. Das Röntgenbild zeigt, dass er mit dem Katheter gerade so auf Schulterhöhe ist, also schiebt er weiter, bis er schließlich sein Ziel erreicht. Forstmann wird für seine beachtliche Errungenschaft, entlassen. Und er findet dann auch tatsächlich erstmal keine Anstellung als Chirurg. Also er ist jetzt erstmal quasi verbrannt, sozusagen. Er fängt dann irgendwann eine Stelle als Urologe an. Und ich hoffe doch, dass er zumindest teilweise dafür nochmal eine neue Ausbildung machen muss. Aber mit Kathetern kennt er sich ja aus. Aber warum wird er jetzt entlassen? So. Naja, weil er hat, weil ist er das, ja auch nicht explizit verboten worden, oder? Naja, doch, der Professor hat ihm das schon verboten. Okay, alles klar. Hast du jetzt nicht ganz so deutlich gemacht, dass er wirklich ein Verbot erteilt hat, er nur gesagt, so finde jetzt nicht gut. Ja, so. Aber wirklich, wenn du so ethikmäßig irgendwie mit Selbstexperimenten anfängst, drum zu machen, das musst du rausschmeißen, die Leute, das geht doch nicht. Ich weiß es nicht. Aber also ich glaube, dass die Menschheit sehr viel Menschen verdankt, die quasi Dinge an sich selber und getestet haben. Du bin ich so, bei dir, aber leider auch an anderen. Ja, aber wenn du auch nur zulässt, dass in so einem Umfeld Selbstexperimente okay sind, oder du es ja eigentlich dann damit belohnst, dass nachher das positiv wahrgenommen wird, wenn du mit diesen Mitteln was erreichst, dann förderst du ja, dass Leute anfangen, an sich oder anderen rum zu experimentieren. Du, also und das mag ja auch Common Knowledge sein, aber das hätte mich jetzt auch nicht geschockt, wenn du gesagt hättest, dass das in der damaligen Zeit noch komplett normal war. Bin ich bei dir, so, aber ich also, glaube, wenn dem so ja. ist, dann mag ja. das sein so. Ja, wobei man natürlich schon auch die Frage stellen muss, ne, warum, also ich meine, wie kann man eine Umgebung schaffen, in der das okay ist, dass man so einen medizinischen Fortschritt erreichen kann, ohne dann irgendwie mal auch so ein Experiment an sich oder jemand anders zu machen. Also ich würde plädieren, so, also mein erster Gedanke so ungefiltert einfach raus, dass das immer noch besser ist als das, was in der Zukunft getan wurde oder auch vorher schon also, und parallel das getan noch, wurde. Finde ich so. Auch noch relativ harmlos. Ja. Aber tatsächlich ist es so, er macht einen relativ großen medizinischen Schritt an der Stelle. Also ich würde jetzt nicht sagen, großer Durchbruch oder so krass war es jetzt auch nicht. Fehlt auch erstmal so die richtige Anwendung dafür. Aber seine These war halt, dass man zum Beispiel dann über diesen Katheter Schmerzmittel direkt am Herz oder nicht Schmerzmittel, so Entzündungshemmer, so Medikamente direkt ans Herz bringen kann und das sehr viel schonender ist und sehr viel direkter natürlich. Ich wollte nämlich gerade fragen, was ist eigentlich der Anwendungsfall? Genau, also die haben keine Kameras da reingesteckt, so wie man es heute dann vielleicht macht. Ja, vor allem überleg mal, die Kamera ist dieser Zeit einfach. Klonk. Ja, in dem Moment allerdings, wo er diese Entdeckung macht oder wo er das ausprobiert und verifiziert und ich meine, die Entdeckung war ja eigentlich, dass er draufgekommen ist und so, ah ja, das können wir machen und dann bewiesen hat, dass es funktioniert. Er schreibt eine Arbeit dazu auch über die Sondierung des rechten Herzens und die findet in der Fachwelt aber keinen großen Anklang. Und später handelt es ihm sogar Plagiatsvorwürfe ein, weil es 1912 zwei Mediziner gab, die auch schon eine Herzkatheterisierung vorgenommen haben, also gegenseitig, jetzt nicht einer an sich, sondern der eine an dem anderen. Die haben das aber nie veröffentlicht, was sie da gemacht haben. Ja, Punkt. Hä, aber das darf man, also das ist doch auch unlogisch, weißt du, weil das haben die sich ja auch, da, also weißt du, ich die Logik naja, ist, erschließt also, sie mir nicht ganz so 100%, wenn ich ehrlich Forstmann bin. Der Forstmann ist ein noch nicht promovierter Arzt, ja, also der ist noch irgendwie in der Ausbildung, so, der studiert gerade noch und hat dann natürlich einen Professor. Wenn er promoviert wäre, dann wäre es… Ist es schon mal nochmal anders, wenn er irgendwie sein eigenes Krankenhaus oder seine eigene Praxis hat und da sowas macht, ist es was anderes, als wenn er das quasi in einer Klinik macht, in der er als Student ist, finde ich. Okay. Oder? Ja, ich würde mal andersrum behaupten, dass der Professor eher zu Rate zu ziehen ist an der Stelle, weil er es zugelassen oder vielleicht sogar encouraged hat, dass der es an sich tut. Hat er ja in dem Fall nicht. Sozusagen, dass da so ein bisschen die Verantwortung auch in dem Professor liegt und dass der deswegen auch ganz hart sagt, so nix, du fliegst raus für so eine Aktion. Wir machen hier keine Selbstexperimente. Sowas wollen wir auch nicht fördern. Ja, ich finde jetzt tatsächlich aber auch die rechtliche Seite gar nicht so spannend wie einfach die biologisch-medizinische. Ja, ja. Und andere Leute teilen übrigens meine Ansicht, denn 17 Jahre später erhält Werner Theodor Otto Forstmann einen zumindest geteilten Nobelpreis für Medizin. Ja. Für seine den Nobelpreis kriegt er dann? Ja, später. Krass. Für die Leistung bei der Erfindung der Herzkatheterisierung. Nein. Habe ich jetzt das richtig aus? Herzkatheterisierung. Das ist ganz schön viel Preis für das quasi du null bisher genannt hast, so. Also gefühlt ist er verbannt worden für alles und dann hat er eine Arbeit und dann kriegt er gleich den Nobelpreis dafür. Gleich. Ja. 17 Jahre später. Naja, aber. Also. Naja, 17 Jahre später, als die Leute rausfinden, ah, das ist vielleicht doch eine ganz gute Idee, wir probieren das mal aus. Ah, das hat schon mal jemand gemacht. Ja, jetzt müssen wir den aber auch. Was ich dir nur sagen will, normalerweise ist ja nicht so, also niemand kriegt seine erste der Nobelpreis ist nie die erste Auszeichnung für irgendwas. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Also du musst ja vorher schon Accolades haben, um dann den Nobelpreis zu kriegen. Ist das so? Also bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich glaube nicht, aber ich glaube, es ist halt eher andersrum. Es ist halt ungewöhnlich, dass du aus dem Stand raus gleich so einen Durchbruch hast. Ja. Sondern dass du halt erst, keine Ahnung, in den Wirtschaftswissenschaften erstmal 12 Paper rausklopfst. Davon sind schon 4 ein bisschen beachtlich. Und dann dein 13. Ding ist halt das, was dann im Rückblick dir den... Also wenn da draußen, wenn unter euch Nobelpreisträger sind, dann meldet euch bitte und lasst uns wissen, wie das bei euch war. Aber nur, wenn gerade kein Erdbeben bei euch ist. Das würde mich tatsächlich interessieren, aber die gute Dame, die hört ja nicht wirklich, hat sie ja gemeint, die hört es ja ein paar Jahre später vielleicht erst. Aber ich mache mir wirklich manchmal Gedanken, was aber vor allem, die hört Erdbeben es angeht. Ja nicht wirklich, bloß weil sie jetzt irgendwie nicht bei den aktuellen Folgen gerade war in dem Moment. Ja, aber sie hätte jetzt schon deutlich zu verstehen gegeben, dass sie jetzt auch nicht jede Folge und alles einzeln alles hört fein. So. Aber wenn du sie anrufen würdest und ihr die Folgen vorspielen, dann wird sie die vielleicht anhören. Das ist creepy. Meinst du? Das kannst du übrigens zu Hause machen. Ich finde es sehr witzig, dass die Fritzbox, also dieser AVM-Router, als neue Funktion hat, Podcasts hören, dass du dass du Podcasts auf dem Telefon schicken kannst. Wo ich mir auch gedacht habe, wer macht das denn irgendwie? Wobei irgendwer zu Hause sagt dann, das ist genau der richtige Anwendungsfall. Können wir mal dann bitte nach Fritzboxen im Netz suchen mit Standardpasswort? Ja, das ist, glaube ich, einiges. Ja, und mal etwas für die Downloadzahlen unseres Podcasts tun. Soll ich an der Stelle nochmal hier, ich habe es vorhin den beiden Herren hier erzählt, im Apple Terminal, quasi Eingabeaufforderung, was bei Windows ist, ist der Terminal bei macOS. Und wenn du quasi da eingibst, dass dein Rechner nicht schlafen gehen soll, so nicht in den Ruhemodus geht, dann sagst du Caffeinate. Das finde ich Weltklasse. Mhm. So, also für euch da draußen, die das vielleicht nicht wisst. Und was hast du gemeint vorhin? Was gibt's noch? Amphetamin. Aber das muss man sich Programm extra installieren. Programm extra. Ja. Großartig. IT-Humor. Ja, also was soll ich sagen? Das ist ein großes Ding, eigentlich einen Katheter ins Herz zu rammen. Ja. Rammen. So, muss ich schon sagen. Ja. Das klingt jetzt wie, als wäre es eine Modeerscheinung. Und ich finde es aber auch ganz, ganz cool von ihm, dass er sogar noch diese beiden Mediziner, die eigentlich ihm das streitig machen wollten, sogar in seiner Dankesrede dann würdigt nochmal, die das 1912 schon gemacht haben. Also er kriegt einen geteilten Medizin-Nobelpreis, nicht mit diesen beiden Medizinern, sondern mit zwei anderen für irgendwas. Aber warum kriegen die beiden da nicht? Weil sie nichts... Nein, weil sie nichts veröffentlicht haben, glaube ich. Keine Arbeit rausgeklopft. Genau, und damit ist es auch nicht richtig verifizierbar. Okay. So, er hat es zumindest in der Arbeit gepackt und die hat auch keiner irgendwie groß angezweifelt. Naja, doch, die beiden dann irgendwie nicht angezweifelt, aber die haben zumindest gesagt, er war nicht der Erste. Aber seine Arbeit ist quasi das Standardwerk in dem Moment. Ich weiß ja jetzt auch nicht die Hintergründe, aber ist ja auch ein bisschen schwierig, oder ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, ja, hier, Plagiat. Ja, hat jemand was veröffentlicht? Nee. Ja. Also sozusagen so ein Wort. Und zwar nicht, also wenn der jetzt natürlich vor Ort gewesen wäre und hätte es mitgekriegt und schreibt dann selber eine ähnliche Arbeit, du würdest schon sagen, aber genau andersrum sein, woher soll er denn das mitgekriegt haben? Also waren das totale Anfänger, weil die haben sich gegenseitig ins Herz gesteckt und nicht einer bei sich, weißt? Das erinnert mich an das Ende von Scream. Okay. Im Laufe seiner Karriere, das vielleicht besänftigt dich etwas, Dominik, pionierte er außerdem einiges rund um den Einsatz von Kontrastmitteln in der bildgebenden Medizin. Das ist dann aber schon gar nicht mehr so spektakulär. Ja. Und irgendwann schafft es auch noch zum Chefarzt, aber das ist jetzt nur noch eine Randnotiz. 3 Tage vor seinem Tod. Ich finde den Fall Forstmann super spannend, vor allem, weil es hier um, also es geht nicht um Selbstverstümmelung im Wahnsinn oder es geht nicht um einen medizinischen Notfall, sondern es geht wirklich um einen, der das kollektive Medizinwissen um eine neue Erkenntnis bereichern wollte. Ja. Das ist doch schon mal, das ist ein ganz anderer Antrieb, sowas irgendwie zu tun. Ja, ja. Und das ist im Prinzip auch nochmal eine ganz eigene Kategorie, ja, Leute, die irgendwie Selbstexperimente an sich durchführen, so im Zuge der Medizin. Das will ich heute nur ganz kurz streifen, weil mir ein Fall da ganz besonders gefallen hat. Und zwar gab es 1661 einen Herrn, der hieß Santorio Santorio. Und das ist der Erste, der … Sein Vorname und sein Nachname sind genau gleich. Santorio Santorio. Das ist so der Erste, der wirklich systematisch an sich selbst Untersuchungen durchführt und das niederschreibt und so. Ne? Also es gab sicherlich Leute, die das vorher auch gemacht haben, aber der so richtig systematisch dabei vorgeht. Und der will herausfinden, was es mit der Perspiration. Ich habe es mir extra hier … Ein Thema, was uns beständig beschäftigt, auch heute noch. Meine schlechte Aussprache, ja, es tut mir leid. Er möchte herausfinden, warum Dinge aus dem Körper verschwinden, ohne dass du merkst, wie zum Beispiel bei Schweiß merkst du, ja, der verlässt deinen Körper, dass du dann irgendwie leichter bist, wenn der Schweiß weg ist, ist logisch, ja. Mhm. Aber du kannst deinen Körper beobachten und du wirst irgendwie leichter, ohne dass du merkst, dass du irgendwas verlierst, ja. Fakt. Ich glaube nie gedacht darüber, aber ja. Aber okay. Es ist nicht auch diese Geschichte, es gibt doch einen Film, glaube ich, oder so einen Ausdruck, so und so viel Gramm, dass man feststellt. 21 Gramm. Ja, das ist von Leuten, die sterben. Wenn sie sterben, und das ist aber das Gewicht der Seele. Du kannst keine 21 Gramm messen, so, das ist doch. Und das ist, glaube ich, auch Bullshit. Das ist, glaube ich, auch, ich meine, das hätte ich gelesen, dass das nur Bullshit ist. Aber es ist ein unglaublich deprimierender Film, falls jemand mal deprimiert sein möchte. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Nee, glaube ich sofort, aber da kam ich halt gleich wieder drauf auf die Sache mit dem Gewicht. Also, warum das jetzt interessant ist, ist, weil dieser Santorio da einen ganz interessanten Versuchsaufbau gemacht hat. Der ist interessant, weil es interessant ist. Okay, danke. Es tut mir leid. Ja. Er misst fortlaufend seine Körpertemperatur. Er ist wahrscheinlich sogar der Erste, der dafür ein Thermometer benutzt. Das aber nur am Rande. Aber rektal. möchte ich nicht drüber reden. Er misst fortlaufend sein Gewicht, seine Nahrungsmittelzufuhr, seine Nahrungsmittelabfuhr. Klingt ein bisschen wie, wir finden raus, was eine Kalorie ist. Klingt irgendwie wie die Bremer Stadtmusikanten, nee, wie so ein Ein-Mann-Musik. Er besorgt sich dafür sogar extra eine Stahlwerkswaage. Mein also, das deutsches ist so ein, Wort des Tages? Das ist, Stahlwerkswaage. Das ist so ein Ding quasi, das an der Decke in seinem Raum ist und quasi alles, was in seinem Raum ist, sein Bett, sein Stuhl, sein Arbeitsbereich, das hängt er alles an diese große Waage, ja, damit er sich den kompletten Tag über wiegen kann. Aber jetzt würde ich mal behaupten, dann müsste man doch eigentlich, wenn es so genau ist, auch beachten, wie viel zum Beispiel Wasser sein Schreibtisch drin hat und verdunstet und über den Tag abgibt. Und er muss ja auch irgendwas essen und trinken. Ja, macht er ja. Ja, ja, aber also das misst er dann auch nochmal separat vorher alles. Genau, so. Okay, genau. Alles klar. Er führt ein minutiös Buch über alles, was er irgendwie zu sich nimmt. Was klingt aus ihm unglaublich raus. Anstrengend. Es ist super anstrengend. Es klingt noch anstrengender als das mit dem Urinstein. Und er misst natürlich halt, Urinstein. Wie viel er zu oder abnimmt. Yeah. Und das macht er nicht über ein paar Tage, sondern über 30 fucking Jahre hinweg. Okay, ist völlig nuts. Ja, aber klingt nach einer super guten Interpretationsmöglichkeit, dass du da irgendwie Sachen anguckst. Ist geil und ich bin mir fast sicher, auch wenn ich es dann in der nochmal Recherche nicht mehr, die Quelle nicht mehr gefunden habe, aber ich bin mir fast sicher, dass das Wissen, das er zusammengetragen hat, heute noch von Ärzten benutzt wird. Um sowas wie zum Beispiel, wenn ein Patient starke Verbrennungen hat, ist es gar nicht so einfach, ihm die richtige Menge an Infusionen, Flüssigkeit irgendwie zukommen zu lassen. Oh, das glaube ich. Und dass da so eine Datenlage über den menschlichen Körper, so was verschwindet da so, was verdunstet da so, was geht da rein, was geht da raus, dass sowas da hilft, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist auch wieder ein typischer Fall von, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. So, dass man auch zu viel geben kann, ist mir auch jetzt zum Beispiel nicht bewusst so, dass das wirklich ein Problem dann wird, ein ernsthaftes so. Ja, Glück sagt, im Normalfall sorgt dir dein Körper dafür, dass es, keine Ahnung, wieder rauspieselt und so. Ja, aber wenn du dich ja nicht eher. Ja, genau, aber wenn du halt vielleicht. Wenn du dann vorher den Penis abgeschnitten hast, geht's halt nicht. Ja, wird schwierig. Ja. So, diese Geschichte soll nur der Aufhänger sein. Aha. Für einen Magnus Opus. Für ein Musical, was ich vorbereitet habe. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich nenne es den abgetrennten Schwanz. Das fand ich irgendwie lustig, aber jetzt verstehe ich den Witz nicht mehr. Ich werde trotzdem. Egal. Also es gibt natürlich noch viel mehr Menschen, die Experimente an sich machen, um der Menschheit mehr medizinisches Wissen zuzuführen, die jetzt nicht so mit Aufschneiden und so sind. Ne? Also von daher will ich jetzt da nur ganz schnell über ein paar hinweg streifen. Aber die große Erkenntnislage aus diesem Gewichtsprotokollen ist jetzt vor allem mit dieser Flüssigkeitsgabe. Ja. Wenn man heute das sagen würde. Okay. Ja, soweit ich das verstanden habe. Auch da kann man mich gerne korrigieren. Wie gesagt, ich habe mich dann schwer getan, das nochmal in der Quelle zu, ich habe auch nicht lange gesucht, das dann nochmal irgendwie rauszusuchen. Aber das würde mich auch sehr interessieren, wie das heute noch vielleicht verwendet wird. Ja, das finde ich auch höchst faszinierend, wenn man diese Sache, und ja klar, über diesen Zeitraum kannst du es ja fast nicht machen, aber mit unterschiedlichen Leuten ausführen würde. Ich glaube, es gibt sogar solche Studien, dass du eben sagst. Und die ganze Familie an der Stahlwaage hängt? Naja, die ganze Familie auf einmal, sondern jeder einzeln. Damit du auch so Sachen mal rausfindest, wie viel Energie nimmst du eigentlich wirklich durch Lebensmittel auf und wie viel kannst du umsetzen? Und ist es pro Person heftig unterschiedlich oder ist es eigentlich ziemlich gleich oder? Ja. Aber es sind, also. Ist es, wenn du sagst, dass heutige Ärzte und Wissenschaftler sich noch auf diesen Datensatz beziehen, ist der einsehbar? Da frag mich doch keine solchen Sachen. Find's raus. Okay. Im Nachgang. Das würde mich aber sehr wundern, wenn nicht. Bitte, weil es gibt ja auch so diese, also der klassische Hello World Beispiel der Statistik, beziehungsweise so Datenanalyse, ist ja immer die Passagierliste der Titanic. Und das wird dann halt auch noch mal, nie davon gehört. Was ist da? Da ist halt so, aber wer war in welcher Klasse, Namen, Alter, was hat die Person für die Überfahrt gezahlt, was übrigens eine irre Spanne hat, also wirklich von ganz wenig Geld bis wirklich absurde Summen. Aber für was wird das benutzt? Ja, so ein bisschen, wenn du Datenanalyse lernst, also sowas wie, ich habe hier jetzt eine große Standardbeispiel. Datenmenge. Das Standardbeispiel. Genau, das war halt, sagst du wie wahrscheinlich ist es denn, wenn du als Frau dort oder als gelesene Frau dort an Bord warst und als Mann, wie wirkt sich das auf deine Überlebenschance aus? Sind du aus der ersten Klasse besser weggekommen oder eher der zweiten Klasse? Ich hoffe, es wird nicht in Hello World, sondern in Goodbye World Applikationen verwendet. Bestimmt. Chapeau. Nein, ich darf das nur benutzen, wenn du es vorher schon reingeschrieben hast. Okay. Also es gibt hier so ein paar Fälle, die so halb interessant sind, deswegen ganz schnell. Es gab mal einen Humphrey Davy, der im 19. Jahrhundert alle möglichen Gase inhaliert hat, um herauszufinden, naja, was passiert, wenn man Gase inhaliert. Oh Gott, das ist auch so dumm einfach. Der macht einige interessante Aufzeichnungen zum Thema Lachgas. Zu seinen Lebzeiten kann aber niemand was mit seinen Erkenntnissen anfangen. Aber immerhin, er sieht voraus, dass Lachgas mal wirklich auch als Anästhetikum gut Verwendung finden wird. Ich wüsste gern, warum das in USA ja scheinbar immer noch ein größeres Ding ist als in Europa oder Deutschland. Aber also, wie viel hat er denn von Berufswegen und oder anders mit Gasen zu tun? Weil wenn er das falsche Gas inhaliert, ist er ja mal hin. So. Dann ist er mal hin. Das ist ihm auch bewusst oder ist er einfach nur doof? So? Das kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, ich habe mich auch mal mit jetzt einem, nur so am Rande, mit einem gelernten Chemiker unterhalten, der hat auch gesagt, klar, irgendwie in deiner Arbeit beschreibst du, selbst wenn du mit giftigen Substanzen zu tun hast, grob den Geruch. Und wenn du kannst, halt den Geschmack. Und wenn du halt weißt, so tödlich ist es nicht. Und es ist halt deine Abschlussarbeit, dann probierst du halt trotzdem ein bisschen. So tödlich ist es nicht. Damit du es halt reinschreiben kannst. Also ich glaube, Menschen gehen schon immer, selbst heute, immer ein bisschen über Grenzen drüber, um halt da zu stehen. Verdammnis. Naja, es geht auch in die Richtung, es gab da diesen Jesse. Ich hoffe wirklich, dass man ihn Laser ausspricht. Nein. Und schreibt schön. Was für ein Name. L-A-Z-E-A-R. Also Lazier. Lazier? Ja, Laser. Laser. Jesse Laser, der im September 1900 im Alter von 35 Jahren an Gelbfieber stirbt, dass er sich absichtlich von Moskitos. Du hast nur 1900 gesagt. Ja? 1900? Im September 1900. Nein, wirklich? Ja. Sehr fantastisch, okay. Und da schon Laser. Und da schon Laser. Und er stirbt, weil er sich von Moskitos hat stechen lassen, absichtlich die Gelbfieber übertragen haben, weil er der Meinung war, Gelbfieber ist nicht tödlich. Nicht so schlimm, wie man denkt. Genau. Hat er sich wohl getäuscht. Hat jemand seine Aufzeichnung auf ihn abschließen müssen? Es gab dann noch Johann Wilhelm Ritter. Also ging nicht weiter, keine Pointe, irgendwie hat nichts mehr geschafft, sondern... Naja, wenn er tot ist er tot. So. Dann hat er nicht mehr viel geschafft, ja. Es gab Johann Wilhelm Ritter, der um 1800 herum von Volta und dessen Erfindungen der Batterie erfährt und beschließt, die Auswirkungen von Strom auf den menschlichen Körper zu untersuchen. Er schließt jetzt, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, er schließt diese Pole überall an seinem Körper an. Ja? Eine Klöte, die andere Klöte. Auch. An seinen Augen, er stellt fest, es produziert farbige Schlieren. An seiner Zunge, er stellt fest, es schmeckt nach Säure. Stimmt. An seiner Nase, er stellt fest, es regt zum Niesen an. Und natürlich, obviously, an seinen Geschlechtsteilen. Das Gefühl gefällt ihm. I liked it. Er probiert es noch einmal, umwickelt aber seinen Penis mit einem Lappen getränkt in lauwarmer Milch. Mhm, ja, mache ich auch mal. Warum Milch? Weiß ich nicht, habe ich mich auch gefragt. Ja, wobei im Gegensatz zu normalem Wasser. Du kannst doch jetzt hier nicht sitzen und behaupten, dass du das noch nie gemacht hast. Leidet es ein bisschen besser, weil du brauchst ja, ja. Vielleicht, weil die schon lauwarm quasi im Ausgangszustand ist und die nicht erst erhitzt werden muss. Bestellen wir dann übers Wochenende eine Ziege. An meiner Ziege, ja, habe ich Freude. Oh Gott, also, Leute. Das Ergebnis ist Kitzeln, Schwellen und naja, am Ende auch Spritzen. Es ist also tatsächlich jemand, der, oder wahrscheinlich der erste Mensch, der, ich möchte das nicht weiter ausführen. Durch Strom befriedigt so. Und dass er da irgendwie jetzt so ein bisschen an der Nadel hängt, ja, sag ich mal, ist auch irgendwie nachzuvollziehen. Also er macht weiter mit diesen Stromexperimenten. Und immer wenn seine Frau auf dem Fischmarkt ist. Er richtet sich tatsächlich gesundheitlich nach und nach damit zugrunde. Also er wird immer kränker, auch von außen gut sichtbar schon so. Er hat immer mehr Zipperlein. Aber weil es am ganzen Körper weitermacht oder zur Masturbation jetzt primär so? Nein, nicht nur Masturbation. Okay. Mit steigender Intensität, danke. Also er treibt das quasi an die Grenze. Und er geht immer davon aus, dass das hier so klein vorübergehend irgendwelche Wehwehchen sind. Aber er richtet sich wirklich so zugrunde, dass er dann im Alter von 33 Jahren an Tuberkulose stirbt. Also er fängt sich dann halt noch zusätzlich was ein. Weil der Körper geschwächt ist. Dem ist er dann nicht mehr gewachsen. Unser alter Freund, die Tuberkulose. Dann gibt es noch Joseph Barcroft aus Cambridge, der sich das deutsche Kampfgas aus dem Ersten Weltkrieg reinzieht. Chlor. Für roundabout 10 Minuten am Stück. Nicht? Und er hat da Chlorgas. Senfgas? Chlorgas? Weil Chlor gab es auf jeden Fall auch. Ja, stimmt. Aber Senfgas gab es auch. Eins von beiden. Ich hätte jetzt auch auf Chlorgas getippt. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber siehe unsere Folge 00. Aber Chlorgas. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Er hat da so eine Druckkammer, ja, und da leiten die das Gas ein. Und er geht da rein mit einem Hund. Buh. Nach 2 Minuten geht der Hund drauf. Und er geht aber nicht raus. Nein. Oh Gott, ey, aber dann hätte er sich den Hund auch sparen können, ne? Bin ich ganz deiner Meinung. Danke, Dominik. Er geht nach 10 Minuten spaziert er raus mit dem Hund auf dem Arm. Ich missbillige dies. Und in einem späteren Experiment lässt er sich in eine Druckkammer sperren, wo er für Tage in einer Umgebung ausharrt, die etwa 16.000 Fuß Höhe entspricht. Bis letztendlich sein Körper blau anläuft. Sauerstoffmangel? Und der, also da sind wir wieder eingangs, so Menschen haben die Wissenschaft weitergebracht, indem sie idiotische Dinge alleine getan haben. So, umso mehr verwundert mich. Aber wir haben es ja schon gesagt, so der andere war in der Abhängigkeit seines Professors. Weil ich meine, die hält ja jetzt niemand auf. Den hält niemand auf. Also, doch, ja, wobei ich mal andersrum sagen würde, ob der jetzt die Medizin so vorangebracht hat oder er die Kriegsführung irgendwie noch grausamer gemacht hat. Einem weiteren Experiment. Mir gefällt, wie Gevatter Tod dann kommt und sagt, jetzt hör mal auf mit dem Quaff. Jetzt hören wir mal, den Schmarrn hören wir jetzt mal auf. So. Ja. Er legt sich noch nackt in eine Kühlkammer, um herauszufinden, wie sich das auf den menschlichen Geist auswirkt. Mhm. Ja, hätte er mal einen gesunden Geist genommen, dann könnte er es beurteilen. Und tatsächlich liegt er da für eine Stunde, glaube ich. Und klebt fest. Irgendwann schlägt es um von frieren zu, oh, jetzt ist mir aber warm. So, ne? Das ist ja der Moment, kurz bevor du frierst. Und tatsächlich, da schreitet ein Assistent dann ein, der bemerkt, dass da irgendwas jetzt gerade vorgeht und holt ihn wirklich kurz bevor er an Unterkühlung verreckt, holt er ihn da raus. Er wäre wahrscheinlich einfach liegen geblieben. Und der Typ wird 74 Jahre alt. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Wann hat er mit den Experimenten begonnen? Als er 73 war? Nein, früher. Das mit dem Hund finde ich echt... Es gibt dann noch Edwin Katsky, der sich in 1936 Kokain spritzt, um herauszufinden, warum es zur Betäubung von Patienten nicht konsistent zuverlässig funktioniert. Auch spannend, weil er spritzt sich leider etwas viel und er wird danach nur noch 12 Minuten leben. Oh. Aber alles, was er fühlt und denkt, hält er handschriftlich fest. So krass, wenn er, also er muss ja Beschwerden haben, sonst würde er nicht sterben wahrscheinlich. So in dem Moment. Ja. Und dann schreibt er noch in seinen letzten Momenten so. Es ist ein bisschen krakelig. Wirr. Er schreibt an die Wand. Okay. Mit seinem eigenen Blut, was ihm aus der Nase kommt. Und es ist so eine Mischung aus verschriftlichem Drogenrausch und medizinischem Tagebuch. Also es ist tatsächlich, stecken da spannende Dinge drin, aber es nimmt halt niemand ernst. So, das ist ein bisschen das Problem. Und die Putzfrau macht es dann auch weg. Ja. Aber Moment, was heißt, da liegt dann toter Typ, der da noch da niedergeschrieben hat, was passiert ist. Und dann sagen alle, oh ja. War bestimmt jemand anders. Aber ist es überliefert worden, was da an der Wand steht? Ja, ich habe es jetzt nur nicht dabei. Also ich denke schon, es war ein Experiment, von dem andere Leute auch wussten, dass er das macht. Mhm. Ja, also es war schon klar, das war irgendwie ein Versuch. Und es war auch, ich weiß tatsächlich nicht, es war ja geplant, warum er nicht sich wenigstens Stift und Papier dahin gelegt hat. Ja, und dann, vielleicht hatte er aber Stift und Papier, und das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Es war nur eine schöne Randanekdote. Ich möchte das nicht weiter vertiefen. Also da muss ich jetzt kurz dran denken. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber wie ihr wisst, bin ich ja ein kleiner Schisser, der trotzdem eine Faszination für Horrorfilme hat. Und ich konsumiere ja sehr viel so Filmchen, wo so zusammengefasst wird und halt irgendwie hier so, keine Ahnung, auf YouTube je Filmkritiker dann irgendwie 10 Minuten über, warum das so gut gemacht ist und blablabla so. Und da habe ich neulich ein Video angeschaut zum härtesten Film, Horrorfilm, den es gibt. Hereditary. Nein, der härteste. Also nicht irgendwie der größte Schocker und so. Ach, das war der, den ich neulich auf Netflix gesehen habe. Hereditary. Nein, den härtesten. Den brutalsten. Diesen, angeblich. Ja, ja, aber also den ich meine, der heißt Martyrer. So Martyr. Den kannst du auch nicht einfach auf Stream, glaube ich, gucken. Was hast denn du geguckt? So was Koreanisches. Der wurde auch mal kurz als, das ist der blutigste Horrorfilm. Ja, das war aber totaler Quatsch. Totales Quaff. Das ist ja so kommerziell. Aber ich glaube, das ist doch auch einfach hart subjektiv, was du als schlimmsten Film empfindest, oder? Ja, der war halt Splatter. Das war halt so ein total sinnloser. Nee, aber das ist sowas, mir fällt jetzt nicht ein, wie er heißt, aber irgendwie The Terror oder irgendwie sowas so, was ähnlich so wie Train to Busan ist halt irgendwie. Ich hab den schon ein normal goriger Zombie-Film so. Aber dieser Märtyrer-Film, also es ist ein französischer, ich weiß nicht, wie man Märtyrer... Ein Autowerbespot. Wie spricht man das dann aus auf Französisch? Märtyrer. Okay, gut. Da geht es im Wesentlichen drum, dass eine Frau dann gefangen wird und zu Tode gefoltert wird von einer Gruppe von reichen... Autoverkäufern. Renault-Verkäufern. Ja, sie muss mit dem Renault fahren. Oh, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Sie stirbt. Nein, aber ganz kurz, ich verkürze stark. Genau, also es ist im Wesentlichen hier eine Privileged White People, also Mann und Frau. Also die mit ADAC-Karte? Zu einem Club ADAC gehören, die ins Afterlife hineingucken wollen. In den ADAC-Business? Lounge. Jetzt wird's Aquav. Auf jeden Fall foltern die Menschen, dass sie quasi on the brink of death sind, damit die ihnen quasi sagen können, was dann kommt, ob sie quasi das Licht sehen und so weiter und so fort. Wie Flatliners. Ich wollte gerade sagen, ja, ja, aber ich müsste vorhin auch schon an Flatliners in Hardcore halt irgendwie. Okay. Flatliners ist so ultra Hardcore. Ja, aber der Film, also dieses Video, was ich geguckt habe, normalerweise haben die ja hier. Aber es ist mit Quellen wahrscheinlich auch noch. Und so haben die ja irgendwie immer die Möglichkeit nach US-Recht, dass sie zitieren und dass sie aus dem Film wirklich was zeigen und so weiter und so fort. Aber es gibt halt YouTube-Regeln, was halt irgendwie Sex und Gewalt angeht, auf jeden Fall. Hat er zwar die Film-Szenen gezeigt, er musste es aber alles blören. Also hat er minutenlang eigentlich nur diese Szenen, wo sie halt aufs Krasseste gefoltert wird und eigentlich nur noch Haut da ist so, keine Ahnung, hat er dann schon gezeigt, aber es war halt nicht zu sehen, weil es nur geblurrt war. Und das ist nämlich ganz witzig. Und Achtung, Spoiler für 30 Sekunden, falls ihr diesen unglaublich harten französischen Horrorfilm noch gucken wollt. Unglaublich französischen Film. Ihr wollt es ja nicht gucken, ich verrate es euch nämlich. Es ist nämlich tatsächlich so, es kommt halt raus, dass diese Gesellschaft das schon länger macht und immer wieder Menschen foltert, die halt niemand vermisst und so. Und es ist aber so, dass die Darstellerin, die dann hier gefühlt stundenlang gefoltert wird, wo man minutiös sieht, wie schlimm sie leidet, bevor sie dann endlich stirbt so ungefähr, dass sie quasi dieser Anführerin von dieser Vereinigung noch was ins Ohr flüstert, so bevor sie stirbt. Und daraufhin geht die quasi ins Bad, diese Anführerin, und sagt noch, schließt eine ADAC-Mitgliedschaft ab. Ja, schießt sich in den Kopf dann quasi. Ja. Und das ist dann quasi der Interpretation offen, was die Frau ihr gesagt hat, was sie gesehen hat, quasi on the brink of death. Was ich sehr interessant finde. So. Ach, also, und das ist das Brutale an dem Film, dass man nicht weiß, was die gesagt hat. Ja, es ist eine Mischung, also auch, keine Ahnung. Aber egal, ja, jetzt. Haben sich mal Lippenleser das angeguckt? Das ist tatsächlich eine ganz hervorragende Frage. Danke. Aber ich bin mir sicher, da wird auf der Hand davor gehalten sein oder ähnliches. Ja. Ich würde genau sowas nicht machen. Wahrscheinlich, aber es wäre so geil. So, schließ eine ADAC-Mitgliedschaft ab. Die Gold, ich habe das durchgerechnet. Alles unter der Goldkarte lohnt sich nicht. Da ist europaweite Coverage mit dabei. Schreiben. Auch für Franzosen interessant. Schreiben Ach-Review. Auf Apple Podcasts. Oh ja, da passiert wenig zurzeit. Leute, gerne mal. Ja, vor allem irgendeine Furznase hat uns ein Ein-Sterne-Review gegeben, für das unser Audio-Hiccup neulich war. Also Jungs und Mädels, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, hinterlasst Apple. Viel besser war der mit dem Ein-Sterne, der einfach gesagt hat, nein. Nein, das fand ich aber schon wieder so doof, dass schon wieder nein, geil war. Nein, komm mal so nicht. Aber nicht. Aber ja, den habe ich nicht mehr gefunden. So den wollte ich neulich screenshotten und habe ihn nicht mehr gefunden. Der ist noch online. Ja? Mhm. Ist nämlich von mir. Weltklasse. Nee, der hat nämlich noch mehr Reviews geschrieben. Ah. Aber alle in der Richtung? Nee, gar nicht. Hat er dann ja und vielleicht? So mag ich das. Schön. Aber diesen... Nee, gut wäre es fast wie so Ausrufezeichen, 3 Sterne. Du denkst so, hä? Um noch mal, 3 Sterne immer noch besser schlecht? Als 8. Um nochmal auf Hereditary zurückzukommen. Ja. Ist das wirklich so ein fieses Ding? Kann ich das gucken? Ich habe ja nur die Zusammenfassung gesehen und das war schon ziemlich fies. Ich habe nur Leute geguckt, die das gucken. Ja. Ja, das soll einer der ganz schlimmen, ganz schlimm sein. Ganz, der Ari Aster, der ist auch so jemand, der danach hat er ja Midsommar auch gemacht. So. Ja, Midsommar fand ich zum Beispiel, der war, so, ja. Hast du geguckt? Ja. Okay. Aber, also ich glaube, er ist eine Spur härter als Midsommar, aber der gibt dir ja schon dieses Gefühl, dass du irgendwie, also der kann Gefühle in dir auslösen. Ja, so. Midsommar war und schon prinzipiell auch. Hereditary ist da nochmal ein Ticken härter, aber es geht schon in die gleiche. Ich verstehe schon, wie einen das erschüttern kann, ja, aber dazu bin ich einfach schon zu abgeschimpft, was dieses Genre angeht. Ah, ja, okay. Ja, also das hat nichts in mir ausgelöst. Okay, aber dann ist jetzt quasi, du versuchst jetzt mit dieser Folge, völlig erfolgreich übrigens, in mir etwas auszulösen und ich empfehle dir jetzt so lange Horrorfilme, bis es dir was ist denn auslöst. Aus diesem, da gab es einen Podcast. Scaredy Cat? Genau, Scaredy Cat Horror Show oder so. Naja, ja? Aber ich meine. Was ist denn daraus geworden? Achso, der Typ war nicht mehr cool, jetzt fällt es mir wieder ein. Nee, der ist fein. Echt? War das nicht der Alex Goldman? Ja, der ist fein. Okay. Sein, der andere warte mal, nicht. Wie heißt denn Alex Goldman und nicht mehr. Ah, ja, also geht darauf zurück, dass unseren geliebten Podcast, den wir so 1000-mal zitiert haben, Reply All, dass die ja über eine so ein Magazin. Du weißt jetzt, warum er nicht mehr cool ist. Ja, ja, so ein Artikel oder so einen mehrteiligen Podcast produziert, wo sie halt sagen, so einen hier, die verhindern, dass Gewerkschaften gegründet werden und außerdem ja, irgendwie die ganze Oberschicht sozusagen, die im Verlagshaus oben sitzt und die Leute kochen lässt, sind halt irgendwie alle weiß und der Rest, der halt nicht. Das ist halt schon ein sehr bon großes Geschmäckli hat. War das, glaube ich, damals. Ja, ich weiß es nicht mehr. Condé Nast. Ja, ich glaube schon. Habe ich gerne einen YouTube-Kanal auch geguckt. Molly Bars, tolle Frau. Und da haben sie halt ein mehrteiliges Feature drüber gemacht und halt schon bei den ersten Teilen, als online waren. Kein mehrtüriges Feature. Haben sich halt schon Leute gemeldet, so ein Moment. Also das zwei eurer Podcast-Produzenten haben hier intern auch verhindert, dass eine Gewerkschaft gegründet wurde, weil halt sich das schwer dagegen ausgesprochen haben. Und dann ist es im Endeffekt sehr schnell implodiert. Dann, so implodiert, genau. Und aber eben, wenn ich mich. Aber darum ging es gar nicht. Genau, aber der Alex Goldman, der eine davon ist, aber nicht einer von denen, der das wohl verhindert hat, der macht diesen Wir tasten uns langsam an Horrorfilme ran Podcast. Nee, das war nicht Wir tasten uns langsam ran, sondern es war der eine bekommt immer als Hausaufgabe einen Film von dem anderen und der eine. Oder war das beides die gleichen wie von Reply All? Von der Urbesetzung? Dass dann der Typ doch dabei war? Ich kann mich tatsächlich nur an die eine Stimme erinnern, das war Alex Goldman, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Aber das Konzept fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Ich hätte auch tatsächlich für eine deutsche Version, ich hätte einen Titel schon. Würde super passen, wenn einer immer dem anderen eine Hausaufgabe gibt, einen Film anzugucken und der Podcast heißt dann, ich sehe was du nicht siehst. Denk mal drüber nach. Dominik. Spin-off. Aber das ist ja unlogisch, weil wenn dir jemand das empfiehlt, dann hat er es ja schon gesehen. Nein, dass man sich quasi gegenseitig Filme gucken lässt, die man selber nicht. Wenn mir jetzt der Film zu hart ist und ich lasse dir den gucken. Also man guckt ihn selber auch wirklich nicht und er hat ihn auch nicht gesehen. Genau, ich war jetzt auch, dass du ja jemandem was empfiehlst, aber das, wenn du selber nicht guckst. Ja, aber das ist halt so richtig über dumm. Das Stadium bin ich hinaus, weil da weiß ich, das guckst du nicht, wenn ich dir was empfehle. Mit der Ari bei uns auf Arbeit, hier eine Kollegin, die ich zu selten nenne, die ist nämlich großer Horrorfilm-Fan so und der habe ich nämlich tatsächlich über die Jahre immer wieder mal einen Horrorfilm empfohlen, wenn ich quasi gelesen oder gesehen habe, dass der ultra hart sein soll. Ich sage so, Ari, so, ich weiß, du bist auf der Suche nach dem Fix ungefähr. Wenn du jetzt diesen Podcast-Namen Klaus, dann schicke ich dir meinen Anwalt vorbei. Ja. Hast du einen eigenen Anwalt? Einen Egel-Anwalt. Der hat, glaube ich, auch eine ADAC. Bei der Call Saul. Bei der Call Egli. Ich habe zumindest einen Rechtsschutz. Ich überlege gerade, habe ich einen Anwalt? Ich habe mehr Rechtsschutz. Das ist geil, wenn der Junge einfach drei Anwälte hätte, wie so ein Mafia-Boss. So. Ich glaube, die eine Anwältin, die ich mal hatte, ich weiß nicht, ob die noch ist beim Erdbeben verschüttet geworden. Geschäft ist. Ja. Das war tatsächlich schon ein bisschen her. Ich habe hier noch einen in meiner Liste, um mal zum Thema wieder einzuschwenken. Ein Anwalt? Er hat eine Doktorarbeit geschrieben. Wahrscheinlich ist es dann, aber es könnte auch ein Anwalt. Also das deutet schon mal darauf hin, dass er nicht innerhalb von 12 Minuten versterben wird, nach dem, was er tut. Das ist ein relativ, bekannter Typ. Den hatte ich eigentlich weggelassen, aber er wurde mir tatsächlich lustigerweise gestern nochmal als Folgenthema empfohlen. Da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich ihn doch heute mit. Ja, möchtest du Shoutout zu irgendjemanden? Habe ich vergessen, wer es war. Du weißt, wer du bist. Es war, glaube ich, in unserem Discord. Also es war jemand, der uns nahe steht. Auf der A-Terrasse. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich möchte niemand Falsches jetzt. Ich sag's lieber nicht. Es war Philipp. Nikolai Minovici. Das ist der Typ, der sich immer und immer wieder selbst erhängt, um rauszufinden, was das mit einem macht. Wenn man sich erhängt. Das war mal eine Zeit lang, dass wirklich einige Prominente sich quasi bei der Masturbation so, ich habe leider vergessen, wie es heißt. Autoerotic Asphyxiation. Aber es gibt nochmal ein kürzeres Wort, so, was man dann in der Zeitung gelesen hat. Aber das ist ja der Sänger von Smokey und David Carradine, so, die haben sich beide quasi im Schrank aufgehangen und haben masturbiert dabei, weil das ist ja anscheinend schön so. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte nicht zu Hause nachmachen. Naja, also. Oder nur, wenn jemand hell oder also masturbieren dürfte, aber nicht jemand bitte, dabei, jede Menge. So. Nur wenn jemand in der Nähe ist. Vorzugsweise über 18. Aber der erhängt sich einfach so und naja, ist da immer dabei, so, oder? Immer so ein bisschen, ja. Der fängt so ganz leicht an im Liegen, ja, wo er sich nur so seitlich dann so ein bisschen irgendwie aufknüpft und dann, bis er dann später halt jemanden hat, der ihn wirklich so hochzieht, dass er mit den Füßen vom Boden weg ist. Ich versuche Verständnis für Menschen aufzubauen, zu einem gewissen Maß. Wie kommt er denn da überhaupt drauf? Ich glaube, das hat sich so ein bisschen gesteigert bei dem. Ja. Der hat angefangen hat er erstmal mit seiner Doktorarbeit 1898. Erst hat er sich über das für Thema, Schals interessiert. Über das Thema fand ich auch spannend, über das Thema Tätowierungen in Rumänien. Und in dieser Doktorarbeit, hat er festgestellt, dass Tätowierungen nicht zwangsläufig auf eine kriminelle Persönlichkeit hindeuten. Wow, in welchem Jahrhundert sind wir? Wir sind im Jahr 1898. Okay. Und er hat tatsächlich auch zum Erhängen neue Erkenntnisse erlangt. Ja? Er stellt im Selbstversuch fest, dass die nicht die abgedrehte Sauerstoffzufuhr zum Tode führt, sondern die abgedrehte Blutzufuhr ins Gehirn. Weil wenn es die Sauerstoffzufuhr wäre, dann könntest du da eine Minute oder zwei mal hängen. Ja? Aber er hält im ersten Versuch nur wenige Sekunden durch. Ja? Und er hat natürlich jemanden, der ihn dann wieder runterlässt. Krass. Okay, haben wir noch nie Gedanken gemacht. Was mein so Common Knowledge ist, so, ist, das mit dem ist Genickbruch. Das Genickbruch so, dass das eigentlich dich umbringt, aber dass die Blutzufuhr, dass das ist, was dich dann auf lange Sicht umbringt? Ja, naja, Sekunde, ist ja die Frage, ob du mit so einer Klappe und runtersaust und dir das Genick brichst, ja. Oder ob du sozusagen du nur ein paar Zentimeter fällst. Ja, ist schon klar, aber okay. Also auf, wenn du nicht vom Fall quasi und vom Genickbruch stirbst, hätte ich auch gedacht, dass du dann quasi am Sauerstoffmangel irgendwann stirbst. Ja, stell dir fest, ist nicht so. Also er kann sich tatsächlich steigern so über die Zeit. Am Anfang sind es nur wenige Sekunden und dann wird es irgendwie aber er ist ein bisschen Forscher, länger durch. So. Er ist oder schon ein Mediziner, würde ich sagen. Okay. Würde ich sagen. Mit einem Doktor, oder zumindest mit einer Doktorarbeit. Ich weiß. Vielleicht auch mit dem Doktortitel. Naja, also das kann man mal nachlesen. Das ist ganz spannend, was der so gemacht hat. Vor allem, ich habe eine Doktorarbeit, dann lasse ich sie in der Schublade liegen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so schmerzfrei, wie er gedacht hätte, dass es ist. Das sei vielleicht erwähnt. Ja, aber ist schon idiotisch zu denken, dass es schmerzfrei sein könnte. So. Also. Ja gut, die Leute sagen ja nichts mehr, ne? Ja, beschwert sich keiner. Ich habe noch niemand sich beschweren hören. Naja, okay. Also das mal so diese Leute, ne, die jetzt so Sachen mit sich selber machen, auf die will ich heute gar nicht weiter eingehen. Ist schon zu spät, ich weiß. Aber ich wollte sagen, wie lange haben wir das hier, bist du jetzt nicht drauf eingegangen? Ja, nur weil ihr wieder so da andere Sachen erzählt habt. Jetzt sind wir wieder schuld. 20 Beispiele genannt. Und jetzt erkläre ich, warum ich auch nicht auf die eingehe, die Experimente an anderen aber durchgeführt Sekunde, haben. Wie ging es jetzt weiter bei ihm? Naja, das… Er lebte glücklich und zufrieden. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Er hat es überlebt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hat er irgendwelche größeren Erkenntnisse außer der ist echt eine interessante Frage, warum ich nicht dann noch aufgeschrieben habe, ob er dabei irgendwie vielleicht… Das war eher so eine oberflächliche Folge. Ja, wie gesagt, das habe ich gestern Abend da noch schnell mit reingeschmiert. Tiefe, so. Doch bei anderen Sachen, aber das habe ich echt gestern noch schnell mit reingeschmiert. Okay. Ich habe bei meiner Recherche etwas gelernt, das ich mit euch teilen möchte. Wenn ich mich stranguliere und gleichzeitig meinen Damm… Fingere. Sagt euch der Nürnberger Kodex etwas? Nein. Kann ich tatsächlich auch nicht. Das ist ein Moralkodex, der im Nachgang der Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg niedergeschrieben wurde. Mhm. Das ist so ein bisschen wie der Hippokratische Eid, nur fränkisch. Ich habe tatsächlich die Nürnberger Prozesse, ich habe gerade vergessen, der Maximilian Schell hat dann Oscar als bester Hauptdarsteller gekriegt. Wusstest du dir das? Ich dachte, die Nürnberger Prozesse waren. Ja, weil wir es neulich über deutsche Darsteller hatten und mir nicht bewusst war, dass ein Deutscher mal einen Oscar gewonnen hatte. Den aber als Hauptdarsteller. Mhm. Und das ist tatsächlich was. Diesen Film habe ich nie gesehen, den habe ich neulich auf Blu-ray gekauft. Will ich mal nachholen. Verrückt. Aber bitte, Nürnberger Kodex. Ich kann noch was. Ist egal. Was beschreibt denn dieser Kodex? Danke, dass du fragst. Das ist eine ethische Richtlinie zur Vorbereitung und Durchführung medizinischer, psychologischer und anderer Experimente am Menschen. Da stehen so Sachen drin wie, naja, die Versuchsperson sollte schon freiwillig so einem Versuch zustimmen. Wenn nicht sollte, sondern muss. Und da steht drin, dass unnötige körperliche und seelische Leiden und Schädigungen vermieden werden müssen. Und es steht drin, dass man das Wissen, das man sich von diesem Versuch verspricht, dass man das nicht anderweitig erlangen kann. Und da steht drin, dass die Gefährdung für die Versuchsperson überschaubar bleiben muss. Sekunde, du guckst sehr skeptisch. Naja, ich habe jetzt gerade natürlich irgendwie Mengele hier, wie man ihn albtraumhaft sich so vorstellt, im Blick. Und wenn es diesen Kodex schon gegeben hätte. Nein, den gab es so, okay. Wenn es schon gegeben hätte, ob sie ihn groß interessiert hätte. Den gab es ja deswegen so, und das ist aber ein spannender Gedanke, denn das Interessante ist, dass die natürlich im Nachgang nach den Nazis niedergeschrieben wurde, dieser Nürnberger Kodex, und dann kamen die 1960er und die amerikanischen Wissenschaftler haben im Prinzip, ich will es nicht sagen genau das Gleiche gemacht, aber sehr viele auch äußerst fragwürdige Experimente durchgeführt, so im Nachgang nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die sowas wie Stanford? Die haben Penicillin bewusst zurückgehalten, Soldaten mit Streptokokken infiziert waren, um zu schauen, was passiert. Oder sie haben Leuten, die schon eine Leberzirrhose hatten, diverse Chemikalien gespritzt, um zu schauen, was dann irgendwie passiert. Oder sie haben Neugeborene wiederholt heftig geröntgt, um zu schauen, wie die Blase von denen irgendwie arbeitet und so. Also Dinge, wo schon klar ist, okay, da nimmt jemand Schaden, Ja. Aber wir wollen jetzt einfach das trotzdem mal machen. Aber ich will halt. Ich will das jetzt wissen. Ich will halt. Jetzt. Also die haben sich auch nicht immer an den Kodex gehalten, obwohl natürlich die da ein großes Wörtchen mitgeredet haben. Ja, aber das sind ja auch die Amerikaner. Naja, die waren schon beteiligt, ne, an diesen Prozessen und an diesem Nürnberger Kodex und so. Also deswegen fand ich es schon interessant. Und was ich dann weitergelernt habe, deswegen habe ich es dabei, weil wir vorhin den Hippokratischen Eid hatten, auf den schwört heute tatsächlich niemand mehr, den Hippokratischen Eid. Es wäre auch komisch, weil da irgendwie griechische Götter mit drin erwähnt werden und komische Blasensteine und so. Ja, wäre blöd, wenn der Urologe auf den Hippokratischen Eid dann irgendwie, nein, Quatsch. Aber es gibt eine moderne Version ohne Götter, die nennt sich Genfer Gelöbnis. Und, den Namen kann ich nicht. Wusstest du, dass es das gibt? Das wird quasi auch nicht so, wie man sich es vorstellt, so rechtsverpflichtend geschworen, ja. Aber das Genfer Gelöbnis ist quasi die Grundlage, hier bei uns zumindest, für die Berufsordnung, der sich Ärztinnen und Ärzte verpflichten. Also das ist quasi das Genfer Gelöbnis Plus, das die so ein bisschen das unterschreiben. Das ist so ultimatives Klugscheißerwissen gerade. Ja, so danke. So hier Hippokratischer Eid. Ja. Leider ist also, wie du vielleicht weißt, ist der Hippokratische Eid schon seit einiger Zeit durch das Genfer Gelöbnis abgelöst worden. So. Ich höre da voll wieder Dominik da jetzt morgen, seine Arbeitskollegen. Ja, ich wünschte, ich hätte eine Cocktailparty gemacht. Ja, fand ich auch. Ich fand es so spannend, dass ich euch das, auch wenn es hier gar nicht viel zu meiner Geschichte beiträgt, einfach mal mitbringen wollte. Großartig. Zurück zum Thema. Wir wollen über Menschen sprechen, die an sich selbst herumdoktern. Ich bin aber ein bisschen beim Philipp. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du mir jetzt schon seit 1,5 Stunden, also wo genau du jetzt wieder zurückkommst, habe ich nicht ganz kapiert. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Okay. Dr. Evan O'Neill Kane stammt aus gutem Hause und arbeitet die meiste Zeit seiner Karriere als Chefchirurg im Kane Summit Hospital. Herr Kane heißt genauso wie sein Familienname. Hey, schön, dass es dir aufgefallen ist. Ja, ich höre auch mega gut zu. Das Krankenhaus hat oder wie Kain und Abel. Das Krankenhaus hat die Mama gegründet und er ist ein Spoiled Rich Kid. Aber kann er denn auch was? Aber er kann auch was. Er verdient sich seine Sporen tatsächlich nicht zu Hause und nicht in dem Krankenhaus, sondern er arbeitet einige Jahre als Railway Surgeon. Also in der Zeit, wo halt die amerikanischen Schienennetzwerk ausgebaut wird, irgendwie unterwegs dann halt als Arzt, ja, und da passiert ja immer mal wieder was. Und ich vermute, er schient auch sehr viele Brüche in diesem Zusammenhang. Aber in dieser Funktion operiert er mehr als 1000 Patienten, oft weit weg von Krankenhäusern und oft unter sehr schwierigen Bedingungen. Was ist denn die Definition von spoiled? Weil das ist ja das Gegenteil von spoiled, dass er quasi wirklich ernsthaft Dinge in der Welt tut so. Naja, aber er hat zumindest Zeit, quasi Arzt zu werden. Zeit und die finanziellen Mittel, erstmal diese Ausbildung zu machen. So, das ist ja schon mal. Ja, gut, aber also die spoiled gibt immer, dass er quasi halt hier. Naja, ich habe das ein bisschen. Tut, so, ich habe das nicht hundertprozentig ernst gemeint, aber ausgut, so. Es ist schon so, dass er dann irgendwie Chefchirurg in dem Krankenhaus wird, das seine Mama er gehört. Ja, das ist, wie so viele Weiße hat das halt einfach. Er hat also an der Stelle einfach, aber halt deswegen habe ich jetzt das mit dem Railway Surgeon mit rein, weil ich klar machen will, also er hat schon auch versucht, sich davon zu lösen und sich seine Sporen zu verdienen. Also jetzt sagen, er hat jetzt kein Wellness-Krankenhaus betrieben, wo er sich am meisten entspannt hat. Genau. Er hätte es auch noch einfacher haben können. Und ich könnte mir vorstellen, dass viel in seinem Leben auch aus diesem Druck herauskommt, der in der Beziehung zu seinen Eltern mitschwingt. So, ne? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Im Jahr 1919 entfernt sich Chirurg Dr. Evan O'Neill Kane selbst einen infizierten Finger. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das haben wir ja bei Peter Fröchen schon. Du erinnerst dich. Wieso kam es denn überhaupt so weit? Ja, der war halt wahrscheinlich auch irgendwo in unsanitären Verhältnissen, hat sich irgendwie ein Finger verletzt. Da ist er noch unterwegs hier, Railways. Am Daumen gelutscht. Ich glaube, ja. Im Jahr 1921 wird es dann aber. Ich bin wirklich einsam, ich habe mir so hart am Daumen gelutscht. Ja. Im Jahr 1921 wird es dann aber eine Spur krasser. Dieser Arzt will demonstrieren, dass man für viele Operationen gar nicht mal unbedingt komplett betäubt sein muss. Und außerdem würde er gerne mal wissen, wie sich so eine Operation aus Patientensicht anfühlt. Und weil er selber unter chronischer Appendizitis. Ganz kurz, ich frage mich ein bisschen, wie viele Stories so anfangen und dann nach dem ersten Schnitt sehr schnell wieder aufhören. Das ist erstaunlich schwer, dazu Zahlen zu finden. Ja, wer würde denn auch da sagen? Nee, aber auch die den ersten Schnitt machen und von denen du dann, also wo die Geschichte da endet quasi. Ja, ja, aber das ist dann keine Geschichte. Naja, nee, keine lange zumindest. Naja. Auf jeden Fall. Er leidet unter chronischer Appendizitis. Also, wer tut das nicht? Blinddarm, ne? Hat er auch schon. Und er hat auch schon in seiner Karriere bis dahin 4000 Blinddarme entfernt. 4000? Boah. Und da stellt er fest, ja, okay, das ist hier für mich ja ein Routineeingriff und das passt ja doch jetzt alles ganz gut zusammen. Ich bin neugierig. Jetzt hole ich mir mal ein paar Kissen und Spiegel. Ich wollte gerade sagen, aber der braucht ein paar Spiegel, damit er. Mhm. Ja. Und er hat natürlich auch medizinisches Fachpersonal an seiner Seite. Ja, das sei so viel sei an der Stelle gesagt. Aber und ist er gerade irgendwo unterwegs, dass er nicht anders kann? Oder ist es ein, ich will es selber wissen? Ich glaube, ihn treibt die Neugier. Okay. Aber also, einen Appendix sich herauszuschneiden, ist ja mit Betäubung schon eine deutliche Errungenschaft, so sich selber das rauszuschneiden. Also wäre das nicht der erste Step, sich überhaupt mal selber das rauszuschneiden? Also ich glaube, ihr meint Vollnarkose gerade, oder? Naja, also er hat ja zwei, es sind ja zwei Dinge. Einmal die Nicht-Narkose und einmal, dass er quasi über Spiegel sich selber rausschneidet. Ja, ja, aber, so. Aber ja. Ich sag mal, Dominik, das ohne Narkose, also wenn du Narkose hast, pennst du ja ein. Das Problem ist, genau, die komplette Betäubung. Aber er kann ja normalerweise lokale Betäubung und mein Verständnis war, dass er auch keine lokale hat. So. Ja, eine lokale Betäubung, das funktioniert nicht so, dass du da einfach beliebige Teile deines Körpers irgendwie ausknipst. Du kannst halt oberflächlich. Und das hat er natürlich. Hm. Er spritzt sich ein lokales Betäubungsmittel in die Bauchdecke. Ja, Punkt. Normalerweise, Weichei. Normalerweise würdest du dir aber den Blinddarm entfernen lassen, da wärst du komplett betäubt, dass du da natürlich nichts von mitkriegst. Er spritzt sich eine Mischung aus Adrenalin und Kokain, also hier zur Betäubung, ja. Auch ein ganz guter Cocktail. Just another weekend. Ja. Er schneidet sich dann selbst den Abdomen auf, was ganz interessant ist, weil der ja auch unter Schmerz verkrampft, ja, was das Ganze dann wiederum nicht leichter macht. Und auch wenn es betäubt ist, so ein bisschen was spürst du davon schon. Dann klemmt er sich seine Blutgefäße ab und fängt an, seinen Blinddarm zu suchen. Und naja, was soll ich sagen? Also die Operation gelingt ihm. Er pult seinen Blinddarm raus, entfernt sich seinen eigenen Blinddarm. Und was ich auch interessant fand, dann übergibt er das Skalpell oder das Zepter an seinen Bruder, der nebenan steht quasi. Du machst den Rest. Und das überwacht und der auch Chirurg ist, logischerweise. Und der macht dann quasi die Aufräumarbeiten. Also Aufräumarbeiten wie zunähen? Zunähen, oder? Ja. Okay. Zunähen und ihn dann, ich weiß nicht, ob er dann nochmal betäubt wird. So ganz viele Details gab es tatsächlich zu dieser Behandlung nicht. Ich weiß nicht, ob euch ein Bild interessiert. Ja. Es ist etwas klein und schlecht aufgelöst. Okay. Ja, es ist klein und schlecht aufgelöst und schwarz-weiß. Es könnte wirklich sehr viel sein, was du mir da gezeigt hast. So. Ja, er könnte sich auch gerade die Bauchhaare frisieren. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, ich hatte jetzt erwartet, dass euch das etwas mehr schockiert, dass jemand auf so eine Idee kommt. Aber okay, vielleicht schockiert euch mehr, dass er in seinem späteren Leben noch als Zeuge aussagen musste für seinen Sohn, der beschuldigt wird, dass er im Urlaub seine Frau ertränkt hat. Uff. Was hat er ausgesagt? Da gibt es jetzt eine Reaktion. Was hat er ausgesagt? Ja, er war's. Ja, der Sohn wird freigesprochen. Also okay. Er hat für ihn ausgesagt. Es gibt jetzt habe ich schon erzählt, ich will nur an der Gelegenheit nochmal, ein sehr schönes Grafik-Adventure, wo du quasi eine Frau spielst auf einem Boot, die ihren Mann umgebracht hat. Also es ist quasi gleich am Anfang, dass du ihn halt irgendwie über die Reling geschubst hast. So, ja, so du musst vertuschen, ne? Und du musst quasi aus der Scheiße wieder rauskommen. Ja. Also quasi, es gibt keinen Zweifel, dass du es warst so. Und das ganze Ziel des Ganzen ist, dass du quasi halt dich nicht verrätst, während die Reise geht halt noch irgendwie 10 Tage, die Kreuzfahrt. Und du musst halt dann aufpassen, musst halt, wem du was sagst, wo du vielleicht was hinterlassen hast und so weiter und so fort so. Und spulst du quasi, dann immer wieder zurück und korrigierst deine Fehler? Oder? Ich glaube, dass das mehrfach, dass du quasi auf dem Meer durchläufst, also dass du immer wieder merkst, so in, oh, jetzt diesmal bin ich in das reingelaufen und habe den Fehler begangen und so, und dass du dann, das wäre, glaube ich, was für dich. Also nicht mit dem Mord, sondern das klingt halt total witzig, weil ich habe jetzt auch zuletzt ein paar Whodunit, also ein paar Hercule Poirot gesehen, die ich noch nicht gesehen hatte, und ich habe da irgendwie echt enorm Spaß dran an diesem Genre. Das, glaube ich, könnte dir taugen, ja. Ja, klingt gut. Es ist tatsächlich sehr interessant, eure Reaktion hier so auf dieses Thema. Wir wollen halt auch spannend für dich bleiben in der Beziehung, gell? Im Jahr 1932 legt sich der 70-jährige Kane noch ein weiteres Mal unter sein eigenes Messer. Mit 70, da ist man ja auch nicht mehr so ganz. Und wenn ich es richtig verstehe, liegen seine Eingeweide nicht mehr in der richtigen Position. Und jetzt rückt er zurecht. Ja, und auch diese OP absolviert er ohne Komplikationen, aber im Nachgang erholt er sich nicht mehr so richtig und tatsächlich verschlechtert sich dann seine Gesundheit zusehends und über einige Wochen hinweg, bis er dann einige Wochen später an Lungenentzündung stirbt. Mhm. Vorher hatte er in seinem Leben noch ein paar gute und mittelgute Ideen. Eine davon war es zum Beispiel, Mütter und Kinder bei der Geburt mit identischen Tattoos zu versehen, damit die Babys nicht vertauscht werden können. Ist doch genial. Mhm. Wie groß ist das Tattoo? So ein Anker, Mom. I love Mom. Und tatsächlich hat er auch manche seiner Patienten heimlich, wenn ich es richtig gelesen habe, mit einer tätowierten Signatur neben dem Einschnitt quasi markiert. Wie so eine Signatur, ja, einfach. So ein bisschen. Sehr gut. Das ist so ein typisches Bild, wenn du im Internet unterwegs bist, so meme-technisch, das hast du schon 100 Mal gesehen, aber die haben es noch nie erwähnt. Gibt es this guy slaps your mom, what do you do? Kennt ihr das? Nee. Wo du halt irgendwie so ein mega unvorstellbar Bodybuilder, ultra hart, Glatze, halt Bart, unfassbar hartes Gesicht so und so ungefähr. Also typischer Fall von, der tut irgendwas, was du gar nicht akzeptieren kannst, so ungefähr, und du hast aber körperlich gar keine Chance, was würdest du mit ihm machen? So? Die Frage. Und dann hat er selber drauf geantwortet, so ungefähr mit einem Foto von ihm mit seiner Mutter, ja, stimmt, wo er total guckt und so. Das kenn ich, ja. Und so, I would never slap a mom. I love my mom so much. So ungefähr, she's the best. Das ist so goldig. Das kenne ich. Eine seiner anderen Ideen war es, Plattenspieler in OP-Säle zu installieren, um die Patienten zu beruhigen und so, dass man eben weniger Medikamente braucht bei einer Operation. In welchem Jahr ist das? In den 1930ern. Ich frage mich halt, was er wirklich… 20ern, 30ern. Comedian Harmonist. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Und du denkst, what the fuck? Wo bin ich hier gelandet? Okay. Die sind alle irritiert, deswegen können sie. Wir versuchen das nochmal. Ja. Ich muss das jetzt hier, oder mag das jemand, wer kann einen guten russischen Akzent? Mag das jemand mal mit einem russischen Akzent vorlesen? Was denn? Den Text hier. Naja, ich kann es versuchen. Ist der so russisch der Schwarze wie Starbucks? Ja, der. Also ich möchte mich bei allen russischstämmigen und oder Ost- und Roswitha. Roswitha, Entschuldigung. Ost-Roswitha. Also das wird jetzt ganz, ganz furchtbar, aber ich soll, ne? Wenn wir Deutschen nämlich was gesagt kriegen, dann hinterfragen wir das nicht weiter. Oh mein Gott. Ich habe letzte Nacht keine Auge zugemacht. Es schmerzt wie der Teufel. Ein Schneesturm peitscht meine Seele heulend wie 100 Schakale. Immer noch keine offensichtlichen Symptome, dass der Durchbruch unmittelbar bevorsteht. Aber mir hängt ein lähmendes Gefühl, dass mir Unheil bevorsteht. Das ist es. Ich muss über den einzig möglichen Ausweg nachdenken. Eine Operation an mir selbst. Es ist nahezu unmöglich, aber ich kann nicht einfach meine Arme verschränken und mich ergeben. Ich bin sprachlos. Ja, ich habe Jahrzehnte in Russland nicht gelebt. Der Philipp weiß auch überhaupt nicht, was er darauf sagen soll. Das war ein Tagebucheintrag von Leonid Rogozov und der ist Chirurg. Also aus Frankreich? Märtyrer. Eigentlich ist er angehender Chirurg. Also er ist 27 und hat eine Dissertation fertig. Aber untersteht er einem Professor, dann unterliegt er nicht anderen Regeln. Dazu komme ich gleich. Er hat eine Dissertation fertig über eine neue Art, einen bestimmten Krebs zu operieren. Und er hat sie auch abgegeben. Aber die Scheren zuerst, oder was? Er müsste jetzt quasi in einigen Wochen diese Arbeit mündlich verteidigen, ja, um seine Ausbildung irgendwie abzuschließen. Und stattdessen meldet er sich aber für eine Antarktis-Expedition an. Mhm. Hat er kalte Füße bekommen. Der war gut. Das ist so ein Moment, wo ich mir vorstellen kann, ich kann wirklich ganz oft nicht nachvollziehen, wie Leute sagen, dass sie in der Öffentlichkeit loslachen müssen, aber also in aller Bescheidenheit, da habe ich es jetzt mal gesehen. So. Nichts bei dem, was ihr sagt, aber nur das, dieses eine Ding. So. Er und 11 weitere Männer brechen also auf, eine Forschungsstation am Südpol zu errichten und am 29. Ist das die Arktis oder die Antarktis? Ich glaube, es ist die Antarktis. Am 29. April 1961 diagnostiziert er sich dort mitten im weißen Nichts aus Eis und Schnee einen entzündeten Blinddarm. Warum macht denn das? Ja, er hat nichts Besseres zu tun. Die Symptome sind eindeutig? Im nächsten Krankenhaus wäre das eine absolute Standardprozedur, auch 1961 in der Sowjetunion. Aber das nächste Krankenhaus ist tausende Kilometer und mehrere Monate entfernt. Und so viel Zeit hat er nicht. So viel Zeit hat er nicht. Er hat 24 Stunden. Und außer ihm hat er niemanden. Das ist die erste Staffel von 24 Russia. Ja. Außer ihm hat er niemanden mit medizinischem Background. Also ich meine, ihr wisst jetzt ja, was passieren wird, von daher kann ich euch auch jetzt das Bild schon zeigen. Das zeigt jetzt schon etwas mehr. Das zeigt jetzt schon etwas mehr als das Bild vorhin. Ja, wenn du es ein bisschen näher mir bringst, noch so. Also jetzt sieht man einen Mann, ja, der sehr deutlich sich den eigenen Bauch aufgeschnitten hat und darin herumfuhrwerkt, um ein schönes deutsches Wort zu benutzen. Also, die Seite. Aber er wirkt auch wahnsinnig gechillt dabei. Ja, ja, ja. Also er sieht so aus, als wenn er stricken würde, nur dass seine Eingeweide sind so. Die Seite Badass of the Week beschreibt es sehr schön mit übersetzt. Sicher, Appendektomien gehören zu den einfachsten chirurgischen Eingriffen, die man durchführen kann. Aber es ist deutlich weniger einfach, wenn man sich in einem improvisierten Operationssaal befindet, blind und über Kopf arbeitet, während man Fieber hat, unter extremer Übelkeit leidet und von einer Gruppe ungebildeter Arbeiter unterstützt wird. Ungebildete Arbeiter, das klingt wie so Leute, die du auf dem Bau anlernen musst. Naja, ihm gehen immerhin. Naja, aber klar, medizinisch. Mehr Mörtel. Ja, ja. Ihm gehen immerhin ein Mechaniker und ein Meteorologe zur Hand. Meteorologe. Ist ein Text anwesend. Ja. Der Verwalter der Basis ist das Backup, falls einer der beiden unerwartet ausfällt. Mhm, weil sie ohnmächtig werden. Genau deswegen. Und Rogozov schneidet sich den Abdomen auf, macht sich auf die Suche nach seinem Appendix und er muss sich auf seine Finger verlassen. Das wäre eine geile Titel für seine Biografie, auf der Suche nach meinem Appendix. der hat tatsächlich auch, glaube ich, ein Buch geschrieben, aber das hieß irgendwie anders. Und das ist ja gar nicht so leicht, weil also das mit dem Spiegel, den jemand ihm hinhält, erstmal ist alles spiegelverkehrt, ja, was das Ganze erschwert. Und also er kommt damit eh nicht klar, das heißt, er operiert ohne Handschuhe und verlässt sich sehr stark auf seine Finger, weil er nicht sieht, was er da tut. Aber wäre es da nicht einfacher, jemand anderem zu sagen, was er zu tun hat? Alle fünf bis zehn Minuten. Wenn du da gar keine Ahnung hast. Okay. Alle 5 bis 10 Minuten muss er pausieren, um sich zu übergeben und warten, bis in die Wunde. Und warten, bis der Raum aufhört, sich zu drehen. Okay. Warum stecken die in den Raum? Im Set von. Das wär sonst zu einfach. Das ist, weil der auf dem Südpol ist, weißt du, da dreht sich schneller. Ah. Sitzt direkt auf der Achse. Übrigens, eines der großartigsten Features, die ich neulich gelesen habe, ich benutze ein bisschen zu Hause Home Assistant, um ein paar Sachen zu automatisieren. Und da ist halt einfach es gibt so, ja, wenn du so Geräte einbindest, kannst du halt sagen, so, hier, keine Ahnung, wenn die Lampe an ist, dann mach dies und das. Und ein Gerät, das du aber auch drin haben kannst, ist halt die Sonne. Und du kannst halt sagen, sozusagen, ja, wenn die Sonne halt gerade aufgeht, dann macht das und so weiter. Und im Handbuch dazu steht halt, ja, Achtung, so die Entität der Sonne ist halt nicht zuverlässig am Nord- und am Südpol, wenn halt gerade irgendwie, wenn da halt gerade der ganze Tag nur Sonne ist, weil dann die geht ja nicht unter, aber das System ist irgendwie nicht drauf angelegt, da funktioniert das nicht zuverlässig und ist buggy. Und ich habe auch nur gedacht, wer sitzt genau auf dem Nordpol oder genau auf dem Südpol? So, oh, ich meine, wegen Home Assistant. Dann erkennst genau du ein global denkendes Unternehmen. Ja, so. Finde ich geil. Ja, finde ich auch super. Ja. Euch ist klar, dass der krasses Fieber hat, ja? Das wollte ich nur noch mal betonen. So, ich zitiere weiter. Endlich, da ist er, der verfluchte Appendix. Mit Horror bemerke ich den dunklen Fleck. Oh, und dann habe ich vergessen, den Rest zu übersetzen. Deswegen spreche ich jetzt auf Russisch. Steht es da? Ich habe hier das auf Englisch, weil das steht auch okay. Aber paraphrasiere doch. Ja, also er stellt fest, dass sein Appendix sehr dunkel ist, was bedeutet, dass es nicht mehr lange gedauert hätte, bevor der durchgebrochen wäre. Also er tippt auf einen Tag, wahrscheinlich sind es eher weniger, also einige Stunden. Er schreibt jetzt, dass sein Herz an der Stelle ein langsamer geworden ist, ja, also irgendwie einen Satz gemacht hat, aber irgendwie sich verlangsamt hat und seine Hände zu Gummi geworden sind. Und dann denkt er sich, also es wird auf jeden Fall irgendwie schlecht enden. Also das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist ihn rausschneiden. Hey, was hat er denn vorher vorgehört? Ich dachte, er wollte ihn rausschneiden. Ja, schon, aber ihm wird in dem Moment halt klar, wie schlimm es um ihn steht. Und er ist auch so ein bisschen im Fieberwahn, glaube ich, gerade. Wie ist denn eigentlich das, wenn so ein Blinddarm durchbricht? Dann hast du die Suppe natürlich überall und dann ist die Entzündung ganz furchtbar, keine Frage. Aber wenn du den jetzt so entfernst, ist es dann wichtig, besonders vorsichtig zu sein, wenn der sozusagen knapp vom Durchbruch ist? Das weiß ich nicht. Ich muss ein bisschen an diesen Simpsons-Gag mit dem Messer denken, wo einfach Dr. Hibbert einfach irgendwann auf der Straße, der einfach umfällt, operiert, einfach mit irgendeinem Besteck oder irgendeinem, nee, mit einem Taschenmesser, der einen Blinddarm rausschneidet, einfach so wie so eine Granate wirft und explodiert dann einfach in der Luft. Ja, so darfst du dir das gerne vorstellen. Oh, ich glaube, so ungefähr war es. Ja. Die Prozedur dauert 1 Stunde und 45 Minuten. Das finde ich auch beachtlich. Ist es wenig oder viel? Ich glaube, dass geübte Operateure das deutlich schneller hinbekommen. Gefühlt 20 Minuten so. Wenn sie es nicht an sich selber machen. Ja. Also es ist wirklich, das ist einer der einfachsten Eingriffe, die man so machen kann als Chirurg, glaube ich. Wenn man weiß, was man da tut, macht man das relativ easy. Gibt dir trotzdem Sachen, wo du einfach sagst, du, keine Ahnung, du machst hier einen Schnitt, dann musst du jetzt 10 Minuten warten. Du machst noch einen Schnitt, musst du mal 10 Minuten warten. Ja, aber also ich glaube, da auf dem Weg, da musst du nicht so wahnsinnig viel Organe irgendwie wegräumen. Da musst du nicht wahnsinnig viele Blutgefäße irgendwie abklemmen und so. Also ein bisschen was durch die Bauchdecke, aber dann, glaube ich, schiebst du wegen den Darm zur Seite und bist du da. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich, so stelle ich mir das vor. Bitte haut mir das um die Ohren, wenn das nicht der Wahrheit entspricht. Du musst ein bisschen dann denken, ich habe mir ja die Weisheitszähne rausnehmen lassen. Hast jetzt nicht bereust du ein bisschen, dass du es nicht selber gemacht hast. Ja, ein bisschen schon. Ne? Irgendwie wäre schon cool gewesen. Nee, und eine medizinische Assistentin, die da dabei war, war offensichtlich das erste Mal bei diesem Arzt. Und ich bin extra zu einem Arzt gegangen, der sehr den Ruf hat, irgendwie, ja, der nimmt halt gerne Weisheitszähne raus. Wo ich mir gedacht habe, wenn ich es mal rausnehmen lasse, dann gehe ich zu jemandem, der das wirklich oft macht. Und der war halt auch einfach nach 12 Minuten mit allem fertig. Also Startprozedur, Endeprozedur, 4 Zähne raus, zack, zack, zack. Ja, aber das ist ja auch was, also nach allem, was ich davon gehört habe, hast du dann vielleicht auch welche gehabt, die einfach unproblematisch waren. Genau, genau. Ja, so. Wollte ich gerade sagen, die waren auch sehr unproblematisch. Aber diese medizinisch-technische Assistentin, die da dabei war, hat gemeint, das hast du nie erlebt, dass es so schnell ist. Es gibt ja nicht 12 Minuten. Hat sich fotografieren lassen. So. Nee, aber die war eher so ein bisschen dabei, wenn der Arzt sich immer gefreut hat, dann, ach, der ging schön raus. Zack, zack, zack, der Nächste. Das ist immer schön, wenn jemand Spaß an seiner Arbeit hat. Das finde ich auch gut. Aber das hat man ja auch schon mal, ne? Dass du früher musstest du wirklich schnell sein mit dem, dem Skalpell. Ja. Vielleicht ist es noch einer der alten Schule. Ja, ich meine, es ist ja trotzdem angenehm, wenn es einfach schnell rum ist, der Quatsch. Also, dieses Zitat habe ich jetzt. Darf ich mal ganz kurz, ich muss mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Ja. Riecht es hier so lecker nach Essen? Oder bilde ich mir das ein? Kann sein, dass da noch mein restlicher Hotdog von vorhin Okay. Ah, vielen Dank. Du sitzt weiter drüben. Okay, cool. Danke, Jürgen. Isst du den noch? Du darfst ihn gerne essen. Vielleicht aber auch ein Zeichen von anstehendem Schlaganfall. Ja, tatsächlich. Das ist doch eher Toast. Hätte ich gedacht, verbranntes Toast. Und ich denke immer, wenn ich mir irgendwo Toast mache, so ein Ich dachte, das ist Zuckerwatte. War es nicht Zuckerwatte? Kennst du mit verbranntem Toast? Einer der Assistenten wird zitiert mit: Als Rogozow den Schnitt gemacht hat und seinen Darm umherschob, um den Blinddarm zu entfernen, gurgelten seine Eingeweide, was für uns äußerst unangenehm war. Wir wollten weglaufen, fliehen, aber ich behielt einen kühlen Kopf und blieb. Ach, fliehen, das ist der Arme. Vor allem ist ein schöner Ausdruck. Arme muss da quasi das Gurgeln aushalten, so, das ist natürlich schon der ärmste Sau im Raum. Auch Artemev und Teplinski hielten ihre Positionen, obwohl sich später herausstellte, dass ihnen beiden sehr schwindlig geworden war und sie mit der Ohnmacht kämpften. Rogozow selbst war ruhig und konzentriert auf seine Arbeit, aber Schweiß lief ihm übers Gesicht und er bat Teplinski häufig, ihm die Stirn abzuwischen. Der Matthew McConaughey, der Schauspieler, hat neulich ein Video geteilt und der Kern dahinter hat mich jetzt gerade zu einer Überlegung gebracht. Der hat gesagt, er mag das Wort unbelievable nicht. Mhm. So, weil es gibt so viel, was quasi völlig unmöglich ist, so für manche, wie zum Beispiel jetzt hier, dass du dir selber den Blinddarm rausmachst, so, dass unbelievable quasi ein Schmarrn ist, weil es gibt faktisch alles so. Everything is believable, so. Keine Ahnung. Kann man dann auch nochmal genauer drauf eingehen und so weiter und so fort. Unbelievable heißt doch, dass es nicht möglich ist, etwas zu glauben. Ja, ja, aber also nicht, dass halt, was ist dann jetzt Unterschied zu dem, was ich sage? Das nicht zu glauben. Nicht zu glauben, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, so. Erzähl aber du kannst es ja glauben, weil es gibt eigentlich, also sein Gedanke ist, es gibt ja alles so. Und er hat wirklich gelernt, dass er sagt, dass nichts unglaublich ist, weil es alles gibt so. Ja, ist interessant. Vor allem ist es interessant, dass Menschen so, ganz viele Menschen haben so immer ihre eigene Fehde mit so bestimmten Begriffen. Ja. So, für mich ist zum Beispiel aller Zeiten. Das triggert mich total. Ja. Weil? Na, weil aller Zeiten die Zukunft beinhaltet. Und du kannst unmöglich sagen, ob es der beste Film aller Zeiten war, ja, den du gerade gesehen hast. Der beste Film bisher klingt halt nicht so gut. Klingt halt scheiße, stimmt, ja. Das sehe ich ein. Aber das ist zum Beispiel was, das triggert mich. Ja, da bin ich voll bei dir. Aber der Matthew McConaughey, der Schauspieler, hat dann in diesem Video, hat dann tatsächlich das Wörter, die man stattdessen benutzen sollte, unter anderem hat er das Wort Incredible benutzt, was einen Kommentator dazu gebracht hat, zu sagen, dass das eigentlich genauso das gleiche bedeutet. Das heißt dann genauso viel, ja. Aber ich bin eigentlich drauf gekommen von Relation von Leid. So, weil ich verstehe vollkommen, dass die mit ihm im Raum waren, dass das für die schon schmerzhaft war. So. Leid ist immer subjektiv. Aber genau. Ist komplett subjektiv so. Wenn ich einmal die Schmerzen hätte, die du standardmäßig hast, so würde ich mir denken, so, ouchie. So, für dich ist es aber halt einfach dein Alltag so und du kennst ganz andere. So, ich will damit nur sagen, dass ich finde es so beeindruckend, was halt möglich ist und was halt geht. So. Ja, ich glaube halt auch als Arzt bist du ein ganzes Stück weit abgebrüht irgendwann gegenüber so Dingen wie Eingeweiden und irgendwo rumschneiden. Aber das ist ja auch, keine Ahnung, letztendlich das, warum jetzt diese Folge so amüsant für mich ist, weil du jetzt extra mich triggern willst und ich meine, das ist ja wie mit allem, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ist alles subjektiv und alles irgendwie und du eine Gewöhnung von ganz vielem so. Mhm. Wenn der natürlich jetzt, also wenn du anfängst, dir Schmerzen zu gestehen, indem du quasi dir einen Blinddarm rausschneidest, ist natürlich ein guter erster Schritt so. Ja. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die können das nicht machen. So, es geht nicht. Ja. So. Ich glaube, so, das habe ich mir, die Frage habe ich mir, so viel Schmerzen zufügen, die Frage so. Habe ich mir auch mehrmals gestellt und ich werde sie mir auch noch bei zwei, drei anderen Beispielen, die noch kommen, auch stellen. Was könnte ich in der Situation, angenommen, ich wäre medizinisch in der Lage, das zu tun, würde ich das hinkriegen? Das ist und, ja. Fun Fact, ich habe mal versucht, mir selber einen Katheter rauszuziehen, auch in einem Wahn. Ja, und du bist ja jetzt kein Weichei. So, in einem Wahn. Du das und das war mit das Schlimmste, was ich mir selbst zugefügt habe. Ja. So, ja. Ja, die Frage ist halt, glaube ich, einfach so ein bisschen Überlebensinstinkt versus berechnete Überlebensstrategie versus der aktuelle Schmerz in dem Moment. Und es war tatsächlich in dem Moment, da hat mein Überlebensinstinkt reingekickt, weil ich war vermeintlich in einer Situation, die tödlich für mich ausgehen könnte. Und in der habe ich versucht, mir meinen Katheter rauszuziehen, was eine wirklich bescheuerte Idee ist, Leute. Macht das nicht. Nehmt nicht solche Drogen, ich sag's euch. Und was ich glaube, dass ganz viele einfach wirklich sich nicht das zutrauen, zu dem sie in der Lage sein könnten, wenn sie in so einer Situation wären, aber ganz viele würden einfach verrecken. Ja, ja, natürlich. Aber andersrum, war das bei deinem Unfall? Ja, das war nochmal. Okay, okay. Aber das ist ja auch, ich habe die komplette Saw-Reihe zum Beispiel auch jetzt angeschaut, so als Internetzusammenschnitt auf YouTube. So. Ja, das spielt ja auch genau. Wo ich mir denke, du musst dir jetzt nur deine Hand abhacken, so, oder du musst nur dein Auge dir ausstechen sonst wie. Und dann überlebst du diese Saw-Trap so. Und ich mir denke so, ja, okay, sterbe ich halt. Also weißt du, so würde ich, könnte ich niemals. Es ist dann aber auch nochmal. Passiert nicht einfach ganz vielen Protagonisten in diesen Filmen. Ja, ja, klar. Aber da kommt du noch, als geneigter Zuschauer bist du ja oftmals angehalten, dass du dir denkst so, oh, der Trottel hätte ja nur als ich ein Auge ausstechen müssen, so selber, dann hätte er jetzt gelebt. Aber da schwingt noch mit, dass du dann ja auch verstümmelt bist. So, das mag jetzt nicht für alle das ausschlaggebende Argument sein. Aber es gibt auch Leute, die sagen würden, naja, also ohne mein Augenlicht kann ich mir ein Leben nicht vorstellen oder ohne meinen Arm oder so, ne? Und dass du dann vielleicht noch gewillter bist zu sagen, nee, sorry, mach ich nicht. Auf jeden Fall. Ja, kann schon auch ein Punkt sein. Also das eine ist das tatsächliche Durchführen, was unfassbar ist. Und ich sehe nochmal einen Unterschied, wobei ich den jetzt gar nicht klar formulieren kann, aber ich sehe nochmal einen Unterschied zwischen selber einen Arm abschneiden und selber den Blindarm rausoperieren. Also, keine Ahnung, der Typ, der sich jetzt hier diesen Blindarm selber rausoperiert, unvorstellbar. Ich bin mir sicher, dass ein Großteil der Menschen das nicht könnte. So, allein weil du dir gar nicht so viel Schmerz selber zufügen kannst, weil dein Körper dich selber. Also auch wenn du das medizinische Wissen hättest so und die Erfahrung, das du vielleicht schon ein paar Mal gemacht hast und so erfahren ist der als Arzt gar nicht. Das ist ja das Spektakuläre dran eigentlich. Der hat seine Ausbildung als Arzt nicht abgeschlossen. Also der habe ich doch vorhin gesagt. So, der hat seine Doktorarbeit abgegeben. Er hat sicherlich mal einen Blinddarm entfernt in seiner Ausbildung, aber nicht 4000 wie der andere. Ja, klar. Das ist nochmal eine andere Nummer. Und das mehr oder weniger blind, nur nach Gefühl. Im Fieberwahn vor allem. Mit der Raum dreht sich. Der andere hat es ja gemacht ohne Not. Ja, genau. Der hat es gemacht, weil ich habe immer mal wieder Blinddarmentzündung, jetzt nehme ich ihn halt raus. Na gut, aber ich sag mal, bei dem ist ja auch, wie du gesagt hast, da stand ja einer daneben, der gesagt hat, alles klar, im Zweifel nähe ich dich zu oder wenn du umgibst und sagst, der hält sich damit wach, dass er weiß, oh, daneben stehen zwei Trottel, wenn ich jetzt hier ohnmächtig werde, dann war's das. Ja, eben. Dann werden die auch ohnmächtig oder so. Ja, dann speien die mir noch in den Bauch. Also, ja. Er schneidet das Ding raus. Er hätte nicht viel länger überlebt, wenn es drin geblieben wäre. So viel steht fest. Er näht sich zu. Was auch nochmal, das hat der andere auch nicht gemacht, ne? Da hat er dann gesagt, okay, jetzt ist die Arbeit getan, aber er näht sich auch noch selber zu. Und er instruiert jetzt noch seine Kollegen, wie sie den Raum sauber machen sollen, bevor er sich dann ein paar Schlaftabletten einwirft, ein Antibiotikum einwirft und das Bewusstsein verliert. Ja, sie aber wollen, erledigt. Sie, ja. Aber überlebt, alles gut. Nach 2 Wochen meldet er sich zurück zum Dienst. Geil, das ewig lang. Ewig lang gemacht und dann, ja, leider stirbt er so. Ich habe tatsächlich versucht, auch nur kurz, aber ich habe versucht, Geschichten zu finden von Leuten, die man genauso hätte erzählen können. Ja. Ich habe nichts wirklich gefunden. Also, es scheint mir schon ziemlich einzigartig zu sein. So. Na, also es muss ja Leute geben, die auch in einer Notlage gedacht haben, so, ich operiere mich jetzt selber, sich ein Messer in den Bauch gesteckt haben und dann verblutet sind. Naja, so, es muss ja Leute geben. Ist auch nachzuvollziehen, so. Es scheint mir auch das logische Ende zu sein für sowas. Ja, aber warum finde ich dann nicht mehr Geschichte? Vielleicht habe ich falsch gesucht. Ja, aber die Frage, ob die dann aufgezeichnet werden. Ja, vielleicht, aber. Also entweder iTunes-Rezension oder euch selber operieren und uns Bescheid sagen, okay? Aber wie viel, auch so von der Logik her, wie viele Leute gibt es denn, die sich selber sicherlich auf irgendwelche Expeditionen oder was weiß ich was irgendwie selbst verarztet haben und dann halt gestorben sind? Aber das ist doch dann nur Fußnote, wenn überhaupt. Das ist halt keine Geschichte. Ja. Sich selbst verarzten, ja. Kann man das so lapidar unter sich selbst verarzten? Jetzt naja, je größer der Eingriff, klar, aber ich meine. Ja. Naja, also spannend auch, er lässt die nächstbeste Gelegenheit sausen, vorab nach Hause zu reisen. Also da hätte es irgendwie eine Möglichkeit gegeben, dass man ihn dann irgendwie abholt. Jetzt auch nochmal. Aber er beschließt, dass er bei seinen Kameraden bleibt, das ganze Jahr, das sie geplant haben, voll macht. Und dann reist er zurück nach Hause, verteidigt seine Doktorarbeit dann doch noch. Holt sich noch eine Auszeichnung ab, den Order of the Red Banner of Labor. Weil er sich selber operiert hat oder weshalb? Nein. Ja, ne, die Russen, das ist jetzt dann so die Zeit des Kalten Kriegs, ne? Und die schlachten das schon ein bisschen aus, die Nummer, ja. Und von daher kriegt er jetzt ja, einen Orden. Ja, aber ich meine, allein in Jade irgendwie. Geht er wegen durch die Presse. Im Eis zu hocken, ist ja auch schon Wahnsinn. Genau. Und er wird jetzt Zeit seines Lebens dann als Professor der Chirurgie in St. Petersburg arbeiten. Interessant ist, dass im Nachgang. Der operiert ab sofort immer nur blind oder. Unter anderem nur mit Spiegeln. Also auch im Nachgang zu diesem Fall haben einige Länder dann irgendwann festgeschrieben, dass wenn du auf eine Antarktis-Expedition gehen willst, musst du dir vorher den Blinddarm entfernen lassen. Ah, schlau. Es wird auch empfohlen für Astronauten, die eine Kolonie auf dem Mond oder Mars errichten wollen. Gut zu wissen. Was gut, alles so sagst. Eben machen. Also Australien zum Beispiel hat jetzt das mit der Antarktis-Expedition, die haben das vorgeschrieben, du musst dir den Blinddarm entfernen lassen, wenn du auf so eine Expedition gehen willst, was ich gar nicht so dumm finde. Nee. Im Jahr 1998 verletzt sich Viktor Jasikow den Ellenbogen. Ist jetzt keine große Sache für einen ex-Russian Special Forces Soldaten. Wenn er nicht gerade auf einer 9-monatigen Segelregatta rund um die Welt wäre. Aktuell alleine irgendwo im Südatlantik. Alleine. Das kennen wir doch irgendwo her. Ja. Alleine auf dem Boot. Okay, aber also verletzlichen Ellenbogen habe ich jetzt irgendwie so, wenn du hier im Büro entlang gehst und aus Versehen gegen die Wand knallst. Ja, so fängt es tatsächlich an. Ja. Geht im Büro auf seinem Schiff rum. Er schlägt sich den irgendwie an und dann kommt aber noch irgendwie eine Überanspruchung dazu, weil er noch irgendwie einmal das Segel ganz oft irgendwie, muss er irgendwie hochklettern und dann ist nochmal, haut er sich den, glaube ich, nochmal an und am Ende ist es so, dass er seine rechte Hand nicht mehr spürt. Ja, also so musst du dir die Verletzung des Ellenbogens vorstellen. Er hat jetzt E-Mail-Kontakt zu einem Arzt, der dieses Rennen betreut. 1998 schon? Ja. Okay, krass. Über Satellit. Und dieser Arzt schickt ihm jetzt eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung per E-Mail, wie er diesen Arm punktieren kann, damit irgendwie diese Infektion, die sich da bildet, irgendwie abfließen kann. Mhm. Ja. Also so ein Abszess ist da, glaube ich, hat sich da gebildet und der muss halt weg. Und es gibt auch tatsächlich extra für solche Fälle Notfallequipment an Bord. Also da ist irgendwie ein kleines Skalpell und irgendwie Gase und halt, was man da so braucht. Und er beginnt diese Prozedur und dann wird es aber dunkel, weil er ziemlich lange braucht. Ich glaube, er ist da irgendwie über 20 Stunden zugange. Und die Satellitenverbindung reißt ab im Dunkeln, weil kein Strom mehr da ist, logischerweise, für sein Equipment. Und jetzt hat er diesen Abszess irgendwie, den er da punktuiert hat, und das ist gar nicht mal das Problem, das hat er mit der Anleitung ganz gut hinbekommen, aber er hat sich vorher Aspirin eingeworfen und jetzt ist das Blut so dünn, dass es nicht mehr aufhört zu fließen. Oh. So, was macht man jetzt? Ja, den Arzt kann er nicht mehr greifen, das war jetzt so in den Instruktionen nicht vorgesehen, also bindet er sich den Arm ab, was man halt so machen würde wahrscheinlich, ne? Wenn man irgendwie irgendwo blutet, so, das lernt man ja oder das sieht man in Filmen. Jetzt würde ihm der Arzt in Boston aber erklären, dass das eine dumme Idee ist und dass das womöglich dazu führen kann, dass er den ganzen Arm verliert, wenn er jetzt den hier einfach abbindet, aber der ist ja offline. Weil dann das Blut gar nicht mehr geht, oder? Ja, es wird dann halt irgendwie unterversorgt irgendwie und kann, frag mich bitte nicht die Details. Ist halt so, okay. Aber tatsächlich ist es so, dass dann, also weil er wirklich so lange dazu gange ist, es geht dann auch die Sonne irgendwann wieder auf und er hat wieder Verbindung zu diesem Arzt und der kann ihm dann so, oh, ja, gerade noch die rettende Information zukommen lassen, er muss diese Wunde abdrücken quasi, so wie man es beim Erste-Hilfe-Kurs auch lernt, ne, irgendwie Gegenstand drauf und abbinden und so, also die Wunde abdrücken, nicht den ganzen Arm, dann kann er die Blutung stoppen und tatsächlich, er führt dann einfach das Rennen fort. Aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, der Unterschied ist ja auch nochmal, willst du gerade einfach eine Blutung stoppen, damit du nicht verblutest, irgendwie bis die Erste-Hilfe da ist, dann ist es wahrscheinlich relativ wurscht, was du davon machst, Hauptsache du machst was. Beim, das andere ist halt ein, da kommt ja keine Erste-Hilfe mehr. Ja, das kann schon sein. Aber das war es dann schon. Aber ja, das war jetzt nicht so spektakulär. Okay, ja, aber ich wollte gerade sagen, ich würde einfach mal ganz kurz den Appell mal wieder rausklatschen. Das sollte ich auch mal wieder machen. Mal wieder den Erste-Hilfe-Kurs machen. Guter Punkt. Gerne auch betrieblichen Erste-Hilfe. Ja, voll gute Idee. Tut's auch. Okay. Ja. Habe ich mal erzählt, dass ich dafür mal eine Ballonfahrt geschenkt bekommen habe? Was? Weil ich mich als Freiwilliger gemeldet habe für einen betrieblichen Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe das öfter schon gemacht, also aber ich habe nie irgendwas dafür gekriegt. Ich musste 2 Tage nicht arbeiten und durfte noch Ballon fahren. Was? Dankeschön. Das war toll. Nice. Grüße an die Geheimbotschaft. Ja, der Fall ist jetzt nicht so super spektakulär, aber ich fand das irgendwie ganz witzig, weil das halt auch so, wenn du mit dem Segelschiff irgendwo im Nirgendwo bist, so total isoliert, so diese Situationen da natürlich sowas provozieren, auch heute noch, ne, 1998. Und es gab noch einen ähnlichen Fall, den können wir jetzt auch relativ schnell abhandeln. Heute noch, das ist 25 Jahre her. Das ist heute noch. Ja. Da war ich fast volljährig schon. Da war ich auf dem Rave. Nee, auf dem Rave war ich wirklich nie. Ich war mal auf einer Rave-Schaumparty, aber das war nicht so richtig auf dem Rave, aber es war eine Schaumparty. Schaumparty ist halt in der Ikea-Tiefgarage. Was wurde eigentlich auf Schaumpartys? Eigentlich warst du daheim in deiner Badewanne. Das würde ich auf Schaumpartys. Die waren einfach weg, habe ich mich neulich auch schon mal gefragt. Die waren einfach weg. Würdest du hingehen, wenn jetzt wieder eine Schaumparty wäre? Kommt drauf an, ein bisschen, wie die Crowd wäre. Okay. Mit so Knick. Hä, hey, aber wir haben ja jetzt gerade schon, also du wirst ja 40 dieses Jahr, wie du vorhin gesagt hast. Ist das nicht dann das, was du willst? Eine eigene Schaumparty? Reizt mich jetzt so arg. Das ist geil, in der Hüpfburg? Nein, das sieht nicht so aus. Ich glaube, was er wirklich will, ist sich selber operieren. Und wo wir schon bei Dingen sind, die es heute irgendwie einfach nicht mehr gibt, was ist eigentlich aus Mohrenkopfschleudern geworden? Gibt's nicht mehr? Ich habe schon Jahre keine mehr gesehen. Jahrzehnte. Ja, der Name ist halt etwas verbrannt. Ja, das stimmt. Das Schaumkussschleuder. Schaumkussschleuder. Klingt das, aber ganz das ehrlich, sehr romantisch. Ich finde Schaumkussschleuder klingt besser, muss ich sagen. Ja, das, wegen der Alliteration allein schon. Das klingt schön romantisch. Aber früher hatte die Sparkasse bei uns im Ort so ein Ding. Und, stimmt. Und immer zum Weltspartag konnte man da Schaumküsse schleudern lassen. Das finde ich. Da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht, aber du hast recht. Bei euch auch? Aber gibt es das jetzt so? Du sagst ja, also ob das jetzt war das vielleicht die gleiche, die dann so rumgereicht wurde? Oder hatte da jede Sparkasse eine eigene? Ja, aber mal andersrum, es gibt doch sogar so Heimspiele. Irgendwo im Keller dieser ganzen Sparkassenfilialen in Deutschland müssen so viele Schaumkussschleudermaschinen stehen. Ja. Ist ja der Hammer. Nee, aber es gibt doch auch so für zu Hause so Auslösespiele, sag ich mal, wo du dann irgendwie so was wie ein Schaumkuss oder irgendwas in die Mitte packst und dann drehst du es auf dich und dann musst du zweimal drücken. Ja, mit so Kuchen ins Gesicht und so. Und dann wird der andere mit Kuchen. Aber das ist nicht so schön, wie ein Tennisball auf so einen Ding schmeißen und dann einen Schaumkuss fangen. Da muss ich wirklich häufig dran denken, dass vom... Ich auch, danke. Nein, was anderes, aber es, weil du sagst, Eröffnung von einer Bank. So. Wenn du von mir aus in Richtung Forchheim fährst, ist quasi eine auf dem Weg in einem Dorf mal eine Raiffeisenbank eröffnet worden. So. Stick with das me. Ist, ja. Was, da fährt man quasi, dran vorbei. Ja, die ist an der Hauptstraße so. Und also damals, das ist eine Bank, die wurde mal eröffnet. Okay. Ja, ja, aber jetzt pass auf. So. Total exotisch. Und da hat quasi einer dann gearbeitet, den ich auch kannte. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob das damit zu tun hatte, dass ich das gekriegt habe oder ob man das bekommen hätte. Die haben dann quasi Tassen verschenkt. So, also halt hier gebrandete Raiffeisenbank-Tassen. Aber das, der Clou war, dass sie eine Softeismaschine hatten. Also quasi eine, was du halt irgendwie normal gemeinhin auf einem Volksfest halt hast, so, wo du halt dann irgendwie 2 Euro zahlst, entweder mit Schokoüberzug oder ohne. Mit der Tasse gab es All You Can Lick. Tatsächlich. Und dann erinnere ich mich nämlich noch, das ist eine wunderschöne Erinnerung, dass ich mir quasi diese neue Tasse, eine große, schöne Tasse, dann komplett mit Softeis voll gemacht habe. Und das ist wirklich was, so Softeis für zu Hause, das gibt's nicht, oder? Also kann man das Erlebnis Softeis sich im Privatumfeld quasi kredenzen? Ich bin fast sicher, dass das geht. Weil, also das würde mich mal interessieren, weil, also ich, it's not the same thing als cremiges Eis aus dem Kühlschrank so. Ja. Es gibt ja unterdessen auch hier Perfect Draft, Bier und alles mögliche, Popcornmaschine, Lolli-Maschine. Also du würdest das wahrscheinlich nicht mit so einem Apparat machen, weil der Aufwand für dieses, also die Maschine ist ja darauf ausgelegt, das in großen Mengen zu tun. Und das ist für den Heimgebrauch wahrscheinlich relativ Quatsch. Ja, just aber so. Du kannst mit so einer Heimeismaschine schon ein relativ gut cremiges ja, Eis machen. Ja, aber die Frage, ich finde ja, Softeis ist ja nochmal ein bisschen anders. Das weißt du, ob da so viel Luft reingeschlagen ist oder. Es ist schon nochmal anders, aber ich glaube, du kannst diesem Genuss von cremigem Eis, also nicht so dieses, weißt du, vorhin, dass du den Löffel fast nicht reinkriegst aus der Tiefkühltruhe, dem kannst du schon relativ nahe kommen, glaube ich. Ich meine, jetzt kann ich mal ganz in eine andere Richtung schlagen, was ja schon ein Ding ist, was ganz nice ist, wenn du zu Hause eh einen Mixer hast, der einigermaßen funktioniert, ist hier, und das ist jetzt eher ein bisschen gesund als richtig geil, ja, wobei ist auch gut. Brokkoli. Banane, gefrorene Banane pürieren, wird mega sämig, cremig. Und wenn du dann noch irgendwie einen Schluck, keine Ahnung, Sojamilch und ein bisschen Kakao reintust, kann ziemlich nice sein. Könntet ihr euch vorstellen, dass wir ein Ach-Eis auf den Markt bringen? Also wie hier dieser eine Rapper jetzt eine Pizza auf den Markt gebracht hat, wo mir gerade nicht einfällt. Nur wenn dir ein so schönes Wortspiel mit Ach dazu einfällt. Aber ist es was, ist es ein Produkt? Ach du liebes Eis. Ach du liebes Eis, ist nicht schlecht. Achtung, ist ein, Eis. Ist es? Achtung, Glatteis. Ist es was, wo du glaubst, dass du da dahinter stehen würdest? Quasi wenn du dann im gängigen Netto, Aldi, Rewe, dieser Deutschland, drauf an, was, ein Ach-Eis, so. Was drin drei wäre? Verschiedene Sorten, eine Sorte ist Philipp, eine Sorte ist Jürgen, eine Sorte ist Dominik. Ich käme halt ein bisschen darauf an, wie die Produkte gesourced werden und wie die Produktion wäre und so weiter. Aber die viel spannendere Frage fände ich doch, Jürgen, was wäre deine Sorte? Blinddarmgeschmack. Jeder muss seine Sorte droppen. Ich finde es viel witziger, wenn deins ist so öko und fair und kostet irgendwie 8 Euro pro Packung und ist alles so perfekt so. Und deins ist so Ron Swanson-mäßig so. Genau. I could not care less. So, ich habe es aus Fett und Zucker. Nein. So, also an alle da draußen, die vorherige Episoden vielleicht nicht gehört hat, so ganz krass ist es bei mir jetzt dann noch nicht, aber es geht in die Richtung. Bei meinem wäre mir wichtig, dass es eine schöne Geschichte hat. So der aber, Klappentext ist einfach genau. Aber trotzdem, lang so. Trotzdem, jetzt droppt jeder mal seine Eiscreme-Sorte. Wenn es ein Jürgen-Flavor, ein Dominik-Flavor und ein Philipp-Flavor gibt, komme ich jetzt nicht mit Blinddarm-Eis durch. Nein, es muss schon was sein, was die Menschen haben wollen. Persönliche Eissorte. Stopp, du kannst es von mir aus auch Blinddarm-Eis nennen, aber dann musst du beschreiben, nach was es schmeckt oder was drin ist. Das möchte ich lieber nicht. Aber also, es muss eine simple Sorte sein. Weil nee, finde ich nicht. Dann weiß ich auch nicht. Also, aber du, glaub, es ich, darf eines sein. Dann, klar. Ich hätte gern so Ben & Jerry's mit gesalzener Erdnuss und Brezel und sonst viel, wenn es eine Fancy-Sorte ist. So. Ich stehe ja auch sehr, sehr offen diesem Trend gegenüber, dass man da so Teig reinmacht oder so Karamell, so dieses neumodische Eis. Ne? Da stehe ich schon ziemlich drauf, muss ich schon sagen. Also so mit so einem Klassiker kriegst du mich nicht mit so echt, doch, hier Zitrone oder Capri-Sonne oder so. Das lässt mich kalt. Okay. Wobei ich neulich mal, ich habe ja meinen Geburtstag unter das Thema Wir waren jung in den 90ern gestellt. Und da gab es, nein, das ist nicht mein Geburtstag. Ja, aber von jemandem. Und da gab es eine Playlist mit Musik aus den 90ern. Das ist dein eigener Geburtstag getroppt. Und dann Jürgen von seinem erzählt. Und dann habe ich, hab ich Bravos aus der Zeit ausgelegt. Och, geil. Und dann habe ich Toppler mit Zitrone ausgeschenkt. Das hat wir in der Zeit immer in der Kammer getrunken. Das war das Bier, das immer in Ansbach in den Kammerspiele gab. Das muss man nicht kennen. Nee, aber das war. Es war ja auch, wir waren jung in den 90ern. Ich kenne bloß in Ansbach immer Baustelle. Das war so. were young. Ja, das gab es auch. Aber es war, Toppler mit Zitrone war so für uns immer das gute Laune Bier. Und dann gab es auch noch Batita de Coco, was auch sowas war, das ich seitdem nie mehr angerührt habe. Ja. Aber wie kommst du jetzt auf das Eis wieder zurück? Gleich. Ja. Ich habe, glaube ich, vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ja, einfach nur erzählen. Ich will nur chillen. Wie cool der Geburtstag war. Ich bin das, alt. Pushkin Black Sun gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt jetzt Pushkin Blackberries. Ist aber das Gleiche. Oh. Das war auch so ein Getränk, das wir getrunken haben. Ja gut, schwarze Sonne ist auch irgendwie schwierig. Und dann habe ich mir überlegt, na okay, was mache ich dann natürlich zu essen in diesem Setting? Ja. Und wir haben einfach gegrillt, so einfach so, weißt, gemischtes, gegrilltes, so was man früher öfter mal gemacht hat. Und man heute muss es immer irgendwas ganz fancy irgendwie braten und ihr besonderes Steak und Dry Age und keine Ahnung sein. Ich habe einfach nur gegrillt, war auch ganz geil. Einfach nur gegrillt. Und ich habe Eis gekauft. So, und jetzt, was würdet ihr in so einem Setting für Eis kaufen? Eigentlich müsstest du so eine 90er Jahre, was war das, Langnese-Karte nachbauen und schauen, dass du alle Sorten davon noch kriegst und dann in eine Tüte tun. Ja, das ist natürlich einzeln abgepackte Eise, sind natürlich für eine Veranstaltung. Aber das ist tatsächlich schwierig. Für all ihr da draußen, die einen Nostalgie-Flash haben wollt, egal wie alt ihr seid. Ja. Googelt mal nach quasi der Eiskarte eures Eisherstellers, eures Vertrauens aus einem Jahr, wo ihr irgendwie 8 Jahre alt wart. Ich muss nicht googeln, das war, glaube ich, dieses Jahr der Aprilscherz von Langnese. Weltklasse übrigens. Dass sie so eine alte Karte online gestellt haben und gesagt, sie produzieren das jetzt wieder irgendwie für eine Aktion. Ey, aber ohne Witz. Ich könnte mir fast schon vorstellen, dass das auch Nostalgie, wenn du, ich meine, Produktionsstraßen wirklich für andere Formen nochmal anwerfen, ist echt ein bisschen übertrieben. Aber wenn du sagst, du machst so Nostalgie, keine Ahnung, vielleicht auch so Packungseis oder sowas nochmal nach von irgendeinem gewissen Jahrzehnt, gäbe ich bestimmte Käuferschaft dafür. Aber also in den 90er Jahren, ich glaube, das Eis, was quasi am meisten für Wirbel gesorgt hat, ist, glaube ich, nicht das Eis, was du hattest, und zwar Magnum. Also das habe ich neulich mal ein Interview mit dem Typen, der Magnum quasi, das ist ja ein reines Marketingprodukt so, dass du das halt quasi so sinnlich auflädst und erotisierst so. Und das war ein durchschlagender Erfolg damals. Stimmt, ja. Also, wie teuer das war auch im Vergleich. Ja, wie teuer das immer noch ist, weil es wird ja immer kleiner. Aber was hast du denn gesagt? Ich habe dann letztendlich Fürst Pückler gekauft und Vianetta. Wobei Fürst Pückler gibt es auch schon 1970 so. Ja, aber das ist für mich halt alt, gleichzusetzen mit alt. Stimmt, diese Vianetta Eistorten. Boah, Vianetta ist aber mega. Vianetta kaufe ich ab und an jetzt noch. Echt? Ich habe die früher nie gegessen, aber ich habe die irgendwann mal später gegessen. Und tatsächlich, das ist irgendwie schon ein... Aber ich mag ja auch Stracciatella. Der Witz war, dass ich dann vergessen habe, das rauszustellen, weil wir auch noch Obstsalat, Kuchen und ich habe in meinen Müsli-Spender Gummibärchen rein. Also wir waren dann Also jetzt ist der Punkt, wo er einfach nur noch angibt, so jetzt unterbrechen wir ihn auch mal, so, was wäre deine Eissorte? Boah, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, wahrscheinlich irgendwas, also gerne so Banane-Schoko finde ich irgendwie super, ein bisschen, klingt irgendwie langweilig, aber so, doch, ich glaube so ein gutes Bananeneis mit so babbigen Schokostückchen. Also du Bananasplit? Wisst ihr, was ich? Ich glaube, ich habe noch nie ein Bananasplit bestellt. Was? Oh. Ich habe noch nie ein Bananasplit bestellt. Hallo, ich bin Jürgen 42 und ich habe noch nie einen Bananasplit bestellt. Was ich gerne wüsste, vielleicht weiß das jemand da draußen, ich mag ja recht gerne, ich bin ein süß-cremiger Cocktailtrinker und ich mag Pina Colada ziemlich gerne. Gibt es das in irgendeiner Eisform? Na klar. Weil sonst gibt es doch ganz viele so an Eis angelehnte Sorten. Pina Colada. Heute sehen wir wirklich viel. Gibt es sogar hier Eierlikör, Eissort und so Zeug. Eierlikör habe ich auch überlegt, ob ich noch, aber das schien mir dann zu übertrieben. Aber also, wenn ich Eis esse, gönne ich mir Sahne dieser Tage. Ja. Stehe ich gar nicht so arg drauf. Doch, also so eine gute Sahne, am besten, also am geilsten ist ja wirklich so geeiste Sahne. Ich wollte gerade sagen, ich finde Sahne auf Eis gibt mir gar nichts. Dagegen Spaghetti-Eis, die Sahne drunter. Beste. Mannheimer von. Also ich nehme dann immer lieber ein Froyo zum Beispiel noch als Sahne. So, lieber Froyo als Sahne ist mein Frozen Joghurt. Das ist mein Statement, ja. Okay. Ich finde es sehr witzig, dass in der Serie The Good Place. Ich habe jetzt Bock, tatsächlich wieder nach Italien zu fahren, weil ich gar nicht weiß, wo ich dieses Jahr in Urlaub hin will, aber ich glaube, jetzt gerade beschließe ich, ich möchte. Ja, aber dann machen wir doch jetzt hier Schluss. Ich möchte nach Arco in meine Feel-Good-Go-To-Bio-Eisdiele und da richtig geil. Wo ist die Argo? In Arco. Argo. Argo. Arco mit C. Und da gibt's Pistazien-Eis. Oh, da lernst du, Pistazie ist auch da lernst du, wie Pistazie eigentlich schmeckt. Glaubst du wieder an Gott? Ja. Es wird danach, wirklich, ich erinnere mich an Pistazien meiner Jugend. Weißt du, wie das eigentlich schmecken muss? Ja, Pistazien meiner Jugend in einer einen Eisdiele, das auch nicht so knallgrün war. Und ich weiß, irgendwann mal war ich in einem Hotel bei einer Tagung und da hatten die selbstgemachtes Pistazieneis. Ich habe noch nie so gutes Pistazien. Also du denkst immer, ja, das muss halt so schmecken. Okay, jetzt will ich die Reste von einem Hotdog wirklich haben. Das billige Eis, das du halt sonst wo überall kriegst, schmeckt, ja. Und die verlangen dann immer noch mehr für Pistazien, was dann immer so eine doppelte Frechheit ist. Hier bei der Eisdiele meines Vertrauens 2,50 Euro die Kugel Pistazie. Eispreise sind absurd. Ich meine, ich fühle mich da echt immer, also wenn ich sage, also wir haben damals noch Eis für 50 Pfennig die Kugel gekauft. Ja, aber ich habe noch einen Gutschein daheim für die Eisdiele, den ich irgendwann mal bei der Losbude gewonnen habe, für eine Riesenkugel, wie es damals hatte, im Wert von 50 Pfennig. Leute, warum nochmal genau haben wir uns hier eingefunden heute? Stopp, aber ich will immer noch eure Eissorten wissen. Du bist der Einzige, der es noch nicht gesagt hat. Doch, wir haben ja eigentlich unsere beiden Sorten schon genannt. Wir haben jetzt eine Stunde über Eis geredet. So, ja, also Banane Einzige, mit Schokobatzen. Batzen, geben Sie Ihrem Hund Batzen. Ja, den ganzen Batzen. Okay. Cool. So ein gutes Vanilleeis ist aber auch was wert. Okay, aber was wäre jetzt deins gewesen? Weil du jetzt doch mit Sahne und so. Oder? Es gibt so richtig geiles, modernes Vanilleeis mit so weißer Schokolade drin oder so. Da gehe ich mit. Mit Erdnuss, gesalzene Erdnuss mit so Cookie. Die erste Antwort wäre das. Achso, ja, ich habe jetzt gedacht, du hast nur damit die Kategorie aufgemacht. Okay. Nee, aber, also, keine Ahnung. Stracciatella ist eigentlich auch so eine typische Dominik. Ja. Da gehen wir auch wieder bei in Richtung. Bei mir wäre es noch Malaga und Pistazie. Was Malaga so ja, Stracciatella nein. Stracciatella. Du musst mal in diese Eisdiele im Arco, musst du mal Stracciatella probieren. Ach so, das könnte ich mal machen. Ich glaube, das gab es da gar nicht. Wirklich ich. Das würde ich aber auch mal gerne. Wir müssen aber auch mal nach Schwabach gehen. Der Typ hat, glaube ich, mal so eine deutsche Eismeisterschaft irgendwie gewonnen oder so. In Schwabach? Ja, in Schwabach ist die beste Eisdiele. Die Goldsteiger? Oder die zweite, ich bin mir nicht ganz sicher. Eine der besten auf jeden Fall ist in Schwabach. Gehört alles der Familie sehr. Weil bis jetzt finde ich Stracciatella halt wie Vanille, aber ohne Vanille, dafür mit irgendwie ein bisschen fad schmeckenden Schokostückchen. Aber ich glaube einfach, ich habe noch kein richtig gutes erwischt. Wo waren wir? Am Südpol. Ah ja. Aber da gehe ich jetzt, glaube ich, mal nur kurz drüber weg, weil das ist gar nicht so spektakulär mit den anderen, verglichen mit den anderen Fällen. Aber es gab 1999 da eine Ärztin, die war auch auf so einer Südpol-Expedition mit insgesamt 41 Männern und Frauen und die hat dann einen Knoten in ihrer Brust entdeckt. Ich glaube, das habe ich damals schon online gelesen. Ja, das kann sein. Das ist auch ein sehr bekannter Fall. Und die hat auf jeden Fall auch ein Buch geschrieben und es wurde auch verfilmt mit Susan Sarandon. Also die hat dann quasi sich selber eine Biopsie an sich selber durchgeführt, auch mit so halt Ärzten, die aus der Ferne ihr gesagt haben, was sie da genau machen soll, weil die war zwar Medizinerin und auch die einzige Medizinerin vor Ort, aber jetzt nicht keine Spezialistin, jetzt keine Spezialistin dafür. Für sowas, genau. Und die hat dann festgestellt, oh ja, das ist irgendwie Krebs und sie müssen das irgendwie therapieren und sie hat sich dann auch quasi noch selber eine Chemotherapie verpasst irgendwie, weil deswegen ist es irgendwie schon ein bisschen spektakulär. Aber krass, dass sie dafür alles dort hatten schon. Nee, hatten sie eben nicht. Ah. Sie haben dann ein Flugzeug vorbeigeschickt, also sie konnten nicht landen, aber sie haben quasi abgeworfen, medizinisches Gerät, unter anderem ein Ultraschallgerät, so am Südpol abgeworfen, fand ich auch irgendwie cool. Was für ein Albtraum. Es ist dann irgendwie kaputt gegangen beim Abwerfen und sie haben dann, glaube ich, irgendwie noch ein zweites. Haben sie also, alles in Rechnung gestellt, der ihr ganzes Leben versaut? Nee, dafür bist du ja krank. Achso, in Amerika nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wo die aber hier war. Aber es ist am Südpol. Naja, also. Die hat es überlebt und hat dann auch ein Buch drüber geschrieben, also ist eine spannende Geschichte. Film hieß A Woman's Survival at the South Pole, ein etwas langweiliger Titel, aber mit Susan Sarandon aus dem Jahr 2003. Hast du den gesehen, Dominik? Mm-mm. So, spannender ist der Fall aus dem Jahr 2000. Am 5. März im Jahr 2000 in Mexiko. Das wäre total witzig, wenn er es einfach, also ist jetzt Brustkrebs gewesen, so ist, gibt es auch bei Männern, aber es wäre, also wenn jetzt total Mansplaining-mäßig einfach das Allergleiche erzählen würde, nur dass ein Mann widerfahren ist. Nein, ich möchte. Viel spannender. Ich möchte tatsächlich nochmal. In meinem Kopf war es witziger. Nochmal eine Frau hier thematisieren und zwar heißt die gute ein letztes Mal. Inés Ramírez Pérez. Aus Mexiko, die ist 40 Jahre und lebt in einer sehr ländlichen Gegend. Kann deine Frau dir eigentlich widerstehen, wenn du einen spanischen Akzent imitierst? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Probier das mal für mich aus und lass mich wissen. Mach ich später, wenn ich nach Hause komme. Die lebt in Oaxaca. Oh Gott, spielst du jetzt wirklich keine Chance, dass sie dir widerstehen kann? Wow, das ist jetzt wirklich hart. Nachdem, wie ich dich heute schon erheitert habe, ja, dass du, ich bin dass mega du mich, erheitert, dass du mich jetzt heute auch noch so disst, ja. Hallo. Jetzt habe ich gerade den Diss von Philipp vorhin überwunden. Jetzt kommst du um die Ecke. Oaxaca ist sehr ländlich. Es ist wirklich sehr ländlich. So ländlich, dass da kein Strom gibt, kein fließend Wasser und weit und breit kein Krankenhaus. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Umgebung, in der man schwanger sein will. Was die Frau außer ihrem dicken Bauch aber auch mit sich rumschleppt, ist die Erfahrung aus 6 erfolgreichen und einer nicht erfolgreichen Geburt. Also die hatte quasi beim letzten Kind eine Fehlgeburt und das war etwas, das sie jetzt nicht sehr angenehm abgespeichert hat. Wirklich? Ja. Und jetzt setzen bei ihr die Wehen ein. Thanks, Captain Obvious. Und kein Telefon weit und breit. Der Partner, der sonst bei ihren Geburten immer dabei war und sie da begleitet hat, der ist auch gerade nicht da und nicht greifbar. Und sie hatte auf dem Fischmarkt. Sie hatte jetzt saumäßig Angst davor. Ja? Hä, aber also das hätte man doch alles antizipieren können. Kommt das Kind viel zu früh oder was das? Es kommt wahrscheinlich ein bisschen zu früh, aber das ist vielleicht einfach auch der Lauf der Dinge da in Mexiko. Ich hinterfrage nicht weiter. Ja. Und sie hat jetzt Angst, dass es auf natürlichem Wege vielleicht nicht klappt und sie hat Wehen über 12 Stunden hinweg und irgendwann wird ihr klar, okay, das flutscht nicht von selber. Und es ist Mitternacht und sie beschließt, okay, wenn das Baby sterben sollte, dann will ich auch sterben. Also das so viel hat sie jetzt für sich beschlossen und sie ergreift selbst die Initiative. Als Mutter von 6 anderen Kindern, wirklich super Einstellung. Und mit Initiative meine ich Schnaps und ein Küchenmesser. Wie viele Kinder hat sie? Lebende 5 oder 6? 5. Aber das ist ja jetzt auch… Das ist richtig, 5 oder 6. Aber wo sind denn die? Ja, die sind auch noch nicht so wahnsinnig alt, die meisten. Ja, okay, ich also das erscheint mir leicht asozial, wenn ich das mal so knallhart sage. Was genau erscheint dir asozial? Aber ist sie jetzt mit 5 Kindern alleine hochschwanger daheim? Ich kann dir nicht sagen, ob die Kinder alle dabei sind. Ich weiß von einem Kind, das da ist, das ist eines der Älteren und das ist irgendwie 6 Jahre alt. Okay, mir fehlt das Verständnis. Das ist jetzt wieder ein typischer Fall von, wo ich mir denke, so, wie kann denn diese Situation überhaupt so passieren? So. Fragt man sich auch, gerade im Jahr 2000. Ja, also das ist wirklich was, wo mir manchmal dann das Verständnis ausgeht. Ja, so. Das kann ich dir wahrscheinlich nicht vermitteln, dieses Verständnis. Ich kann dir nur erzählen, wie die Geschichte weitergeht. Ja. Sie setzt sich auf eine Bank, kippt sich 3 Gläser hochprozentiges hinter die Binde und schneidet sich dann mit einem 15 cm langen Messer selbst den Bauch auf. Die hat keinerlei medizinische Ausbildung oder Erfahrung abseits von Tiere zerlegen. Wow! Und braucht wahrscheinlich deshalb auch 3 Versuche. Und sie macht jetzt nicht den, wahrscheinlich, weil sie auch keine Ausbildung hat, sie macht jetzt nicht den üblichen Pfannenstielschnitt, ja, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Wenn man so die Narbe unterhalb vom Bauchnarbel wie so ein Smiley, ja, das ist so der übliche Kaiserschnittschnitt, den man heutzutage macht, sondern sie schneidet quasi von unterhalb der Rippen seitlich am Nabel vorbei bis runter in den Schambereich. 17 Zentimeter. Für einen regulären Kaiserschnitt macht man üblicherweise so 10 ungefähr. Aber ja, better be safe. Das ist jetzt nicht unser größtes Problem in dieser Situation. Better be safe than sorry. Ja. Sie macht das Ganze while squatting, also auch in einer etwas angespannten Hockhaltung. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und die ganze Prozedur dauert rund 1 Stunde. Aber sie schafft es, sich die Bauchdecke aufzuschneiden, den Uterus zu öffnen und sich zu dem Jungen vorzugraben, der dann einmal in der frischen Luft sofort zu schreien und zu weinen anfängt. Passt alles. Sie nennt ihn Orlando. Ja, passt alles. Mit einer Schere durchtrennt sie noch die Nabelschnur, dann fällt sie in Ohnmacht. Als sie kurze Zeit später aufwacht, umwickelt sie sich das mit Blutbad, was da jemand vorfindet. Moment, ist das sechsjährige, wenn das 6-jährige Kind daheim ist, sollte. Ich sagte bereits schon recht deutlich, dass mir Verständnis fehlt. Es ist mitten in der Nacht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Kinder, die da sind, schlafen. Aber wenn die, also die muss ja schreien vor Schmerzen. Da kann doch kein Mensch mehr schlafen. Aber egal. So. Sie wacht auf, wickelt sich mit einem Pullover so ein bisschen notdürftig ein und schickt jetzt ihren 6-jährigen Sohn Benito in die nächste Stadt, um Hilfe zu holen. Und aber erst jetzt? Ja. Aber wie weit ist denn das weg? Ich dachte, es ist zu weit. Ich werde jetzt keine weiteren Fragen mehr stellen. Aber ganz ehrlich, ist so egal, wie man das weg ist. Wenn das Sechsjährigen allein loszuschicken. So. Das finde ich auch, das hättest du ja in der Geschichte. Sie schickt den Sechsjährigen allein los in die Stadt. Also, Sekunde, bin kein Fan dieser Frau und dieser Familie. Das härteste, dass den Sechsjährigen losschickt. Nicht, dass er sich einen Bauch aufschneidet, dann ein Kind rausbringt. Nein. Die Gesamtsituation lässt mich schaudern zurück. Also den Sechsjährigen in Mexiko, ja, das ist ja gefährlich, quasi das Land. Ein Bauch aufschneiden ist dagegen nicht gefährlich. Nee. Na dann. Wenn man es richtig macht, nicht. Also, es dauert zwar mehrere Stunden, aber die Hebamme kommt, nachdem der Sechsjährige… Weil der Sechsjährige Hilfe geholt hat, wirklich ernsthaft? Ja, klar. Die näht dann den Bauch mit einer normalen Nähnadel und etwas Baumwollgarn zu und sorgt dafür, dass Mutter und Kind zu Dr. Valley ins nahe Krankenhaus kommen. Also nahe ist in dem Fall 8 Stunden mit dem Auto. Die Geschichte kennen wir auch aus den Aufzeichnungen und Veröffentlichungen des Arztes. Also vielleicht ist auch daher so der ein oder andere ungeklärte Punkt, weil der sich vielleicht eher auf andere Dinge konzentriert hat als auf die familiäre Situation. Das weiß ich nicht genau. Fest steht, 16 Stunden nach der Geburt wird sie im Krankenhaus von den Ärzten wieder zusammengeflickt. Sie braucht dann zwar noch eine zweite OP, aber nach 10 Tagen kommt sie wieder aus dem Krankenhaus. Mutter und Kind überleben. Wahnsinn. Das ist die erste und bislang einzige bekannte Selbstverkaiserschneidung, ich weiß nicht, es gibt noch nicht mal ein Wort dafür, die die Mutter an sich selbst vorgenommen hat, bei der beide überleben. Wirklich? Also krass. Sagt das Internet. Aber ja, ja. Was ist denn die Statistik? Überlebt, also die Mütter überleben mehr, die Kinder überleben mehr, beide tot, ist wahrscheinlich das Häufigste so? Ist wahrscheinlich ist es, also tatsächlich der Fall, dass eine Frau das alleine selbst macht, wie du schon korrekt anmerkst, der kommt nicht so häufig vor. In der Regel gibt es solche Fälle, wo der Mann dann sowas mit seiner Frau macht, der dann oft Farmer ist und zumindest mit Tieren schon mal irgendwie sowas Ähnliches gemacht hat. Was für eine Albtraumsituation. Total. Wirklich. Jetzt habe ich nochmal einen kurzen Knowledge Drop für dich, Dominik. Ich weiß, dass du solche aber nur Wissens, für Dominik. Solche Wissenshäppchen ja. feierst. Auch hören, alle anderen noch weghören jetzt bitte. Weißt du, dass der Begriff C-Section, das ist der englische Begriff für Kaiserschnitt, ja, das wusstest du wahrscheinlich, dass es eigentlich Caesarean Section heißt. Mhm, wusste ich nicht. Also der Legende nach wurde Caesar auch bei der Geburt aus dem Bauch seiner Mutter geschnitten. Mhm. Und danach ist das angeblich benannt. Wobei das Verfahren an sich schon älter ist als Caesar. Okay. Wusste ich nicht, danke dir. Im Mittelalter wurde das auch schon oft gemacht, halt an toten Frauen, um entweder das Kind zu retten oder beide getrennt voneinander zu beerdigen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es daher dann eigentlich kommt, also dass zwar die Legende sagt, ich habe sowas Caesar. Von gar keinen Bock drauf, aus einem Leichnam noch einen zweiten Leichnam rauszuschneiden. Ja, so. Also vermutlich kommt die C-Section oder Caesarean, also es kommt wahrscheinlich aus dem Lateinischen und damit aus dem Mittelalter, auch vom Verb für schneiden, das heißt caedere. Ich weiß nicht, ob jemand Latein von euch? Natürlich. Aber ist doch eh egal, weiß doch keiner, wie es ausgesprochen wird. Also wenn du jetzt wegen der Aussprache… Nein, aber ob das stimmt, ob meine Übersetzung hier stimmt, so okay. quasi, nee aber egal. Französisch und dass es danach quasi der Begriff Kaiserschnitt dann auch benannt ist. So, also es ist die schöne Variante ist, es ist nach Caesar benannt, aber die wahrscheinliche Variante ist, es geht auf das lateinische Wort für Schneiden zurück. Mhm. Früher nannte man Kinder, die per Kaiserschnitt geboren wurden, auch Cassessones, was zu Deutsch mit Schnittlinge übersetzt wird, was ich sehr schön finde. Mhm. Schnittlinge. Egal. Diese Ines Ramirez hat saumäßiges Glück gehabt. Die hat nämlich unbewusst eine Position gewählt, so dieses Squatting, ja, bei der der Uterus gegen die Wand des Abdomens gedrückt wurde und eben nicht irgendwie Eingeweide oder Organe. So, also sie hat sich unbewusst so positioniert, dass das, was sie da gemacht hat, auch tatsächlich funktioniert hat. Sie hatte saumäßiges Schwein, dass sie keine Infektion erlitten hat. So, das ist auch reines Glück. Das ist der unglaubliche Punkt. Ja, sie war lange offen, ne? Und dass sie nicht ausgeblutet ist, ja? Dass sie nicht einen Schock erlitten hat und daran gestorben ist. Also das ist alles ziemlich ungewöhnlich. Und sie sagt hinterher, dass sie keiner Frau rät, ihrem Beispiel zu folgen. Was ich auch eine ganz schöne. Ja, besser als hätte ich jetzt so ein Do-It-Yourself-YouTube-Kanal. Ganz schöne Zusammenfassung. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Ja, ich habe hier noch die Geschichte von Aaron Ralston stehen, der euch vielleicht vom Namen her nichts sagt, aber. Ist einer von euch ein Schnittling? Nein. Nein. Ich kam mit der Sauglocke. Das erklärt einiges. Sah aus wie ein Conehead. Ja, ich kam freiwillig wohl. Von daher. Ich kam kopfüber. Aaron Ralston, sagt euch das was? Nein. Den hast du, glaube ich, vor 10 Sekunden mal erwähnt, da habe ich ihn gehört. Gut aufgepasst. Sagt euch der Film 127 Stunden? Oder? Na klar. 127 Hours. Und James Franco. Dir auch? Ist es nicht. Ach so, stopp, ist es der Film mit der Hand? Ja. Mit der eingeklemmten. Doch, da haben wir doch sogar mal drüber geredet in dem Podcast. Ich glaube auch, wir haben drüber geredet. Ja. Aber das ist natürlich, wenn man über Operationen an sich selbst spricht, auch ein Fall, der da immer wieder der aber das ist auch tatsächlich einer dieser Momente, also wir können es ja abkürzen, so der ist in Utah, glaube ich, beim Klettern, ist er in eine Felsspalte und war da so eingeklemmt, dass er letztendlich sich von einem Körperteil getrennt hat. Genau. Proaktiv. Und so. Das Körperteil war. Der Arm oder die Hand? Ich weiß es nicht, auswendig. Das ist auch nicht. Die rechte Hand. Die rechte Hand. Das ist so ein typischer Fall, was ich vorhin beschrieben habe. Ich weiß nicht, ob ich nicht einfach sterben würde. Ja. So. Also ich meine, der hat. Ich glaube nicht, dass ich mir meine Hand abtrennen könnte. So. Das ist der Punkt, an dem kann man das ganz gut nachvollziehen. Ja. Ne? Der hat sich da auch irgendwie ja gefilmt dabei, stellenweise. Ne? Also nicht bei der OP, aber in der Zeit. Und er hat es sehr arg auch dann an Büchern und Dings aufgearbeitet. Also, aber auch mit Recht. So. Auch schon so mit links. Aber ja. Da kann man eben halbwegs sein. Nachvollziehen, wie man sich dahin entwickelt zu diesem Punkt. Ne? Von jetzt auf gleich kommt keiner an den Punkt. Aber wenn du 6 Tage Tage in einer Felsspalte hängst, ja, wo du dir schon irgendwelche Mechanismen mit Seilen irgendwie bauen musst, dass du nicht vorher schon überhaupt da irgendwie, keine Ahnung, durch irgendeinen Blutstau oder sonst was irgendwie drauf gehst oder da überhaupt das nicht aushältst, da so in dieser Position auszuharren. Also nach 6 Tagen beginnt sein Arm dann zu faulen. Ja, also das heißt mit anderen Worten, der war eh verloren. Es ist schon klar, also ihm ist klar, ja, dass der nicht zu retten ist. Medizin sagt, selbst wenn der sofort hätte gerettet werden können, wäre wahrscheinlich die Hand dahin gewesen. Das ist aber auch eine unglaubliche Sondersituation, weil wie unglücklich kannst du bitte stürzen? Ja, das ist so, dass krass, das, ja. Das kannst du auch andersrum sagen, wie glücklich ist er geschützt, dass er nicht einfach sofort tot war. Naja, auf die genau. Aber es ist schon dann trotzdem eine ganz schöne Leistung, weil er muss den Arm brechen und durchtrennen. Er überlebt es auch nur, weil wenn er das gleich gemacht hätte, hätte er es wahrscheinlich nicht überlebt, wäre verblutet, aber durch das Faulen ist die Durchblutung schon so gebremst und gestört, dass er nicht unmittelbar ausblutet. Er muss danach noch 10 Kilometer laufen, also sich abseilen und dann noch 10 Kilometer laufen, bis er irgendwie Hilfe holen kann. Also das Laufen würde ich nicht so hart, das Abseilen finde ich Naja, aber schon Wahnsinn. Allein, dass du halt in der Zeit nicht verblutest. So, ja, Das ist äußerst ungewöhnlich. Und spannender Fall. Film ist auch irgendwie sehr ergreifend, wie ich finde. Vor allem, wenn man mit dem Thema was anfangen kann. Ist der gut? Also, wenn du quasi die schauspielerische Leistung von jemandem, der wie Kevin Spacey unterdessen in Ungnade gefallen ist, falls dir das nicht bewusst ist, so, ist ja, auf doch, jeden Fall sehr gut. So. Aber ist es Spacey, der den spielt? Nein, der James Franco spielt den. Ja. Aber James Franco hat auch unterdessen keine großen Rollen mehr, weil der auch sich wohl nicht ganz einwandfrei verhalten hat. Das wusste ich nicht. Passt aber vielleicht wiederum ganz gut zu dem Typen, den er spielt, denn der hat so eine Phase nach dem Unfall, wo er super arrogant unterwegs ist. Also der war vorher schon irgendwie arrogant. Und sehr, sehr ehrgeizig, was wohl die auch gibt oft mir mit mir die Hand. Miteinander einhergeht, das auch. Der hat zum Beispiel auch alle 59 4000er in den USA im Alleingang bestiegen. Also es ist schon auch ein Typ, der eigentlich weiß, was er da tut, ne, wenn er da unterwegs ist. Aber der braucht eine ganze Weile nach diesem Unfall, bis er begreift, wie viel Schwein er da eigentlich gehabt hatte und dass das vielleicht eher mit Demut irgendwie auch zu nehmen ist, sowas. Und dann fängt er auch an, irgendwie halt da anständig zu arbeiten und damit umzugehen. Aber hat er die danach noch weiter bestiegen? Ich glaube, der war danach auch noch unterwegs. Ne? Ich glaube nicht, dass er die alle vorher bestiegen hat. Ich glaube, der war danach auch noch unterwegs. Mit einer Hand ist auch mal nochmal zusätzlich. Und er kehrt später dann auch oft noch zu dieser Stelle zurück, nimmt oft auch Menschen mit, die ihm nahestehen. So. Also wenn er das dann wirklich so diese Arroganzphase mal überwunden hat, dann verarbeitet er das Ganze sehr emotional. Und er verbrennt dann auch dort seinen abgetrennten Arm. Ich wollte mich gerade wirklich... Also das mag jetzt echt irgendwie makaber klingen, aber die Frage stellen, hat er eigentlich sein Gliedmaß mitgenommen? Aber ist es jetzt die Hand oder der Arm gewesen? Naja, so? es ist ein Stück vom Arm. Also er hat aber, glaube ich, seinen Ellenbogen und so hat er noch. Also es ist irgendwie ein Stück vom Unterarm. Mhm. Okay. Aber anders, also er hat den mitgenommen damals Die haben den später da rausgeholt. Ah, okay. Ich meine, der klemmt ja fest, also auch durchs Abschneiden war der nicht locker. Hätte es sein können, dass dann sozusagen durch das Gewicht, mit dem er drauf lag, dass es dann irgendwie losging? Nee, dann hätte er sich wahrscheinlich befreien können, weil der hatte ja auch irgendwie Seile und so, ne? Also der hätte sich da irgendwie einen Seilzug, hat er sich, glaube ich, auch wegen so einen Sitz und so, zumindest in dem Film. Ne? Aber ich glaube auch, dass du da wirklich, dass du nicht 6 Tage in einer Position so ausharren kannst, wenn du nicht dann irgendwie dich mal setzen oder legen kannst. Ich glaube nicht, dass du 6 Tage so stehen kannst. Ich glaube, dass du das schon nicht überlebst. Naja, aber da sind wir wieder beim Hängen, dass er dann irgendwann Blutstau wahrscheinlich kommt so. Dass ja, beim Hängen, ja. Das ist beim Klettern super gefährlich, wenn du gerade in so längeren, also jetzt wirklich langen Kletterrouten, wenn du mehrere Stunden mal in so einem Gurt hängst, dann kriegst du irgendwie so einen Blutstau, so ein Dingstrauma, da kannst du auch dran sterben. Bei der nächsten Geschichte bin ich gar nicht sicher, ob ich die noch erzählen will, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und dann gönn dir. Schneid mir es raus zur Not. Zwischen 2007, Paywall und Patreon. Zwischen 2007 und 2009, da gab es so einen Fall, 2007, da hat ein Japaner seine Englischlehrerin umgebracht und er war dann irgendwie 2,5 Jahre auf der Flucht. Also er hat sie vergewaltigt, glaube ich, auch erst und dann umgebracht. Und er konnte der Polizei tatsächlich 2,5 Jahre lang entwischen, weil er auch chirurgische Eingriffe an seinem Gesicht vorgenommen hat. An seinem eigenen? Ja, Tatsuya Ichihashi heißt der Mann, kann man auch, also braucht man gar nicht ausführlich machen, gibt super viele True Crime Podcast-Episoden darüber. Hat er die Lippen abgeschnitten und die Wangen oder was? Er hat sich mit dem Cuttermesser zum Beispiel einen Teil der Unterlippe abgeschnitten, damit die irgendwie dünner wird. Hat es irgendwie einmal versucht und große Schmerzen gehabt, dass es abgebrochen hätte hat. Ich jetzt nicht kommen und sehen dann können. Bei Versuch 2 nochmal irgendwie durchgezogen hat. Er hat es zumeist auf öffentlichen Toiletten gemacht irgendwo. Und nachdem er dann irgendwie mal zufällig an der Polizeistation vorbeigelaufen ist und einen Flyer gesehen hat mit seinem Gesicht drauf, hat er sich dann auch noch 2 Muttermale auf der Wange rausgeschnitten. Weil das kann ich jetzt noch eher nachvollziehen. Weil die sehr markant sind, das ist auch der Teil, den ich noch verstehe. Ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er sich an einer Nasen-OP versucht hat, aber ich meine, dass das Quatsch ist. Er hat dann noch 2-mal seine Nase operieren lassen. Und das hat ihn tatsächlich dann auch, also da sind dann die Alarmglocken angegangen in der Klinik und die haben ihn dann quasi gemeldet und so ist er dann geschnappt worden. Also tatsächlich, weil er sich die Nase noch hat verändern lassen. Aber ich glaube nicht, dass er selber an seiner Nase rumgepfuscht hat. Okay. Glaube ich nicht. Aber wenn einen dieser Fall interessiert, da kann man auf jeden Fall mal im Podcatcher irgendwie suchen nach dem Namen oder ich lasse auch einen Link da. Da gibt es einige True Crime Podcasts, die sich mit dem Fall schon befasst haben. Ja, und 2019 gab es noch einen Fall mit einem Bauern, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das genau war, aber der hieß auf jeden Fall Curtis Kaiser und der ist mit dem Bein in eine landwirtschaftliche Maschine geraten, in so eine Körnerschnecke. Ja. Der war 63 schon und der hat sich dann auch, der musste relativ schnell handeln, weil klar ist, okay, wenn er nichts macht, dann wird er da von dieser Schnecke irgendwie zerlegt. Mhm. Und er hatte kein Telefon und nix und er musste dann sein Taschenmesser rausziehen und sich sein Bein abschneiden. Und er beschreibt es auch noch so lapidar. I knew I was done cutting because I felt a funny feeling. Maybe it was a tendon I cut. Also ich weiß dann, dass ich fertig war mit dem Schneiden, was sich ein bisschen komisch angefühlt hat. Vielleicht habe ich gerade eine Sehne durchtrennt oder so. Also er hat das irgendwie recht harmlos und lapidar beschrieben. Er kriecht dann noch auf den Ellenbogen hundreds of feet nach Hause, um irgendwie Hilfe zu rufen und wird mit dem Heli ins Krankenhaus geflogen, wo dann das Bein nochmal sauber zwischen Knie und Knöchel amputiert wird. Und der ist jetzt dann auch noch, wahrscheinlich heute auch noch, unterwegs, um Leute vor so einem Quatsch zu warnen. Also, aber der hat auch echt ganz schön Glück gehabt, weil der Blutverlust ist auch unfassbar. Ja, so, was da blutest du, glaube ich, manche bluten innerhalb von Sekunden aus. Ja, so gefühlt, also Bein, Venen und so, das sind Arterien, ich verwechsel es immer. Mhm. Beides wahrscheinlich, wenn du das irgendwie durchtrennst, da blutest du. Ich meine, da könntest du vielleicht Glück haben mit dieser Schnecke, dass es eher quetscht, ne? Freundin von mir, deren Oma hat dann nur einen Arm, weil die tatsächlich auch ihren Arm in so einer Maschine verloren hat. Ich glaube tatsächlich, dass Oberschenkel, was Ausbluten angeht, auch nochmal viel gefährlicher ist als Unterschenkel, weil da so große Blutgefäße sind, wo du ganz schnell ausblutest. Ja, sicherlich. Also der ist jetzt unterwegs und sagt halt, ja Leute, macht so einen Scheiß nicht, seid nicht alleine irgendwo auf dem Acker, habt ohne Telefon, ohne irgendwas. Ganz ehrlich, so landwirtschaftliche Maschinen, ne? Das ist halt einfach eine Gewalt. Ja, halt. Gibt es ja auch sehr schöne Videos, wie irgendwie, keine Ahnung, hier sehr schöne Videos. So hydraulische Pressmaschinen auf sämtliche Gegenstände halt irgendwie Druck ausüben. Ja, aber bitte nicht so. Hände oder so. Ja, aber keine Ahnung, die kennen halt keine Gnade, also gehen halt einfach weiter, erhöhen den Druck halt, bis es bricht, so egal was es ist. So. Ja, aber also das sind viele Leute unterwegs, wo die einfach auch nicht so alt werden dürften, wie die oft werden. Aber das ist, habe ich das schon mal meinem Vater, die Kettensägen-Story von meinem Dad habe ich schon mal erzählt, oder? Da war schon mal was, ja. Ich weiß, es passt gut, deswegen sage ich es nochmal für diejenigen, die es doppelt hören, möchte ich mich mit der Kettensäge selber operiert. Ne, also fast so, mein Vater ist auch Kategorie stolzer fränkischer Mann, so. Auf jeden Fall hat der in seinem, halt früher noch selber Holz gemacht, so. Also, dass du kriegst ja halt vom Förster ein Stück Wald zugewiesen und dann musst du und darfst du da quasi dann mit der Kettensäge halt abbauen. Und er hat niemals in seinem Leben hat er quasi Schutzkleidung getragen oder einen Helm oder dergleichen, so. Leute. Und meine Mutter hat schon immer gesagt, so. Wirklich so dumm. Leo, geh fein in den Wald ohne Schutzkleidung, aber ist halt mit Jeans da rein und hat halt, keine Ahnung, so wie Jürgen jetzt angezogen ist. So ist er halt zum Holzmachen. Also Hoodie, Jeans. Ja. Auf jeden Fall hat er unter anderem dann über Kopf mit der Kettensäge auch geschnitten, was man nicht machen Warum darf. Über Kopf? So, keine Ahnung, halt irgendwo war was verklemmt oder so, hat er über Kopf. Und dann hat jetzt so rum. Ja, genau. Also quasi, und dann ist er hat sich nicht die Haare geschnitten mit der Kettensäge. Die Kettensäge ist ihm entglitten. Oh, und er hat sie wieder zum Fassen bekommen und hat sich quasi einen absolut perfekten Schmiss hier unten am Kinn rein mit einer laufenden Kettensäge. Also in das Kinngrübchen sozusagen. Er hat quasi ins Kinngrübchen einen Schmiss von einer laufenden Kettensäge wo du, also mehr Glück als Verstand. Er hätte sich easy beasy den Kopf spalten können, so. Und stattdessen hat er jetzt einfach eine absolut fantastische Narbe, aber das war das letzte Mal, dass er quasi selber dann Holz gemacht da hat. Da gibt es ein GIF auf Reddit, wo auch einer sich die Kettensäge entgleitet und die mit der Kette dann so eine Vorwärtsbewegung entwickelt und sich so dann irgendwie auf ihn zuarbeitet und er sie an seiner Nasenspitze du kannst so ganz so leicht touchiert unvorstellbar her, wieder zu fassen kriegst. So. Also. Und ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch ein Bekannter von mir, hat erzählt, irgendwie so Rettungsdienst, irgendwie Krankenhaus ist ein, also wenn irgendwo jemand ankommt mit, wir haben einen Unfall mit Kettensäge, dann stehen da erstmal ungefähr so viele Leute wie gehen da, weil das nur also ganz grausige Unfälle ganz, sind. Ja. Aber auch die Story habe ich schon 100-mal erzählt. Bei uns im Dorf hat sich mal einer mit einer Kettensäge umgebracht. Och. Und ich kannte den, unser Obersanitäter im Dorf, Gott habe ihn selig, der ist leider auch schon verstorben, der hat damals die Story erzählt, so beim 1-2 Bier, der hat so erzählt, wie dann die Polizisten reinkamen und einer nach dem anderen das Kotzen angefangen hat, weil es muss wirklich unvorstellbar grausam gewesen sein, wie das ausgesehen hat, so ungefähr so, wie du es dir vorstellst, war es auch. Und er hat gemeint, so, also er hatte in seinem Sanitäter-Dasein schon viel gesehen und er hat sich nicht übergeben müssen, aber das war nicht, das wird nicht zu toppen sein, so. Keine Ahnung. Aber ja, es war ein sehr kranker Mann, der sich da quasi aus dem Leben hat scheiden lassen. Und eben, Philipp neigt dazu, an der Stelle immer zu sagen, nicht daheim nachmachen. Ich hoffe wirklich, dass ich es nicht dazu sagen muss. Also ich habe auch schon Leute gesehen, die vorne in der Traktorschaufel stehend auf 2,5 Meter Höhe ungefähr mit ausgestreckten Armen, die Kettensäge. Ich bin nicht ganz sicher, ob noch der Sicherungsmechanismus, du hast ja eigentlich so einen Totmannschalter, ne, dass wenn du loslässt, dass die ausgeht, ob der nicht schon noch mit dem Kabelbinder überbrückt war, dass man noch ein bisschen mehr Reichweite mit einer hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da jemand Sägen sehen, der hatte zwar Schutzausrüstung an, aber die hätte, glaube ich, in dem Fall. Im Gesicht hast du ja nichts so. In nichts mehr geholfen. Aber eine Kettensäge kostet schon nur, gibt schon auch Helme. Kostet nur 200 Euro. Ja, nee, du kriegst wirklich 80. Ah, das ist ja, also ja, das hat mich tatsächlich die Tage mal geschockt, ja als ich das realisiert habe. Natürlich Strombetrieb, ne, also, kriegst du den beim Discounter für 60 bis 80 Euro. Ich will ja niemanden auf Ideen bringen, aber also, dass da nicht mehr passiert in die Richtung, das wundert mich total, weil also das wirklich, ist ja eine perfekte Tötungsmaschine. Ja, so. Also, naja, man perfekt, muss es… Perfekt, sage ich dir. Andersrum, VHS und mal einen Kettensägenschein machen, ist ja vielleicht auch keine doofe Idee. Ja, oder so Blu-ray Kurs. Kann man auch heutzutage, kann man schon mal Blu-ray empfehlen. Was? Nicht VHS. Ah, wow. Ja, Leute, die das wissen, die wissen, dass man da eine Ausbildung für machen sollte und das eigentlich auch nicht darf ohne und nicht ohne Schutzausrüstung. Und es gibt tatsächlich Helme mit Gesichtsvisier für Waldarbeiten, weiß ich zufällig. Aber das ist ja, ich meine, du bist ja auch passionierter Motorradfahrer. Wie man sich mit regulärer Kleidung beim Sturz herrichtet, so, das ist ja auch nichts, was ich dir erzählen muss, aber das ist ja, wenn du da einmal ein Video gesehen hast, so Vergleich, Verletzungen mit proper Kleidung und einmal mit Standard-Jeans, so, frage ich mich, wie jemals jemand ohne fahren kann, so. Ich kenne auch von jemand, der ist halt leider mit, also, was heißt leider, das ist halt einfach reine Dummheit, mit kurzen Hosen gefahren, mit kurzen Hosen, Moped. Ja, du gehst auch ja immer davon aus, dass es dir nicht passiert. So, ja, und dann ist halt einfach so eine Biene gegen sein Bein gebatscht und er hat halt verrissen. Ja. Das ist halt echt. Und jetzt hat er verschissen. Wer könnte sowas kommen sehen? Ja. Naja, wer jetzt nach diesen Themen hier Bock hat, sowas auch mal noch ein bisschen anschaulicher zu erleben. Ja, ich operiere mich demnächst selbst. Na, Livestream. Dem kann man zum Beispiel so Filme wie Prometheus von Ridley Scott empfehlen. Habe ich gesehen. Da gibt es eine Szene, in der sich Elizabeth Shaw einen Kaiserschnitt verpasst. Ja, aber um Alien rauszuarbeiten, so, das ist schon mal ein Unterschied. Ja, so. Oder hier gab es doch auch diesen Love, Death and Robots Folge. Aber also mal ganz kurz nochmal auf das zurückzukommen. Ja. Sie sagt, sie geht, es ist ja ein Science-Fiction-Film, sie geht ja in ein Labor und sagt der Maschine, dass sie das machen soll. Sie schneidet sich nicht selber. Sie ist da, glaube ich, auch schon ein Stück weit selber zu Gange, aber es ist ein bisschen anders, als man sich im ersten Moment vorstellt. Das ist so richtig. Ja, aber bei Love, Death and Robots, die Folge mit der Hand. Habe ich nicht gesehen. Ja, also der treibt eine Person im All von... Das Ding verliert halt Halt an der Sache, an der sie dran ist. Irgendso eine, ich weiß gar nicht, ob sie Raumschiff ist, an der sie was repariert. Und treibt dann da davon und versucht dann, hat halt auch kein Seil und nichts. Und dann versucht sie halt mit einem Gegenstand, den sie in die Gegenrichtung wirft, wie die in eine andere Richtung sich selbst zu schleudern, mhm. weil das dann halt auch nicht, weil das dann aber auch nicht ganz passt und sie nochmal was schleudern muss, aber nichts mehr bei sich hat, nicht mal Sauerstoff, sondern dann macht sie halt einen Handschuh auf, lässt eine Hand abfrieren, macht die ab und schleudert die auch. Mhm. Okay. Hand abfrieren und als Werkzeug benutzen, das klingelt bei mir. So, ich habe noch 9% Akku, das reicht vielleicht gerade noch, um noch ein paar andere Filme kurz reinzuwerfen, wo es so Szenen gibt. Master and Commander zum Beispiel, wo jetzt sich einer irgendwie eine Schusswunde... Oh ja, stimmt. Da ist aber sehr realistisch tatsächlich. Bei Ronin, wobei da der Patient eigentlich nur beratend zur Seite liegt. Habe ich auch gesehen, so jetzt 3 Filme in Folge, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Bei John Wick... Habe ich auch gesehen, 4 in Folge. Ja, dann erklär mal. Der fliegt sich in einem Animal Shelter hinterher irgendwie zusammen. Mhm. Castaway, in der sich Tom Cruise mit dem Schlittschuh und Tarn irgendwie entfernt. First Blood, Sylvester Stallone. Rambo, 6 in Folge. Ist das Rambo? Na klar. Ja. First Blood ist Rambo? Ja, echt? Der erste. Okay, der fliegt sich irgendwie eine Wunde am Arm. Und der macht doch, glaube ich, ein Messer heißt dazu und. Aber kann so Militärverarztung, so, ja, das kommt ja öfter mal vor. Das finde ich jetzt auch nicht der so. Der Marsianer hätte ich noch. 7 Folge. Fantastischer Film übrigens. Nachdem die Luftschleuse explodiert und ein Schrapnell irgendwie entfernt werden muss. Predator. 8 in Folge. In dem sich das Alien-Vieh mit so einem futuristischen Alien-Gerät zusammentackert. Ah, stimmt. No Country for Old Men. 9 in Folge. Wo sich ein Typ eine Schrotlandung 10. aus dem Bein holt. Terminator, der sich auch auf sehr eklige Art und Weise den Arm repariert. Und das ist ja kein Hattrick, das ist ja 10 Filme in Folge. Und dann habe ich noch ein paar Filme, die ich jetzt dann nicht mehr weiter verifiziert habe, wo ich es einfach hingenommen habe. Stirb langsam könnte man vielleicht dazu zählen. 11. Rambo habe ich dann offensichtlich doppelt. Ja. Pi. Also habe ich nicht gesehen. Pi? Den habe ich gesehen. Nee. Den hast du ich habe einen Film gesehen, den Dominik nicht gesehen hat. Ist das der mit dem Tiger? Ist das Nein, ein anderer? Pi, gehe ich jetzt davon aus. Also wie die Zeit also nicht Pi Life halt of Pi, sondern... Weil Life of Pi ist quasi mit dem Tiger im Boot. Gesehen. Ja, so, nee, aber das ist dieser Pi, Schwarz-Weiß-Film von dem der Mann, so der mega sagt, verschoben ist und so. Der sehr verschoben ist, der sagt immer, ich krieg Kopfweh und ganz viele Psychoelemente hat. Gibt da jemanden, der sich selbst operiert? Wie gesagt, das habe ich jetzt nicht mehr verifiziert, das habe ich nur von der Liste übernommen. Ja, aber ich war mir ehrlich gesagt nie sicher, ob das eher so eine Traumsequenz ist. Ach so. Oder ob das echt passiert. Aber der Film spielt damit auch. Also, okay. Dann hätten wir noch Requiem for a Dream. Auch ein ultra guter und harter Film. Operiert sich da jemand? Ich weiß es nicht auswendig. Ich weiß es auch nicht. Pans Labyrinth hätte ich noch. Einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Näht sich einer irgendwie die Backe oder den Mund. Boah, das ist richtig hart. Das ist aber auch insgesamt sehr hart. Und Punisher, weiß ich jetzt auch nicht, ob das da gibt's einen Film? Ich kenne nur eine Serie. Gibt's einen Film? Ja, ich fand ihn jetzt nicht so besonders. So ein Mist, hätte ich jetzt alles gesehen, so fast bis auf Punisher und Pi. Die Ps. Witzig, die haben zwei es mir versaut. Ich würde eher Pi als Punisher ein Film. Ein perfektes Paar. Ja. Der Prey. Das ist der neueste Predator-Film. Das waren sicherlich nicht alle Der ist absolut Filme, fantastisch. Die, sowas Wenn ihr Disney vorkommt. Plus habt, schaut euch Prey an. Der ist wirklich toll. Ich fand den Original-Predator schon nicht besonders. Ja, okay, das ist jetzt auch der Moment, wo ich aufstehen gehe. Okay. Das ist auch der Moment, wo ich Danke, aufstehen Danke, Jürgen, es war absolut fantastisch. Dankeschön. Das freut mich. Was hat denn dir ausgelöst, Dominik? Sehr viel Begeisterung. Das war jetzt nicht unbedingt die Emotion, ich dachte, die ich, du bist die ich abgezielt habe. Aber ja, du lässt mich ja nicht ausreden. Aber ja, okay. Ich nehme ja auch das. Was hättest du denn gewollt? Oh, Leute, ich muss noch kurz hier die, während das Intro-Outro läuft, das Ente-Dank-Fest kurz vorbereiten. Das habe ich vergessen, in meine Unterlagen zu kopieren. Wir erfinden einfach meinen Namen. Vielen Dank fürs Vorbereiten für die Folge und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss. Tschüss. Wäre jetzt witzig gewesen, wenn du den Abspann im Wortlaut einfach selber nochmal zusätzlich gesagt hättest. So. Ja. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, jetzt machen wir es heute mal ganz anders und ich lese das einfach vor, bevor ich jetzt euch hier wieder meinen Laptop rumschiebe und hier die ganzen Kabel rausrupfe. Auf den letzten Prozent Akku bedanken wir uns bei Andreas, Angelika, Benjamin, Britta, Christoph, Cornelius, Dagmar, Dirk, Dominik, Market, Freiherr, Felix, Gero, Gianna, Helen, Helmut und Ulrike, Henning, Jan, Jens, Jonathan, Katrin, Anne, Lena, Ludger, Markus, Martin, Matthias, Monika, Miriam, Nathalie, Nico, Niklas, Noelia, Oliver, Peter, Peter, Rico, Sibylla, Steffen, Tobias, Tobias und Tobias. Oh, und Kr. Tobias und Kr. Was? Ja, in dem Kontonamen, in dem, der, dem ach so, Kontonamen weil das zwei Feld sind, verstehe ich. Der zweite Name etwas schön, abgekürzt. Schön. Ja, lass uns mal wissen, für was Kr steht. Dann ja. Und wenn da irgendjemand fehlt, dann sag's mir bitte. Wie gesagt, mir ist da, das habe ich das letzte Mal schon erklärt, mir ist meine Datenbank abgeschmiert und ich musste das irgendwie rekonstruieren und habe das jetzt alles in so einem Google-Sheet und bin nicht hundertprozentig sicher, ob das alle Spender waren, die uns in den letzten 12 Monaten etwas zukommen haben lassen. Schön. Glaubst du könntest dir selber einen Zahn ziehen? Mit Sicherheit nicht. Bei den Zähnen bin ich das größte Mimöschen, das du dir vorstellen kannst. Mimöschen? Könntest du dir einen Zahn ziehen? Ich wüsste halt nicht, wie es funktioniert. Ich glaube, die Frage ist, wie groß der Leidensdruck ist irgendwann. Ich glaube, das ist halt wie bei Castaway, wenn du wirklich irgendwann nicht mehr gerade ausdenken kannst. Du denkst dir nur, du willst nur noch, dass es vorbeigeht. Dann, glaube ich, probierst du halt irgendwann wirklich alles. Also aus dieser Erfahrung, da kann ich mal off the record berichten. Wobei ich glaube, ich das schon mal in einem anderen Podcast erzählt habe. Ich bin da nicht so… die Schmerzenssache? Aber dieses, was einen dazu treibt, sich so Sachen wie den Katheter irgendwie versuchen rauszuziehen. Also das, da kann ich mal referieren, wenn euch das interessiert. Aber Zahn ziehen würde ich trotzdem nicht. Hätte ich in dem Moment, glaube ich, auch nicht versucht. Das ist mir zu hart. Jetzt finde ich die Akkuanzeige nicht mehr. So wenig Akku ja, hat er schon. Ja, andersrum. Hast es du nicht irgendwann mal als, also natürlich, das ist nicht wirklich Zahnziehen, aber wenn du so als Kind so einen wackelnden Zahn hast, hast du den nicht irgendwann mal rumgepoppelt dran oder irgendwie dran gezogen? Ja, aber vorsichtig dran rumpoppeln, ja, bis er irgendwann schmerzfrei rausfällt, ist was anderes als Zahnziehen. Natürlich, gebe ich dir völlig recht, aber ja. Wie gesagt, ich könnte es von mir nicht behaupten. Wie viel Euro müsste ich dir bieten, dass du dir einen gesunden Zahn selber ziehst? Als ob du dem Philipp. Ein Zahn. Ja, ist ja egal, so jemand. Jesus Christ. So ein Zahn, du darfst dir einen Zahn aussuchen. Würde ich so medizinische Unterstützung kriegen, das korrekt zu machen? Eine Million? Für eine Million würdest du es machen? Glaub schon. Was das, was mir jemand ohne Betäubung nein, du Zahn musst dir selber ziehen. Mit Betäubung? Nö, ohne. Ohne? Das würde ich nicht machen. Für eine Million? Aber hatten wir es nicht. Dein Haus ist auch schon abgezahlt. Aber Sekunde mal, hast du nicht mal irgendwie gemeint, einen Zeh abhacken würdest du aber für das Geld? Oder entfernen lassen? Also Zehen fallen lassen, da hätte ich deutlich weniger Vorbehalte als mir selber einen Zahn ziehen. Hallo, weißt du, wie tief Zähne in deinem Kiefer verwurzelt sind, wenn sie gesund sind? Ja, bin ich bei dir. Das ohne Narkose und so ist natürlich echt also, boah, alles was nahe am Kopf ist, fickt dich viel mehr als was weit weg ist vom Kopf. Verstehe ich total, aber die Weisheit des Tages. Aber der Gedanke ist halt so, wenn du halt einen Zahn raus hast, kannst du halt dir im Zweifel so eine Prothese bauen lassen oder ähnliches. Beim C ist halt richtig. Was weg, wenn es nur darum geht, dass es weg, dann bin ich bei dir. Dann stört mich ein Zahn nicht. Genau, das meine ich. Ja, nein, das ist aber eine andere Frage. Ja, aber auf was könntest du verzichten, wenn es von jetzt auf gleich schmerzfrei weg wäre? Könnten wir uns über einen Zahn unterhalten? Ja. Da bräuchte ich auch keine Million, den würdest du deutlich billiger, würdest du den kriegen. Vor allem, wie jetzt einfach Dominik zusammenzuckt, wie so, als würde sich freuen. Crowdfunding. Crowdfunding. Wann habe ich meine 4 Weisheitszähne noch? Also, da würde ich noch einen 10er drauflegen, dass die jemand nimmt zur Not, aber die stören bei mir eigentlich nicht. Also, Aufruf, Call to Action nach außen. 4 Zähne rausziehen von dir selber. Tatsächlich, wir hatten es ja gerade schon vom Unfall. Ich war ein Jahr nach dem Unfall in Erlangen in der Klinik, um mir Platten aus dem Gesicht entfernen zu lassen, die da halt noch drin waren. Ja, so Platten, dass das halt zusammenwächst. Und dann haben die gesagt, ja, Mensch, Herr Kraus, Sie haben da irgendwie Weisheitszähne, die machen wir doch gleich raus. Und ich sage, nein, lassen wir meine Weisheitszähne drin. Und dann haben die drin gelassen, obwohl die so wirklich im 45-Grad-Winkel hinter die letzten Zähne gewachsen sind. Mhm. Und es hat tatsächlich exakt mal einen Monat lang, war das ein bisschen unangenehm, hat gezogen und dann haben die sich aber aufgerichtet und sind alle 4 rausgekommen, durchgebrochen, gerade nach oben gewachsen, tut kein bisschen weh, gar nichts. Krass. Habe ich noch. Du bist ein Wunder, so wie ich habe einfach eine große Goschen, wie man bei uns sagt. Da war einfach genug Platz drin. Also es hat mir mal irgendwann ein Zahnarzt, mit dem hatte ich das Thema mal, und der gesagt, ja, wahrscheinlich kommen die einfach und der Platz reicht eigentlich auch. Ja. Der hat gesagt, der würde jetzt da nichts machen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, bevor mir jetzt so zwischen Tür und Angel jemand hier, ich wäre sogar unter Vollnarkose gewesen, also eigentlich Deluxe, Also Glück sagt, einen Sohn hätte man doch einfach mitnehmen können noch, ne? Ja, hätten wir schon mitnehmen können, aber ich hatte keinen Bock auf irgendwie ein paar Tage lang geschwollenes Gesicht und das war mir in dem Moment einfach, so, wollte ich nicht so zwischen Tür und Angel so eine Entscheidung treffen. Und habe mich dagegen gewehrt. Alles richtig gemacht, genau richtig. Wie mit der heutigen Folge. Ja, bei mir haben sie auch gar keinen so einen Riesenärger gemacht, aber das war eher so präventiv, die mal rauszunehmen. Aber ja, wenn der so ganz schnell unterwegs ist, dann schwitzt es wahrscheinlich auch nicht so arg, als naja, wenn der jemand Tage eine Stunde lang dran rumdingst. Ja. Das Schlimme an Schwellungen ist ja auch, dass du am ersten Tag genau weißt, scheiße, es wird noch schlimmer. Es schwillt ja 2 Tage lang ungefähr, bevor es wieder anfängt abzuschwillen. Also Schwellungen sind total bescheuert am ersten Tag, weil du weißt, kacke, das wird morgen noch mehr. Wobei bei mir, ich war wirklich eisern mit immer schönen Eis drauf und so weiter. Eis. Ist das deine Eissorte? Ich muss jetzt tatsächlich, ich bin etwas nervös, weil der Akku hier. Ja, ich habe ja gerade schon das perfekte Schlusswort gesprochen, in aller Bescheidenheit. Das da war? Weiß ich nicht mehr. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh.